Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Tagesframing. Herzlich willkommen in der Gelben Kirche. Wir unterhalten uns regelmäßig darüber, wer gelbe Angst hat und versuchen, Gelbfieber zu verbreiten. Diese Woche steht unser Titel für ein Bestreben innerhalb unserer Regierung, Feminismus zum außenpolitischen Ziel zu machen. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Im Grunde will man hier beschließen, eine destruktive Ideologie zu verbreiten, auf das liberale Retter später einziehen können, sobald die Regionen nur in Schutt, Schund und Asche liegen. Versteht mich nicht falsch. Ja, es gibt Länder, in denen die Geschlechterverhältnisse fragwürdig sind. In meinen Augen liegt das aber daran, dass zunächst Allah der erste Klasse Bürger ist, nicht daran, dass die Frau zweite Klasse ist. Säkularismus könnte man hier verordnen. Aber nein, man will ein gestörtes Geschlechterverhältnis durch ein ander gestörtes austauschen. Zumindest sieht es so von meinem Standpunkt aus. Sandfeminismus, nein danke. Und ja, es ist vermessen zu sagen, dass mit dem Angriff des Säkularismus alles in Ordnung kommen würde. Der Versuch eines Menschen, der unter dem Banner der westlichen Zivilisation ein anderes Land in Auge nimmt, scheitert zunächst am Splitter im eigenen Auge. Danach scheitert er an einer Blank-Slate-Interpretation der Geschichte ferner Länder. Am Ende weiß ich als Abel nur eines. Geht mal in den Wald oder in die Wüste und lest mehr Bücher. Und damit herzlich willkommen, hallo zu den Weltraumaffen. Ja, also damit will ich aber nichts zu tun haben. So. Nee, von so postmodernen Gedankengut distanziere ich mich. Öffentlich. Das ist auch zu extrem. Hallo. Sonntagabend, kurz nach 6, die Weltraumaffen sind da. Also ich fand's eigentlich ganz gut. Ja. Ach, danke. Ja, das ist ja immer so dieses Ding, das mit dem Sandfeminismus so. Feminismus ist zwar hier total furchtbar, aber woanders, da können sie das gebrauchen. Und versteht mich nicht falsch, ja, woanders könnte es besser sein von meiner Warte aus. Alles geschenkt. Aber ich weiß nicht, ob wirklich Feminismus, vielleicht Säkularismus, Egalitarismus, ich weiß es nicht. Aber Cem Özdemir sagt, Frauen schaffen Frieden. Sind Frauen an einem Friedensvertrag beteiligt, wird es viel wahrscheinlicher, dass der Vertrag auch hält. Partizipation und Rechte von Frauen zu stärken, muss Kernaufgabe der Außenpolitik werden. Was die alles rausfinden, ne? Wahnsinn. Kernaufgaben der Außenpolitik, Cem. Ich glaube, du solltest nochmal nachlesen, was die sind. Die sind nicht anderen Leuten unsere Weltsicht aufzwingen. Na, wollt ihr Entwicklungshilfe? Ja, dann müsst ihr aber Quote, Quote, Quote. Oder was? Ja, und das Ding ist ja, mit Quote, Quote, Quote, du nimmst ja damit die Gesellschaft auch wieder in den Mangel. Wenn du jetzt einen Haufen junger Männer hast, die nirgendwo einen Job finden oder in Bildungseinrichtungen, die jetzt eher dann auf weibliche Bedürfnisse wie auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, wenn die dann da aus dem System schneller rausfallen, dann hast du ja da deine direkten Rekruten für deine dämliche Ideologie, mit der du den Friedensvertrag zerstören tust. Also sozusagen, du musst dich schon auch um die Männlein ein bisschen kümmern, weil sonst sind die jung, dumm, haben nichts zu scheißen und du kannst leicht indoktrinieren und für irgendwelche dämlichen Zwecke missbrauchen. Deswegen so, ich weiß nicht, ob jetzt ein verzerrtes Geschlechterbild wirklich so hilft, weil, also in meinen Augen wird es auf jeden Fall die Region destabilisieren. Darauf würde ich auch Geld wetten, also auf jeden Fall, aber vielleicht liege ich ja falsch. Wer weiß ja, das schon. Vor allen Dingen, also ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie die darauf kommen. Also wir werden gleich noch hören, wo sie das herhaben, aber ob da jetzt irgendwas dahinter steckt, ist halt noch die andere Frage. Und selbst, also nur mal angenommen, das würde stimmen, was sie sagen, dann ist es, glaube ich, auch wieder so ein Fall von, man vertauscht Ursache und Wirkung. Also ich kann mir halt gut vorstellen, wenn du irgendwo zwei Länder irgendwie hast, die jetzt vernünftig genug sind, sozusagen, um da nicht irgendwie sich drüber aufzuregen, so nach dem Motto, ja, Frauen dürfen in der Gesellschaft keinen Teil haben oder so, dann ist es vielleicht auch wahrscheinlicher, dass man mit denen irgendwie vernünftig reden kann. Als wenn die jetzt irgendwie meinen, so, naja, hier ist nur Stammeskram irgendwie. Und dann ist vielleicht auch der Frieden stabiler. Also Da, wo die halt meinen jetzt, dass die Frauen am Tisch quasi dafür sorgen, dass es friedlicher ist, könnte halt auch genauso gut sein, dass es einfach nur friedlicher ist, wenn man die Frauen am Tisch haben kann. Also die Statistik, die dahinter steckt, ist, soweit ich weiß, dass Friedensverträge, die mit Frauen geschlossen wurden, länger gehalten hätten. Das hat, glaube ich, der Spiegel geschrieben. Ja, aber haben die alle anderen Friedensverträge analysiert und die gefragt, wie die sich dann selber identifizieren? Weil Gender ist ja fluid und du weißt ja nicht nur, weil da ein männlicher Name steht, ob die Person auch wirklich männlich ist oder ob die durch Heteropatriarchat unterdrückt worden ist. Ja, das war eine historische Erhebung, das kriegst du auch nicht mehr raus, ne? Man müsste dann aber auch gucken, ob bei den anderen Friedensverträgen nicht vielleicht Frauen im Hintergrund mitgewirkt haben. Man weiß doch, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die ihm das ermöglicht oder so, ne? Genau. Das zählt haben sie so aber in nicht. den Kriegstreibern gestanden. Das zählt aber nicht, solange wie die kein Geld vom Staat bekommt. Friedensvertragsbeauftragte. Auf den Tagesordnungspunkt 26, Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Feministische Außenpolitik konsequent umsetzen. Ja, Herr Breitner, das ist ein super Thema. Ich hoffe, Sie schenken ihm Ihre Aufmerksamkeit. Ich sag, die haben echt die Frechheit und bringen das im Bundestag. Das finde ich schon ganz schön. Ja, na gut, die werden uns ja gleich noch erzählen, dass sie auf die Idee ja nicht selber gekommen sind. Also. Ja, da können wir auch so, und ich lese trotzdem jetzt den Titel ungestört vor. Feministische Außenpolitik konsequent umsetzen, Gewalt und Diskriminierung überwinden, Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte weltweit verwirklichen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und dann eröffne ich die Aussprache. Und das Wort hat Agnieszka Brugger für Bündnis 90 Die Grünen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal bei Council on Foreign Relationships, habe ich mir auch mal eine Debatte angeguckt mit, es waren 3 oder 4 Panelisten und die gingen auch 90 Minuten irgendwas und da ging es auch darum, dass halt Schweden jetzt eine feministische Außenpolitik hat. Und dann sitzt da halt so ein Kragen, so ein Heini, der sich halt gut vorbereitet hat und er fragt dann so ganz vorsichtig so die Schweden so, ja, sie haben jetzt feministische Außenpolitik, wie sieht es denn da aus? Achten sie dann zum Beispiel auf die Einstellung von mehr Frauen oder haben sie bestimmte feministische Programme, die sie umsetzen? Und die Schweden sorgt all da und meint so knallhart, ja, also zunächst mal ist die Außenpolitik feministisch und wie das genau aussieht, das will ich jetzt nicht erläutern. Und ich denke, so, da läuft. Ja. So. Es ist nur wichtig, dass da Feminismus draufsteht. Und da ist jetzt die große Frage: Setzen Sie feministische Ideologie um? Ist es Window Dressing? Ist es so ein Labeling zum Verkaufen an die Medien? Ja, genauso wie Schiwaschi ist das hier auch. Ich finde, der Titel hört sich so ein bisschen an, als wenn Sie die anderen davon nur ärgern wollten oder so. Schön wär's, aber da werden wir noch drauf zurückkommen. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer sich über das Thema feministische Außenpolitik lustig macht wie die AfD, der macht sich heutzutage einfach nur noch selber lächerlich. Und dass Sie ein Problem mit Frauen haben, das sieht man ja auch daran, da muss man einfach nur in Ihre Reihen schauen. Eine feministische Außenpolitik, das heißt, die Rechte, die Repräsentation und die Ressourcen von Frauen sicherzustellen und zu stärken. Es geht um Geld, aber es geht auch um Perspektiven und es geht um Potenziale. Und Außenminister Maas hat sich ja schon sehr wolkig auch zu dieser Idee bekannt. Und wir legen in unserem Antrag sehr viele, sehr pragmatische Vorschläge vor, wie Deutschland in diesem Jahr im VN-Sicherheitsrat und im nächsten Jahr im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft dem ganz konkret pragmatische Taten folgen lassen kann. Und warum genau? Hat das schon auf der und warum genau sollte Deutschland auf der internationalen Bühne die Kopfgeburt einer Minderheitenpartei vertreten? Warum? Weil das die Guten sind. Also sie ist Teil von Gesinnungsethik und sie ist gut. Also. Auch diese Einleitung, ja, wer darüber lacht, der zeigt ja nur, dass er halt ja ganz schlimm ist. Das ist schon ein schöner Zirkelschluss in sich selbst gewesen. Also läuft für die Grünen. Internationalen Bühne vorgemacht, wie es geht und dass das ehrlich gesagt auch ziemlich cool ist. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen sind. Dass das ziemlich cool ist? Sag mal, Mädchen, das ist der Bundestag. Fuck nochmal. Willst du keine coole Außenpolitik? Nun unsere Soldaten Sonnenbrillen tragen. Das ja, genau. Wir haben jetzt eine coole Außenpolitik, da wo immer, wenn einer von den Islamisten abgeknallt wird, muss ein Spruch gemacht werden. Ja, da muss gedappt werden. Lassen wir uns von Arnold noch beraten. Der gibt uns ein paar, die übrig geblieben sind, irgendwo beim Terminator oder so. Und dann wird das eine coole Außenpolitik. Es geht, das wird im Handbuch der schwedischen Regierung sehr klar und bestechend erklärt. Zitat, die feministische Außenpolitik, sie beginnt und endet mit der Realität. Sie basiert auf Fakten und Statistiken zum Alltag von Mädchen und Frauen und sie möchte konkrete Ergebnisse im Leben von Menschen, übrigens nicht nur Frauen, erzielen. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Das steht da drin. Da steht genau drin, was ist. Ja, ja, das basiert alles auf Fakten. Hier, da steht es. Die Definition von feministischer Politik ist basiert auf Fakten, ja. Qualitativen, sozial, empirisch gewonnenen, ja. Andernfalls verliert sie ihre Relevanz. Meine Damen und Herren, noch immer sind die Rechte von Frauen weltweit. Ja, einfach mal eine Behauptung hinten anfügen und schon geht's, klar. Andernfalls verliert sie ihre Relevanz. Ne? Fertig. Ne? So bastelt man sich ein Argument, Frau Brugger. Ja, und damit wäre sie ja nicht relevant, weil jetzt kommen nämlich die ganzen Aufzählungen von Dingen, die angeblich das nötig machen. Ja, mehr. Wenn Frauen nicht selbst entscheiden können, wo, wie und mit wem sie leben, wenn Populisten wie die Präsidenten Trump und Bolsonaro mit frauenfeindlichen Parolen Hass sehen, wenn Frauen und Mädchen bei der Verteilung von Hilfsgütern leer ausgehen, wenn Vergewaltigung und abscheuliche sexualisierte Gewalt in Kriegen systematisch als Waffe eingesetzt werden, dann braucht es eine klare und laute Stimme für diese Frauen. Ja, und es braucht systematisch jemanden, als Waffe. Im Krieg systematisch als Waffe eingesetzt werden. Mhm. Ja, Vergewaltigung im Krieg ist nicht schön, aber in der Regel werden Frauen vergewaltigt und Männer werden getötet. Das ist, was am Ende rumkommt. Nee, ja, und vor allem bitte, was ändert denn, wenn jetzt irgendwo, wir haben das gehabt zum Beispiel im Jugoslawienkrieg, was hat denn unsere Außenpolitik daran geändert? Wir haben doch da mit aller Macht versucht, darauf einzuwirken, mit Waffen sogar. Und hat das die Vergewaltigung verhindert, Frau Brugger? War die Außenpolitik da das richtige Mittel, um die Vergewaltigungen zu verhindern? Und ist die Außenpolitik das heute? Ja, und vor allen Dingen gab es nicht in dem Krieg auch dieses Ding, wo sie ein Massaker gemacht haben, nur an Männern und Jungen? Ja. Aber jetzt mal ganz von der Geschlechterfrage auch runter. Also, ich verhindere doch keine Gräueltaten, indem ich sie verurteile oder indem ich irgendwie... Doch, das geht so. Wenn du feministisch davor schreibst, dann wird das endlich funktionieren. Hast du das nicht gerade gehört? Das ist empirisch und überhaupt und ja. Ja. Weil sonst hättest du ja also, keine... Wir sind da im Endeffekt wieder, wir sind in dem gleichen Gebiet wie Kriminalität verbieten. Ja. Ja, ja, ich liebe es. Ich will auch Armut verbieten. Und Frauen am meisten betroffen vom Krieg. Das finde ich ist überhaupt das Beste an diesen ganzen Ansichten hier irgendwie. Schon wieder. Während unser Bundespräsident im Teheran den Machthabern zu 40 Jahren islamischer Revolution gratuliert, ne? Ja. Währenddessen ist die feministische Außenpolitik voll cool. Ja. Ich sehe es schon. Für ihre Rechte kämpft. Das internationale Peace-Institut hat Friedensprozesse weltweit untersucht und festgestellt, dass ein stabiler Frieden um mehr als ein Drittel wahrscheinlicher wird, wenn Frauen am Prozess beteiligt werden. Allerdings sind nur 8 von 100 Stühlen an den Tischen von Friedensverhandlungen von Frauen besetzt. Und das muss sich endlich ändern. Übrigens sollte man nicht immer nur mit dem Finger in die Ferne zeigen. Wenn wir glaubwürdig für die Rechte von Frauen eintreten wollen, müssen wir auch auf dem internationalen Parkett gleichberechtigt Frauen in erster Reihe haben. Und wie sieht es da in den deutschen Botschaften aus? Ja, Hast du gerade gesagt, wenn ich den Leuten mit dem Finger auf die Leute zeigen will, die Dieselautos fahren, darf ich nicht Langstrecke fliegen? Hast du das gerade im Endeffekt so formuliert, Fräulein? weil dann hast du nämlich gerade deinen Kolleginnen ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Zum Beispiel der Kerosin-Cutter oder der Langstrecken-Luisa. Weil genau das hat sie gerade im Endeffekt vom Argument her gemacht. Weil das so ist, darf man das nicht. Ja. Aber hier geht es doch um ganz was anderes. Hier geht es doch um die Frauen. Ja, Heuchler. Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Frauen gut, Auto böse. Und 132 Botschafter. Das sind keine Zahlen, auf die Heiko Maas stolz sein kann, und da erwarten wir schnelle Veränderungen. Ja, und auch das mit den Botschaftern. Also ich habe irgendwie vor Jahren mal, da gab es irgendwie so ein Quiz quasi mit Fragen, die halt so Leute beantworten müssen, die sich um so einen Botschaftsposten da irgendwie prügeln. Und das war schon ganz schön viel, was man da irgendwie wissen musste, auf jeden Fall. Also ich habe da nicht viel Antworten gewusst. Und ja, also ich glaube, da muss man schon eine Weile für arbeiten, bis man da sich für sowas qualifiziert ist. Sei denn, man ist irgendwie in Amerika. Also wir sprechen jetzt nur von Deutschland. In Amerika, da gab es ja immer diese Sachen irgendwie mit so einem, den Obama da irgendwie haben wollte. Und dann haben sie den irgendwie bei seiner Anhörung irgendwie gefragt, ob er schon mal in Dänemark, was glaube ich, gewesen ist. Und dann sagt er so, nö. Und dann sprechen sie die Sprache, nö. Und es war halt einer, der irgendwie Obama was gespendet hatte. Und deswegen hat er halt diesen Botschaftsposten dann irgendwie gekriegt. So läuft das in Deutschland meines Wissens nach nicht. Also. Und meine Damen und Herren, ich sitze jetzt seit ungefähr 10 Jahren im Verteidigungsausschuss. Und da kriegt man als junge Frau, so nehme ich immer als junge Frau wahr, so Sachen zu hören wie, das Mädchen ist ja gut vorbereitet. Und ja, Frau Brugger, wenn Sie dann mal alt werden, das ist ja alles so ein bisschen idealistisch und naiv. Dazu möchte ich zwei Sachen kurz sagen. Ja, dazu möchte ich mal kurz sagen, die nehmen sich wahrscheinlich zurück. Die denken sich vielleicht ganz was anderes, aber gut. Das Ding ist auch, jung und idealistisch sein, sie ist im Institut für solidarische Moderne aktiv, was ein linker Think Tank ist, da ist auch zum Beispiel Chantal Mouffe aktiv, Peter Brandt, Marc Bülow und tralala und so, Katja Kipping. Und ja, zum Teil hat halt die Linke irgendwie eine Weltsicht oder ein Verständnis, gerade aus der Stoßrichtung geistigen Verworrenheit vom ISM, die halt ein bisschen realitätsfremd ist. Ich würde mir auch eine Welt wünschen, bei der Liebe und Frieden ganz einfach machbar ist. Aber in Sachen Außenpolitik hast du eigentlich nichts zu suchen, wenn du links bist, weil die Art zu denken dir nicht hilft in Sachen Außenpolitik, weil du nur eine Linse hast, mit der du auf die Welt guckst. Und ja, ich, keine Ahnung, also ich, was weiß ich. So. Außerdem ist das mit der Naivität ja auch nicht unbedingt, weil sie eine Frau ist, sondern dann eher, weil sie sich so jung. Ja. Weil viele Leute sind in ihrer Jugend naiver. Bin ich selber ein gutes Beispiel dafür. Ich auch. Also, man muss halt dann irgendwo auch eine gewisse Lebenserfahrung. Deswegen, finde ich halt so ganz junge Politiker auch immer so ein bisschen, ja, die sollen das schon mal üben, aber ja. Und ich finde, jung bist du als Politiker, wenn du 30, 35 bist. Das ist, finde ich, jung für einen Politiker. Ist ja auch so, die dürfen ja, glaube ich, erst mit 27 gewählt werden oder was, ne? Nee, in Deutschland nicht. In Deutschland kannst du gewählt werden, wenn du auch wählen darfst. Okay, das aber ist Kanzler identisch. Grenzen, ja, Kanzler, Bundespräsident gibt es Altersgrenzen. Okay. Ich finde, der Amtor ist ja auch jünger, ne? Keine Ahnung, aber gut. Oder. Ach so, und eine Sache noch, interessiert euch bitte nicht für Geopolitik, weil das ist ein relativ einfacher Weg, aufzuhören, ein Linker zu sein. Wenn ihr links sein wollt, bitte nicht für Geopolitik interessieren, weil da kommt schnell so Desillusionierung zutage, so menschliche Existenz tragisch ist und dass du nicht irgendwie ein Utopia einfach kreieren kannst, aber ja. Sie ist ja immerhin im Verteidigungsausschuss und... Vielleicht kommt da auch von den Äußerungen, die sie da getätigt hat, wenn die alle so einseitig sind, vielleicht kommt da ja auch dieses Urteil, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Erste ist, wenn ich mir die düstere Weltlage anschaue und auch manchmal die Verschlafenheit und Steifheit der deutschen Außenpolitik, dann muss ich sagen, so eine Prise Idealismus, die kann dem Ganzen nicht nur schaden, sondern die kann die Weltpolitik gut gebrauchen. Und meine zweite Botschaft, die geht raus. Der Idealismus ist dann, dass man irgendwie sagt, so Frauen am meisten betroffen vom Krieg oder was? Das ist der Idealismus oder wie? ich finde, Idealismus hat gar nichts in Außenpolitik zu suchen. Da kommt man dann nur auf die Idee, dass man den Irak relativ schnell demokratisieren kann oder dass man Blut und Boden braucht und so eine Kacke. Ich keine Ahnung, Alter. Weg mit deinem Idealismus. Raus. Ja! Aber Abel, es ist cool. Ah, klar ist Demokratie cool, aber einfach zu sagen, wir stülpen denen jetzt irgendwie eine Denktradition über und das wird schon klappen im Irak. Ich weiß nicht. Hätte man sich sparen können und der Staat wäre wahrscheinlich eh zusammengebrochen mit der Wirtschaftskrise, also mit dem arabischen Frühling. Also ich bin bestimmt nur dumm. An alle Frauen und vor allem Mädchen da draußen. Lasst euch nicht entmutigen, glaubt an euch selbst, macht euer eigenes Ding und geht euren eigenen Weg. Vielen Dank. Sei nur du selbst, du musst nur an dich glauben und sowas genau. Steht im Bundestag. Und dann kannst du es auch irgendwann mal schaffen, Teil des Verteidigungsausschusses zu sein und irgendwelchen Generälen was zu erzählen oder so. Vielleicht noch so ein paar Weisheiten am Schluss einbauen, Frau Brugger. So, nur mit dem Herzen sieht man gut. Oder in alle vier Ecken tue ich Liebe verstecken. Oder so. Das ist auch cool. Macht euch nicht lustig über die Frau, die ist cool. Vielen Dank, Agnieszka Brugger. Nächste Rednerin, Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als genau vor 100 Jahren Marie Juchacz, eine tapfere Sozialdemokratin, als erste... Und da könnte ich schon wieder kotzen. Ne? Also jetzt fangen sie schon wieder mit diesem ganzen Frauenduften nicht wie im Blablabla-Kram irgendwie an. Das ist echt... Show ist nicht viel. Ja, so. Also ich meine, es ist immer derselbe Scheiß, egal zu welchem Thema, egal was irgendwie, wir haben Frauenkram, ja, jetzt stelle ich mich mal wieder hin und weise irgendwie drauf hin, bla bla bla bla blub. Erste Frau eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung hielt, löste das laut Protokoll Heiterkeit aus. Heute, 100 Jahre später, ja, reden Hass, wir über feministische Außenpolitik. Ja, Heiterkeit und kommt vielleicht auch darauf an, was da irgendwie, worauf sich das bezogen hat, die Heiterkeit, auf welche Aussage. Heiterkeit ist Hass. Genau. Nee, aber eben nicht Hass eigentlich, ne? Politik. Und wieder gibt es diese Heiterkeit. Und wieder gibt es. Ihr Männer da drüben seid wirklich sehr, sehr berechenbar. Aber ihr, Alter, überhaupt nicht. Ihr seid überhaupt nicht berechenbar und vor allen Dingen, also ich würde darüber auch nicht lachen, über diesen Kram. Ich finde das alles ganz schön traurig und das, was da auch gleich in dieser Rede alles noch kommt, um zu viel Volk zu nehmen, ist auch nicht gerade besser, aber gut. Wenn ich mir das angucke, CDU-Konservatismus, das Übernehmen, was vor 100 Jahren hart linksradikal war, go for it, du konservativ, läuft. Ja gut, ich meine, das kann ja sein, ne, dass man sich da irgendwie, aber da immer noch, immer drauf rumzureiten, bei jeder Sache irgendwie, ja, und das machen sie in 200 Jahren auch immer noch. Aber dann irgendwie meinen, und das in der Debatte, wo irgendwie die Grundthese ist, dass wenn man mehr Frauen irgendwo hintut, dass dann irgendwie alles besser wird. So. Friedlicher, ja. Weil da ja so viel irgendwie dann mit reinkommt, was man sonst nicht hat. Wie, und dann aber immer in den gleichen Krempel abspielen da irgendwie. Es ist nicht klug. Heiterkeit kann was Schönes sein und ich bin da auch immer dabei. Aber es gibt auch eine abschätzige Heiterkeit. Wir Frauen kennen das. Hinter dieser Heiterkeit verbirgt sich die Frage vieler, nicht aller Männer, die ich häufig gehört habe in den letzten Tagen, was soll das denn jetzt? Oder habt ihr keine anderen Probleme? Oder wie albern ist das denn? Übrigens ist diese Heiterkeit nicht selten der Humus für Showy-Witze. Und davon haben wir Frauen genug. Die CDU warnt uns vor bösen Witzen, während wir über Außenpolitik reden. Clownsland, Alter, Clownsland. Ja. Meine Heiterkeit steigt auf jeden Fall. Ja, aber es ist eher eine abschätzige Heiterkeit, das kann ich auch definitiv bestätigen. Da kannst du mal von ausgehen. Ist im Protokoll festgehalten. Warte. Was hat den Mond die Tage getwittert? Deutsche Politik anschauen ist wie beim Bau der Titanic zuschauen. Ja. Ja, und vor allen Dingen möchte ich auch immer, wenn ich sowas sehe, hier mit diesem rosa Ding, was sie da anhat, nochmal darauf hinweisen, dass Geschlechterstereotype zu Gewalt gegen Frauen führen. Steht in der Istanbul-Konvention unter anderem drin. Und deswegen frage ich diese Dame, warum möchte sie unbedingt, dass Gewalt gegen Frauen gefördert wird? Ich verstehe es nicht. Ich bin ja dagegen, aber sie ist scheinbar dafür. Komisch. Was bedeutet nun feministische Außenpolitik? Erstens die aktive Teilhabe von Frauen an der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Außenpolitik muss weiblicher werden. Und ja, Moment mal, gibt es in der Regel die weiblichen Abgeordneten von Außendebatten ausschließt? Das wäre normale Politik, was sie beschreibt, aber es ist noch nicht feministische Politik. Dürfen die nicht in den... Die Alte hat doch eben erzählt, sie wäre im Verteidigungsausschuss. Das ist doch... Ich meine, wovon redet die alte Frau hier? Ja, aber die Außenpolitik ist ja noch mehr als nur Verteidigung. Ist ja, ja, aber davon sind sie doch nicht. Im Außenausschuss sitzen sich ja auch Frauen. Ja. Also, ja, das stimmt alles. Aber es muss weiblicher werden. Es muss. Sie hat dazu auch ein Buch herausgegeben. Female Diplomacy, Frauen in der Außenpolitik vom letzten Jahr. Hm. Wenn es um Krieg und Frieden geht, sitzen nur vereinzelt Frauen an den Verhandlungstischen. Ob in den Vereinten Nationen, ja, in der Europäischen Union, auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder in Medien, Außen- und Sicherheitspolitik, ist international noch immer weitgehend eine Männerdomäne. Frauen bleiben meist im Hintergrund. Dass da Frauen nicht bei sind, das ist nicht unbedingt, dass das feministisch ist oder nicht, sondern ob das feministisch ist oder nicht, ist der Inhalt. Also das, ja, ist eine Verwirrung, glaube ich, möglicherweise gewünscht. Naja. Liegt das an den Frauen selbst, an ihrer Ausbildung oder an den Strukturen? Fehlt ihnen oder den amtierenden männlichen Vertretern der Außenpolitik der Wille, an dieser Situation etwas zu ändern? Außenpolitisch engagierte Frauen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien zeigen auf, warum sie sich einbringen und machen Mut, damit Außenpolitik auch weiblich wird. Ja, und da habt ihr es. Das ist die Dame quasi, es ist 1:1 das gleiche wie bei den Grünen. Ja, 1:1. Und sie ist bei der CDU. Ja. Sehr merkwürdig. So viel zum Thema, dass sie zum ersten Mal zusammenarbeiten würden, wie gesagt, Ewigkeiten. Ja, eben. Also ich meine, die Frauenunion und abgekürzt FU, was ich sehr ehrlich finde auf jeden Fall. die hängt ja auch in diesen ganzen Lobbygruppen mit drin, ne? Mit den Grünen und mit der FDP und mit der SPD. Die haben ja alle ihre Vertreter in diesen Frauenräten. Den Antrag gestellt haben, ihr habt keine einzige Frau als ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Das kann auch noch besser werden. So viel zur feministischen Außenpolitik. Zweitens, inhaltlich geht es um die Interessen, das wurde ja eben auch schon gesagt, um die Interessen, die Rechte und den Schutz von Frauen vor Gewalt und Unterdrückung. Ja, nur darum. Genau, das ist alles, was man braucht. Und ansonsten, ne, deswegen kleben wir das jetzt da auch drauf und sagen feministische Außenpolitik, weil alles andere ist ja eh sowieso scheißegal, oder was? Das Ding ist ja auch eines der wichtigsten Propagandainstrumente, um die Bevölkerung für einen Krieg zu mobilisieren, ist ja die Bedrohung der Frauen. Ob nun andere böse Männer ihre Frauen bedrohen oder böse Männer von außen eure Frauen bedrohen, aber generell das Schlechtbehandeln von Frauen spielt in Propaganda zu allen Zeiten, in allen Kriegen immer eine große Rolle. Was ich hier sehe, ist die Wehrfähigmachung von Deutschland. Man will wieder, dass Deutschland eine größere Rolle in der Außenpolitik spielt und übernehmen soll. Und deswegen brauchen wir ein Narrativ, dass wir uns eben für die unterdrückten Frauen weltweit einsetzen. Und damit kann man dann eine Wehretat-Erhöhung machen und dann kann Deutschland auf internationaler Bühne wieder mehr mitspielen. Ja, das glaube ich aber noch nicht mal. So. Ich glaube, es läuft eher wieder in die NGOs rein und so. Da sehen wir auch gleich noch was zu mit einem Antrag von den Linken. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt die große Mobilmachung wird. Ich denke mal eher nicht. Doch, Mobilmachung! Nein, Quatsch. Nur so ein Gedanke. Wenn sie da jetzt von Ausschussmitgliedern und so redet, von wem werden die denn besetzt? Also braucht man da eine feministische Außenpolitik oder könnten das nicht die Parteien intern regeln, wenn sie da eine Quote oder irgendwas, also oder eine bessere Frauenquote, also jetzt im Sinne von einfach von der mathematischen Quote haben wollen, dann könnten die das morgen ändern. Also, oder dann, wenn das nächste Mal Ausschüsse besetzt werden. Wir müssen als Frauen in der Außenpolitik Anwältinnen der Schwächsten sein, die sich nicht selbst verteidigen können. Wenn mehr Frauen in der Außen- und Sicherheitspolitik agieren, ändert sich der Blickwinkel auf diese. Was? Forscher aus Berlin, Genf und Amsterdam. Ja, jetzt habt ihr noch ein bisschen linke Standpunkttheorie in dem Kram drin von der CDU-Frau. Ja. Ach du das, Scheiße. Das Lustige ist ja, wenn sich der Blick ändert, Polylogik kenne ich von Marxisten und von den Nazis. Die Nazis haben gesagt, dass andere Rassen andere Formen von Logik verwenden. Marxisten meinten, dass je nachdem, in welcher Klasse wirtschaftlich gesehen du bist, verschiedene Logiken benutzt. Sozusagen das Aussprechen von, es gibt verschiedene Logiken, also Polylogik als Begriff kenne ich nur von sehr mörderischen Ideologien. Deswegen bin ich gerade verwirrt. Aber vielleicht habe ich falsche Assoziationen in meinem Kopf. Keine Ahnung, Polylogik ist auf jeden Fall merkwürdig. Standpunkttheorie und so. Amsterdam haben Friedensverträge ausgewertet und festgestellt, Frieden ist nachhaltiger, wenn Frauen mit am Verhandlungstisch gesessen haben. Leider ist Außenpolitik in unserem Land und weltweit nach wie vor eine Männerdomäne. Wenn es um Krieg und Frieden geht, sitzen keine bzw. nur sehr, sehr wenige Frauen an den Verhandlungstischen. Und das genau muss sich ändern. An dieser Stelle höre ich dann oft, was wollt ihr denn? Ihr habt doch eine Bundeskanzlerin. Ja, ihr sagt das ja alles wunderbar. Ihr seid so berechenbar und so, Entschuldigung, blöd. Ja. Ja, die haben wir und sie ist außenpolitisch auch sehr gut unterwegs und erfolgreich. Aber Angela Merkel warnt aber selber, Zitat, aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden. Also, immer noch dominieren und das bestimmt, dunkle Herrenanzüge das bestimmt Parlament. Wieder mal die Frau, die es ausspricht. Also wenn die Merkel sagt, mich darf man nicht als Beispiel ranziehen, dass es in Deutschland mächtige Frauen gibt, dann müssen wir das so akzeptieren und fertig, oder was? Ja, klar. Kennst du denn die Regeln nicht? Ach du Scheiße. CDU, was ist aus euch geworden? Alfred Dregger würde Amok laufen. Ja, Merkel, CDU halt. Es ginge auch anders. Übrigens auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz dominieren die dunklen Herrenanzüge, obwohl es... Da hätte der Frieden auch länger jetzt in der CDU, jetzt wo die Frauen da sind. Da hat man Frieden mit den Linken. Es einige wenige Frauen mehr gab in diesem Jahr. Auch das ginge anders. Frauen wollen und können außenpolitisch tätig sein. Und Frauen sind dafür auch besonders geeignet. Wir sind gute Diplomatinnen, gute Brückenbauerinnen. Nein. Entweder oder, Mädchen. Entweder wir sind alle gleich oder manche sind irgendwie besser. Aber nur Frauen sind besser und Männer sind der Letzte. Da werden wir uns nicht einig, Elisabeth. Ja, aber verstehst du doch nicht, wie es ist? Wir brauchen Gleichberechtigung, aber manche Tiere sind halt gleicher. Wir brauchen auch überall mehr Frauen, weil das wird alles besser machen. Und Geschlecht. Vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Ausgleich der verschiedenen Interessen ist unser Grundprinzip. Und dies alles im Interesse der Schwächsten. Ja, und deswegen schreiben wir auch feministisch da drauf, weil wir alle Interessen ausgleichen wollen. Ja, für alle sind wir da. Juhu. Der Frauen und im Interesse des Friedens in der Welt. Es gibt ja gute Ansätze, auch das haben wir eben genannt. Vieles von dem, was im Antrag steht, wird auch schon gemacht. Ich nenne drei Punkte. Erstens der nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Resolution 1325. Zweitens die EU-Taskforce zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Und drittens die Unterstützung der Bundesregierung vom African Women's Leaders Network. Der Antrag ist ein Weckruf. Und ja, also wie ihr seht, der ganze Scheiße ist sowieso schon im Gange. Also wir sind eh alle dafür und es wird alles gemacht. Es läuft schon über die UN, ne? Naja, nee, es läuft auch, ja, also es läuft über dieses Ding, was sie in der UN irgendwie gesagt haben, aber es läuft halt eben, weil die Leute da alle machen. Also, ja. Das müsste man ja nicht, das wird ja alles nicht vorgeschrieben, aber fällt denen halt in den Schoß und das passt ins Konzept und deswegen nimmt man das dann halt und sagt, hier, ist doch gut. Die Frau hat als Autorin mitgewirkt bei Fäkalsprache, Sexanleitung und Propaganda für Abtreibung, skandalöse Zustände bei Pro Familia, eine Untersuchung der stellvertretenden Vorsitzenden der Sammlung, Bekennender evangelischer Frauen. Schön. Konservatismus. Ich kann dich ernst nehmen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Wie kommst du? Warum bist du in der CDU, CSU und bringst so dieses Female Diplomacy raus? Und hier mit der Rede, ich weiß nicht so. Sind das CDU-Positionen? So, ich, was weiß ich? So, ich läuft. Ja, Frauen-CDU-Positionen. Ja, die CDU hat auch den Wehrdienst abgeschafft. Damit sage ich mal Hallo. Ja. Weil sie ja der FDP irgendwas geben mussten. Also. Die CDU hat sich schon ganz schön verbogen mit den Jahren, um noch ins gewünschte Machtgefüge zu passen oder so, ins gewünschte Wählergefüge. Ich muss sagen, mir fehlen ja einfach wirklich mal die konkreten Forderungen. Dieses Wischiwaschi, ja, Frauen wäre besser mit Frauen und sind zu wenig repräsentiert. Was wollen die denn? Wollen die wie beim Aufsichtsrat eine Frauenquote bei den Generälen? Es gibt ja derzeit nur eine weibliche Generäle. Nee, generell bei haben sie ja gerade die ganze Zeit gesagt, es geht ja irgendwie um Diplomatie. Also sie wollen irgendwelche Botschafter, wollen sie halt weiblich haben und so. Ja, aber ich muss sagen, Generäle machen auch Diplomatie. Die sind nicht nur dazu da, um zu bomben. Ja, aber ich denke nicht, dass sie das haben wollen. Also nicht wirklich. Ist ja auch ein bisschen schwierig, weil ein General zu werden in der Armee ist nicht allzu einfach. Vor allem in Land wie Deutschland halt. Ja, das hat nicht mit Patriarchat zu tun, sondern eher mit wenigen aktiven Diensthandlungen. Die wollen auch gerne auf höhere Posten oder so, von daher ist das vielleicht schon so. Vielleicht haben die schon den Eindruck, dass sie feministische Außenpolitik machen müssen. Die wollen Leute, die Sekt schlürfen und sich die Hand geben. Da wollen sie hin. Das machen Generäle auch. Ja. Also wie gesagt, ich will nicht nur sagen, Generäle sind dafür eigentlich genau das Richtige. Es wäre eigentlich nur konsequent für die, eine Frauenquote bei Generälen zu fördern. Ich will ein Generaldurchsetzungsgesetz haben. Ich weiß nicht, was es tut, aber das ist wichtig, weil das ist cool. Das gute Generalsgesetz. Ja, das gute Generaldurchsetzungsgesetz. Das generelle Generälengesetz. Ja. Um es dann nochmal zu sagen, es gibt ja auch eine weibliche Generälin, das ist die Leiterin der Akademie für Sanitäter, also Medizinerin auch. Mhm. Und ja, ist doch gut. Warum nicht? Passt doch. Ja, eben. Passt doch. Warum nicht? Ja, aber wenn die, oder in der Logistik oder sonst was, klar, selbstverständlich. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Infanteriegeneral eine Frau sein wird, irgendwann. Also, so weit ist es einfach noch nicht her. Und das finde ich durchaus gut. Allerdings, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, allerdings mit 33 Forderungen auf 9 Seiten an die Bundesregierung überfrachten Sie das Thema und verzetteln sich. Weniger wäre mehr. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. Ich will am Ende sagen, am Beginn meiner politischen Arbeit vor 14... Was meinst du? Dass ich von den Forderungen mal ganz gerne gehört hätte. Also richtig konkret ist es ja nicht. Ja, bla bla bla, wir brauchen feministischen Kram, weil Frauen besonders betroffen, das, was sie quasi gerade vorgelesen hat. Und jetzt braucht es irgendeinen Vorwand, um zu sagen, wir unterstützen den Antrag nicht, weil sie natürlich komplett dafür sind, aber es nicht machen können, weil es Oppositionsantrag ist und die Regierung sind. Das ist bestimmt auch so abgesprochen oder so, das wissen die anderen auch schon. Ja, das braucht man nicht absprechen, das ist Standardvorgehen. Ja. In 40 Jahren hätte ich allergrößte Probleme mit dem Begriff Feminismus gehabt. Wenn es aber um die Rechte, die Teilhabe von Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft und weltweit geht, dann habe ich heute kein Problem mehr mit dem Feminismus. Das ist aber auch sehr. Vielen Dank. Ja, wenn es nur darum geht, habe ich auch kein Problem. Das ist ja nicht ich, so. Ich finde es total lustig. Die steht gerade da und sagt so, ja, nachdem eine kleine Minderheit den Diskurs so weit beeinflusst hat, dass es jetzt unwoke ist in Medien, Presse oder in den Universitäten, stelle ich mich jetzt hier realpolitisch hin, ganz pragmatisch und sage, ich bin ja dann doch auf eurer Seite. Ja, das aber politisch, das ist super. Ja, das ist der real existierende Feminismus in der CDU. Hm. Ja, aber vorhin hat sie doch von England jetzt auch kurz geredet. Und das ist ja mit Außenpolitik eben nicht gemeint. England? Muss ich übersehen England. Haben. Meinst du nicht die Tante davor? Nee, jetzt gerade, im letzten Satz hat sie doch gesagt, dass wir im Außen und, in, und für uns oder irgendwie sowas, ja. Also es war jedenfalls ein bisschen missverständlich. Männer, Augenblick, letzter Satz. Der ist jetzt noch wichtig. Männer sind uns wichtig, lieb und teuer. Aber wir Frauen wollen mitmachen. Wir wollen dabei sein. Und das steckt hinter der... Ja, hier, mitmachen und dabei sein im Schützengraben. Was weiß ich, ey. Dann hält der Frieden länger. Bestimmt. Feministischen Außenpolitik. Vielen Dank. Vielen Dank, Elisabeth Motschmann. Nächster Redner in der Debatte, Peter Bistron für die AfD-Fraktion. Ja, wollt ihr euch noch einen Schnaps holen oder so? So, jetzt kommt Herr Bistron dran. Ja. Da gab es übrigens gerade so ein paar Bemerkungen dazu. Das hat man vielleicht nicht so ganz gehört, dass die jetzt überhaupt einen Mann dahinstellen. Weil das andere waren ja alles Frauen. Es geht ja um Frauen. Da dürfen sich natürlich Männer nicht so äußern. Ich meine, ist ja klar. Ne? Meine Güte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen uns heute mit einem sexistischen Antrag von Claudia Roth und ihrem Künstlerkollektiv beschäftigen. Ich trenne bewusst zwischen den Autorinnen und dem Rest der Fraktion, denn einigen Gründen ist dieses Elaborat peinlich. Wir werden gleich sehen, warum. Kostprobe aus dem Papier. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Erde diskriminiert. Ihnen werden gleiche Rechte verwehrt und es wird verhindert, dass sie politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich gleichberechtigt teilhaben können. Das schreibt eine Frau, Vize. Das ist doch die Position. Also in allen Bereichen heißt es ja auch in Deutschland. Ne? Ja, eben, darum geht es jetzt auch gleich. Darum geht es ja jetzt auch. Präsidentin eines Parlaments in einem Land, in dem seit 13 Jahren eine Frau regiert. Frau Roth, schlagen Sie Grundgesetz nach, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Frauen werden nicht in allen Ländern der Welt diskriminiert. Sie und Frau Merkel sind die besten Beispiele dafür. Oder wurde etwa Angela Merkel zum 8. Mal nacheinander zur mächtigsten Frau der Welt gekürt, auch strukturell diskriminiert und an der gleichberechtigten politischen Teilhabe gehindert? Von wem denn? Helmut Kohl, Roland Koch, Friedrich Merz, Christian Wulff oder Wolfgang Schäuble? Ja, es gibt Länder, in denen Frauen durch mittelalterliche, patriarchalische Strukturen unterdrückt und benachteiligt werden. Es sind allesamt islamische Länder. Und das verschweigen Sie in Ihrem Antrag. Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Stoppen Sie die Zeit, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihre Einwurf. So, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das nicht. So, wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen, wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist. Und ich bitte Sie jetzt, in Ihrer Rede fortzuführen. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag wertlos gemacht, indem Sie im Iran den Frauen in den Rücken gefallen sind, die ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie auf der Straße ohne Kopftuch gehen. Sie haben mit den Mullahs paktiert und dabei auch noch das Symbol der Unterwerfung, das Kopftuch, aufgesetzt. Das ist feministische Politik à la Claudia Roth. Finde ich absolut richtig, den Vorwurf ist zur Bigotterie. Ja. Und sie hätte jetzt auch als Präsidentin vielleicht mal einen Ordnungsruf irgendwie machen können oder so, ne? Bei dem ganzen Theater. Aber es sind ja ihre Partei, die das ein Theater gemacht hat. Deswegen denke ich mal, ist das ausgefallen oder so. Ich weiß ja gar nicht, ob das was bringt, dazu überhaupt was zu sagen, weil das ist ja offensichtlich unwürdiges Schauspiel. Aber klar, was du sagst, stimmt. Unwürdig, was sie gemacht hat. Aber muss man dann auch sagen, diese Einschießung auf den Islam ist da jetzt auch nicht so ganz gerechtfertigt. Es gibt auch noch Südamerika und Afrika, wo Frauen auch nicht so gut behandelt werden. Ja, oder in Asien, da werden Frauen auch nicht so super behandelt. Und da ist es wirklich ein Problem. Es ist ja richtig, wenn er sagt, überall würden sie misshandelt werden. Das ist überspitzt in diesem Land. Das stimmt richtig. Aber na, das ist ja billig. Aber ich meine, was anderes erwarte ich von dem auch nicht. Ich kann euch an der Stelle vielleicht eine kleine, kurze Geschichte erzählen. Ein Bekannter von mir, der ist verreist gewesen und er konnte sich mit einer Frau aus Namibia unterhalten. Und in Namibia hat eine Frau in einem Dorf gewohnt und in diesem Dorf hatten sie einen Brunnen in dem Dorf und das Dorf war relativ arm. Und dieses Dorf hatte einen Brunnen, der 7 Kilometer von dem Dorf entfernt war und dort ist man immer hingelaufen, hat Wasser geholt. Und dann ist eine feministische NGO angekommen, die relativ gut finanziell ausgestattet waren, sind zu dem Dorf gegangen, haben nicht mit den Ältesten dort gesprochen, sondern haben halt sich angeguckt, dass die Leute zu dem Brunnen gehen, der weit weg ist, und haben in der Mitte von dem Dorf einen Brunnen einfach aufgebaut, damit es die Leute in dem Dorf einfacher hatten. Zunächst war dieser Brunnen extra nicht in der Mitte des Dorfes angebracht, weil es darum ging, dass eben auch Krankheiten durch den Brunnen verbreitet werden können. Das hatte was mit Malaria zu tun. Und das nächste Ding ist, als der Brunnen fertig war, haben die Dorfbewohner den Brunnen wieder abgebaut, weil es in der Dorfgemeinschaft so war, dass die Frauen sind ja zu den entfernten Brunnen gelaufen. Allerdings, wenn die Männer mit den Frauen Sex haben wollten, sind die mitgelaufen, 1-2 Kilometer, haben sich dann ungestört irgendwo zurückgezogen, sodass es das Dorf nicht mitbekommt. Und dann ist der Mann wieder zurückgekommen und die Frau ist Wasser holen gegangen. Sozusagen hat man dann Geld in die Hand genommen, um einem Dorf zu helfen, das den Brunnen wieder abgebaut hat, weil die lokale Struktur gar kein Interesse dabei hatte, von irgendeiner NGO irgendeine Beratung zu bekommen. Und wenn ich mir angucke, dass irgendwas in der Welt nicht in Ordnung ist, frage ich mich immer so, ja, weiß ich nicht. So. Fragst du dich immer so, ist das nicht so, damit die Leute sich irgendwo zum Schnacksein treffen können? Ja, also wortwörtlich. Also ich meine nur, nicht alles, was von deiner Warte jetzt auch als Unterdrückung oder böse aussieht, du hast gar keine Ahnung, was da vor Ort ist. Und dann kommt eine NGO oder eine Regierung an und donnert einen Haufen Geld für irgendein Projekt hin und dann hast du plötzlich 1000 Dörfer, die einen Brunnen in die Mitte von dem Dorf gebaut bekommen, wo keiner den Brunnen haben möchte, weil es eine lokale Struktur ist, wo man dann sagt, ja was, also ich, also, ah! Und deswegen, ja, und es ist auch immer nur, es wird nur an einem Punkt angesetzt und es gibt ja gewisse soziale Gründe, kulturelle Gründe, Infrastrukturgründe, warum die das überhaupt machen, ja, sich so heimlich zu treffen. Ja, und die Frauen sind teilweise, glaube ich, auch ganz froh, wenn sie ein paar Stunden gar keine Männer um sich rum haben, ein bisschen quatschen können. Ja, genau. Also man könnte das Leben verbessern, indem man den Leuten die machen das ja aus Zwang. Wenn sie das nicht machen müssten, würden sie das ja nicht so heimlich auf dem Weg machen. Also müsste man ganz woanders ansetzen, aber das, ja. Ja, in dem Fall war das nicht ein Zwang irgendwie von der Regierung, sondern einfach nur Dorf, dünne Wände und Privatsphäre. Also das war noch nicht mal ein Zwang in dem Sinne, sondern einfach nur halt, ja, dünne Wände, überall laufen Kinder rum, man will für sich sein. Also, wo dann auch so, ja, wer ist jetzt unterdrückt? Von was? Also, und so Projekte sehe ich am laufenden Band finanziert werden. Was feministische Politik aber Angela Merkel bedeutet, sehen wir in den letzten 4 Jahren. Brexit, zerstörte EU, das gemeinsame Europa gespalten und Deutschland international isoliert. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, dieser Antrag ist ein Missbrauch des Parlaments für kulturmarxistische Propaganda. Die Autoren. So was aber auch. Wer hätte es gedacht? Ja, der Kulturmarxismus, wo der sich überall rein sträubt hier und reinkrätscht. Autorinnen wollen sich lediglich mehr Geld und Macht sichern mit Quoten für Jobs, für die ihnen die Qualifikation fehlt. Und Frau Roth, Sie wollen einen Paradigmenwechsel? Ja, den sollen Sie haben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, denn die Alt-68er haben in den letzten 50 Jahren genug Schaden angerichtet. So wie Frau Merkel Europa spaltet, spalten Sie unsere Gesellschaft. Sie hetzen Frauen gegen Männer auf. Homosexuelle gegen Heteros, Weiße gegen Schwarze, Behinderte gegen Nichtbehinderte. Das lassen wir uns nicht mehr von Ihnen gefallen. Wir brauchen keine Spaltung, wir brauchen keine Quoten. Ein Staat treibt Außenpolitik, um seine Interessen zu vertreten. Nicht die Interessen seiner Frauen, sondern die Interessen aller seiner Bürger. Wir brauchen daher eine verantwortungsvolle Außenpolitik für alle Bürger dieses Landes und im Moment am meisten für einen Mann, für Billy Sixt, den Sie im Gefängnis verrotten lassen. Ja, muss ich sagen, Frau Roth, ich spreche daher ein Journalist, ein deutscher Staatsbürger, der in Venezuela im Gefängnis sitzt. Für Leute, die nicht wissen, worüber der redet. Ich meine, der macht ja hier an sich auch nichts anderes als Buzzword, Name-Dropping. Aber wenigstens hat er den Billy Sixt mal erwähnt. Ja. Für jeden einzelnen unserer Wähler, über 8 Millionen Menschen lehnen ihren Antrag geschlossen ab. Nächste Rednerin in dieser Debatte, Michelle Müntefering für die Bundesregierung. Frau Müntefering, bitte. Oh Gott, nee, die Erb. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Gott, nur für Ihren Namen im Bundestag. SPD, ne? Ja, und nur für Ihren Namen im Bundestag im Endeffekt. Mach mal so schnell Karriere wie die Frau. Aber kannst du nicht, weil du kannst dir nicht irgendeinen. Ach, ich sag nix, sonst kriege ich noch Ärger. Sag mal, hat der Gauland da sein Köfferchen gepackt und haut ab oder kommt er gerade? Nee, das stellt er unter das Rednerpult, wenn die Angela kommt. Ich hab's verstanden. Herr Büstron, ich gehe nicht weiter auf Sie ein. Sie haben Ihr Verständnis von Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen. Ich gehe nicht weiter auf Sie ein, bla bla bla bla. Oh, Inkonsequenz, dein Name ist Müntefering. Ihr Verständnis von Gleichberechtigung und Gleichstellung, ja, weil das ist auch, ne, erklär mal die Begriffe Gleichberechtigung und Gleichstellung. Ihr Verständnis davon, Gott, ja. Ich kotz gleich. Soll ich besser sagen, Ihr Unverständnis? Also ich glaube, das ist die Politik am besten mit der feministischen, wenn man erstmal von vornherein den Diskurs mit dem Gegner ausschließt. Oder mit dem ja, und vor allen Dingen ihr Verständnis bzw. ihr Unverständnis. Ja, hast du es nicht verstanden, Alter? Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Hast du es nicht verstanden? Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Immer noch ja. Nicht verstanden? Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Ungerecht. Kann doch nicht so schwer sein. Dieser Antrag hat seine Berechtigung. Diese Debatte lohnt sich. Elinor von Puttkamer war die erste Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland. 69, ernannt durch den damaligen Außenminister Willy Brandt. Zuvor hat ihr das Auswärtige Amt ganz offiziell bescheinigt, sie hat einen durchaus männlichen Verstand. Das sollte wohl ein Lob sein. Mit Verlaub, an so einem grundsätzlich männlichen Verstand habe ich nicht nur mit Blick auf so manche Staatenlenker dieser Welt meine Zweifel. Habt ihr verstanden? Männer sind voll blöd. Ich arbeite für die Bundesregierung. Yellow man bad. Aber es tut sich etwas, auch im Auswärtigen Amt. Bei der Besetzung von Spitzenämtern mit Frauen, wenngleich Sie wissen, 33% in der Berliner Zentrale in Führungspositionen, aber auch 15% Leiterin im Ausland. Das ist nicht genug. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt Luft nach oben. Auch beim Berichtswesen unserer Botschaften etwa. Mit Heiko Maas, Kolleginnen und Kollegen, mit Heiko Maas haben wir einen Außenminister, der das Thema nicht nur verstanden hat, sondern für den auch Gleichberechtigung kein Fremdwort ist. Und wir sind ja, da hat er schon verstanden, dass er nicht Nein zu den Frauen zu sagen hat. Das haben wir ja wohl gemerkt mit diesen ganzen Sachen damals, als er noch Justizminister war, Reform des Sexualstrafrechts und so. Da hat er schon gemerkt. Ja, wir haben lange nicht mehr das schöne alte Wort Hahnrei benutzt. Was ist das? Das ist die deutsche Übersetzung von Kack. So. Uns bewusst, dass wir noch besser werden können. Die Teilhabe von Frauen an politischen Prozessen ist eben noch lange keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen finde ich es gut, dass die Opposition von den Grünen heute einen Impuls einbringt, von denen mit Vorschlägen, auch mit konkreten Vorschlägen, ja, von denen wir einige schon umsetzen, andere auch schon angefasst haben. Hier ist ein konkreter Vorschlag. Frauen? Wo? Noch konkreter Vorschlag. Frauen. Wo hat dich der Vorschlag angefasst? Zeig mir das auf dieser Puppe. Naja, sie ist ja zufrieden damit. Ist doch gut, ne? Ich meine, gut, andere Leute kritisieren auch nicht immer nur das, was die Opposition macht, in allen möglichen Sachen. Aber in diesem Fall ist es wirklich einfach nur, oh, ihr habt gesagt, Vorschlag, Frauen. Und wir sagen, ja, Frauen. Toll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen heute, und wir haben es auch gerade schon von Frau Motschmann gehört, Friedensverträge sind stabiler und halten länger, wenn auch Frauen beteiligt sind. Es sind besonders Frauen betroffen, wo Krieg herrscht. Vergewaltigung, Ausbeutung, sexuelle Gewalt, das wird ganz gezielt als Demütigung von Völkern, als Kriegswaffe eingesetzt. Und deswegen arbeiten wir auch mit den lokalen Bevölkerungen zusammen. Ein Beispiel, die Abrüstungskampagne, die wir im ländlichen Nigeria unterstützt haben, hätten ohne die Einbeziehungen und die Überzeugungskraft weiblicher Führungskräfte gar nicht funktioniert. Ohne die Bedürfnisse. Wäre nicht gegangen, absolut nicht. Glaube ich hier aufs Wort in Afrika, irgendwelche Leute, die auf Männer, die auf Frauen hören, glaube ich hier aufs Wort. Wie ist das eigentlich, wenn Russland bei uns den Wahlkampf beeinflusst, ist das bad? Aber wenn wir irgendwo in Nigeria irgendwas beeinflussen, ist das gut, oder? Ja, weil Gründe. Also hier über die, wir hatten tatsächlich sogar mal über die Frauen in der nigerianischen Armee gesprochen. Und das ist tatsächlich sogar, also bei denen hat das tatsächlich sogar seltsamerweise tatsächlich funktioniert. Also zumindest in einem gewissen Maßstab, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten mal darüber hier gesprochen. Darüber also natürlich ist es an sich Blödsinn, deswegen fand ich es auch so überraschend, dass es so gut funktioniert hat. Da hat sie da auch gerade drüber gesprochen? Das muss ich da irgendwie falsch verstanden haben. Ich dachte, es ging wieder Ich um weiß es nicht, ich bin jetzt nur auf das eingegangen. Okay. Ich bin die ganze Zeit sowieso abgelenkt durch die Farbe von ihrem Anzug, der sehr ähnlich ist wie die Farbe von dem Sitzbezug von den ganzen Sitzenden. Also ich glaube, hier ging es darum, dass Leute Waffen abgegeben haben im ländlichen Raum. Also bei der Aktion, die sie jetzt konkret meinte. Ja, ich meinte ich würde halt behaupten, dass auch in der Vergangenheit, also ob vor 500 oder vor 50 Jahren, Frauen auch schon einbezogen worden sind und man das jetzt nur neu erfindet, Dinge, die vorher genauso schon stattgefunden haben. Klar sind die Geschlechterrollen anders verteilt in anderen Ländern, aber ich glaube nicht, dass Frauen keinen Einfluss auf Politik hatten, heute, vor 50 oder vor 500 Jahren. Das glaube ich absolut nicht. Ich sehe auch nicht ganz, wo jetzt bei, sagen wir mal, Katharina der Großen oder Maggie Thatcher oder Elisabeth der Ersten, wo sind denn diese unglaublich weiblichen Sachen, von denen hier alle reden? Also, wo ist denn der Frieden? Wo ist denn? Die nimmt ja die krassesten Beispiele, dass halt im Endeffekt sowas wie Vergewaltigung als Kriegswaffe in Konfliktfall eingesetzt wird. Aber ich meine, wenn man mal die Logik wirklich darauf anwendet, Krieg ist einfach eine total schlimme und chaotische Situation. Und wenn man jetzt mal das Beispiel von so ein paar Drogen-Warlords und der Sowjetunion außen vor nimmt, gibt es bestimmt keine Treffen von irgendwelchen Armeeangehörigen, wo die sagen, aha, okay, wir greifen jetzt an mit 3 Bataillonen und wir benutzen Handgranaten und Maschinengewehre und Vergewaltigung. So, ja, also wenn da solche Treffen finden doch wirklich nicht statt. Ja, also das ist, was soll denn da eine Frau haben? Ihr Beispiel ist einfach total überzogen. Das will ich dann. Das habe ich ja bei der Grünen. Die Dame ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Viel höher geht's kaum. Ja, also das, sitzen Frauen ja anscheinend bei diesen Diskussionen. Das Beispiel auf jeden Fall, das Beispiel ist auch wieder ein UN-Beispiel. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein Beispiel, was ganz viel zirkuliert, was ja auch in der Istanbul-Konvention auch genannt wird. Also das ist ein Beispiel, was die schon länger haben. Das ist jetzt nicht irgendwie eine deutsche Erfindung oder so, was ihr jetzt irgendwie eingefallen ist gerade. Jetzt auch ohne dann besonders Augenmerk drauf zu haben, kann man das doch in der Außenpolitik oder in seinen Handlungen da berücksichtigen oder in seinen Verhandlungen oder sowas. Da muss man jetzt nicht für feministisch sein. Das wiederum lässt aber doch vermuten, dass da irgendwie mehr hintersteckt. Ich würde auch zeigen wollen, wir haben ja feministisch beschlossen, also Männer hätten Mund oder so. Keine Ahnung. Ich würde doch auch annehmen, dass das in der Genfer Konvention irgendwo, also in so Regeln halt drinsteht, dass das halt kein Mittel des Krieges sein darf. Aber wie wir eben schon bei der Grünen gesagt haben, was bringt ein politischer Aufruf? Kriminalität ist verboten, ja. Genau, es ist so ein krasses Instrumentarium, dass allein die Idee, dass darüber in irgendeinem Komitee entschieden wird und da, wenn da Frauen beteiligt werden, dass es nicht zu solchen Entscheidungen kommen würde, ich finde die Idee einfach absurd. Sowas entsteht, weil Krieg einfach schlimm ist und Anarchie und Chaos und Unterdrückung auch für die Soldaten, die im Krieg kämpfen und so weiter und so fort. Wie gesagt, manche Regime haben es ja als Strategie benutzt. Okay, aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja jetzt, wie wir in unserem internationalen Framework das stärken können. Ja, und wir benutzen ja solche Taktiken nicht, zumindest offiziell. Ja, also Genfer Konvention ist ein gutes Stichwort. Darüber werden sie auf jeden Fall nicht reden, weil die Genfer Konventionen sind nämlich auf jeden Fall ausschließlich von Männern geschrieben, von Schweizer Männern. Das haben die dann nämlich so quasi in ihrer Satzung stehen, dass das nur gebürtige Schweizer und Männer sein dürfen, die da in dem Komitee sitzen, das die Genfer Konvention schreibt. Und zu dem, was Maas eben meinte mit Elisabeth und so, also die Elisabeth und die Margaret Thatcher, die waren einfach keine wahren Schotten. Das ist das Problem. I see what you did there. Bedürfnisse der Hälfte der Bevölkerung zu berücksichtigen, können wir keine gute Politik machen. Ohne sie einzubeziehen, können wir keine Demokratie fördern. Und ohne ihnen Sicherheit zu geben, können wir keinen Frieden in der Welt herstellen. Ja, da aber ohne, dass er sich nicht darum gekümmert würde. Das ist doch sowieso eine Lüge. Ja, das ist eine Lüge und vor allen Dingen ohne die Männer geht es aber scheinbar, weil wir brauchen eine feministische Außenpolitik. Ja, und nicht einfach bloß eine, keine Ahnung, Frieden ausgerichtete Außenpolitik oder was weiß ich nicht was. Das ist kein Selbstlos. Das ist doch deine Franz zu sowas manchmal. Der Müntefering. Ach so, ja, keine Ahnung. Läufer in der Welt, die UN-Charta der Menschenrechte, die globalen Ziele, die SDGs, das sind die großen internationalen Verabredungen, für deren Durchsetzung wir immer und überall ringen müssen. Und deswegen setzen wir einen Schwerpunkt im Sicherheitsrat. Wir übernehmen den Co-Chair 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit. Und das ist ein starkes Signal Deutschlands auf diesem Feld. Ich habe mich selber mit Margot Wallström getroffen, habe den Mitgliedern im Ich dachte, das wurde schon in der UN beschlossen, habe ich vorhin doch genug gesagt. Das hatten sie doch auch in Science Files, meine ich, mit einem Artikel. Ja, der Artikel war auch so ein bisschen, aber naja, auf jeden Fall. Okay, gut, steht da drin und diese Istanbul-Konvention kommt natürlich dazu. Da sind ja auch diese Gesetze und diese Vorurteile im Prinzip alle drin. Ne? Ja, was hat jetzt mit diesem komischen Co-Chair-Ding da nichts zu tun? Was mit dem Sicherheitsrat und so? Was heißt auch in den Sicherheitsrat? Aber ist ja wahrscheinlich auch nochmal wieder irgendwie. Ja, auf jeden Fall, was man halt davon lesen kann, ist, dass sie halt überall rein wollen, ja, alles übernehmen wollen, wo feministisch draufsteht und dass sie das alles da drin haben und dass auch keiner was dagegen sagt, außer der AfD. Also. Im Sicherheitsrat unsere Unterstützung, auch konkrete, auch finanzielle Unterstützung zugesagt. Die Netzwerkbildung zwischen Frauen ist wichtig und deswegen helfen wir dem African Women Leaders Network und gründen gerade ein zweites in Lateinamerika und Karibik. Und wir werden die Zivilgesellschaft einladen nach New York. Wir wollen ihnen die Politik von Staaten ganz offen, indem wir da Organisationen gründen und Gelder hinschieben und was weiß ich. Und das verkauft man uns dann hier als feministische Außenpolitik. Wir machen es nicht anders als die bösen Russen, nur wir machen es für die große, gute Sache, den Feminismus. Super Nummer, echt. Eure Propaganda in die ganze Welt tragen. Heute Deutschland und morgen die Welt, wa? Ja. Ich wollte nur feststellen, dass ja in Deutschland SJWs und Feminismus überhaupt kein richtiges Thema sind und die keinen Einfluss haben. Und nur weil jetzt da eine Staatsministerin, die in Kabinett Merkel 4 drin ist, so eine Rede im Bundestag hält und man die deutsche Außenpolitik ändern möchte, um bestimmte Ziele zu erreichen, heißt es ja nicht, dass irgendwas mit irgendwas zu tun hat, weil Hashtag Gründe und Baum. Und Kartoffeln. In eine Stimme geben. Wir wollen. Gibt es eigentlich auch ein Young Saudi Arabian Female Leadership Dingsbums? Auf oder jeden Fall. Young Afghan Leadership Women Dingsbums? Ja, mit Afghanen-Kram ist auf jeden Fall was dabei. Das kommt gleich noch. Wir wollen ihnen Gehör verschaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, dass diese Debatte sich lohnt, weil wir Frauen einen Unterschied machen können. Dabei, wohin sich diese Welt entwickelt. Und liebe Männer, helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau. Helfen Sie uns. Das reicht dann noch. Dafür seid ihr auch zu gebrauchen. Frau und liebe Männer, helfen Sie uns. Ja, ich glaube, die Frau Alt wollte ich nochmal machen von der FDP. Es sei denn, ihr wollt noch wen anders sehen. Gibt es noch von der Linken oder Grünen was? Denken Sie auch an. Ja, gibt es auch, aber. Ja. Wir haben auch gleich noch eine andere Debatte. Also. Wohin sich diese Welt entwickelt. Und liebe Männer, helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank. Schon gar nicht mehr dran erinnert. Vielen Dank, Frau. Kollege Müntefering, als nächste hat das Wort die Kollegin Renate Alt, FDP-Fraktion. Ach ja, Grüne müssen wir auch noch gucken, weil nachher kommt ja noch die Frau Roth selber, die ja eben dahinter saß und jetzt nicht mehr. Und das ist ja auch ein Antrag von ihr und deswegen spricht sie da auch noch zu. Und das müssen wir uns ja auch noch angucken, um uns anzuschauen, ob sie da auch irgendwas noch zu sagen hat zu den Vorwürfen von eben. Hi, der Robert. By the way, in Sachen Netzwerken, was die erwähnt haben, wenn ihr ein gutes Buch zum Thema Netzwerken lesen wollt, dann lest The Square and the Tower, Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power bei Niall Ferguson. Das ist ein Historiker und er hat sich sozusagen kleine Elitennetzwerke angeguckt, zum Beispiel, mit wem ist ein Lord Keynes, also der Typ, der die ökonomische Doktrin Keynesismus in die Welt gesetzt hat, mit wem ist denn der zur Uni gegangen und so Sachen. Das ist ein recht interessantes Buch. Nur so als Tipp. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Letzte Woche wurde meine Büroleiterin bei einer Veranstaltung zur europäischen Verteidigungspolitik von einem älteren Herrn angesprochen. Völlig überraschend fragte er sie, na, Was machen Sie hier bei einer außenpolitischen Veranstaltung? Wessen Praktikantin sind Sie? Meine Damen. Ja, dazu kann man direkt sagen, vielleicht war die Person auch einfach noch relativ jung. Ne? Dass man da vielleicht darauf schließt, dass die Person vielleicht noch am Anfang von der Karriere steht und vielleicht irgendwie Praktikantin ist oder so und nicht irgendwo Büroleiterin oder so. Kann man ja mal denken, fälschlicherweise. Meine Damen und Herren, dass im Jahr 2019 eine außenpolitische Qualifikation den Frauen derart plump abgesprochen wird, ist beschämend. Deutsche Außenpolitik muss weiblicher werden. Andere Länder sind uns längst. Und vor allem auch immer diese Horror-Stories dabei, ne? Die sind immer so, ja, mir ist da mal was passiert, nur weil ich eine Frau bin. Und das muss ich jetzt unbedingt erzählen, weil wir sind hier im Bundestag und es geht irgendwie. Und vor allem die links oben, wie die guckt. Ich atme. Ja, die ganze Zeit schon. Aber gut. Nein, aber wie du meintest, ja, mal nicht erkannt werden oder mal als nicht als Chef oder Büroleiter oder was auch immer wahrgenommen zu sein, da spricht halt schon auch so eine richtig harte Arroganz aus den Leuten. Meine Fresse, jemand erkennt dich nicht. Wen juckt das? Also sorry. Also seid ihr wütend, wenn ihr irgendwo hinkommt und die Leute dich sagen, oh, hallo Ebe, schön, dass du hier sind. Ja, keine Ahnung, reden, Alter. Mir wäre das so. Wir reden hier nicht von, von Firmen, Kaffeemaschinengespräche über mir ist da mal was Dummes passiert. Wir reden hier vom verfickten Bundestag und Außenpolitik. Voraus. Ich nenne nur einige bekannte Außenpolitikerinnen: Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Chrystia Freeland, Federica Mogherini, Madeleine Albright war gerade in München bei der Sicherheit. Wir sind alle ausgesperrt. Das sind auch vor allen Dingen alles keine wahren Schotten, wollte ich dazu nochmal sagen. Oh, sorry, ich war gerade weg. Was liest ihr gerade vor? War das eine Liste von den schlimmsten Außenpolitikerinnen der letzten 20 Jahre? Kann sein, ja. Also hat sich das gerade angehört. Mogherini, ernsthaft? Boah. Puh. Aber sie ist eine Frau. Ich finde das auch immer so lustig, wenn die Leute sagen so, ja, Frauen können auch Präsidenten werden, so wie hier diese Bhutto von Pakistan. Ne, in so einem Vetternwirtschaftsstaat da irgendwie auf ein Familienmitglied nachfolgen und jetzt, dann kam irgendwie noch ihr Sohn oder irgend sowas, ne, also reinste Vetternwirtschaft. Und da irgendwie sozusagen nach dem Motto, ja, die sind viel weiter oder so als keine Ahnung, Amerika oder irgendwer, finde ich einfach nur grauenvoll. Aber ja, Vagina halt. Vagina gut. Ja, Symbolpolitik war ja häufig genug, ne? Hat ihnen ja häufig schon gereicht. Eine sehr gefragte Gesprächspartnerin. Lassen Sie uns für eine Außenpolitik eintreten, in der Frauen selbstverständlich ihren Platz haben, vor allem als Gestalterinnen. Dazu bekennt sich die Bundesregierung in den Leitlinien zur Krisenprävention in der UN-Resolution 1325. Diese macht deutlich, dass Frauen nachhaltig Frieden sichern. Setzen Sie in Ihren Projekten endlich auf die aktive Beteiligung und Einbindung von Frauen. In UN-Missionen, bei der Gesetzgebung oder in der Traumabewältigung. Frau Müntefering, nutzen Sie den UN-Sicherheitsrat. Legen Sie einen Schwerpunkt auf die Rechte. Ja, diese Sachen, die ihr schon die ganze Zeit macht und auch machen wollt und so, macht die mal endlich. Ja. Oh Mann, ey. Der Frauen. Es darf nicht sein, dass in Afrika sexualisierte Gewalt immer noch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Der nächste Talking Point, den man unbedingt nennen muss. Ja. Ich mit Afrika, mit aller Liebe, aber was macht man da jetzt? Schickt man da ein paar Bataillone hin? Wo sollen wir denn noch überall rumgestalten? Also gerne. Endlich, verhindern und alles, aber jetzt überleg doch mal, wir sind jetzt der Westen, wir sind ein Netzwerk. Gestehen oder doch Fuchtel von den USA. Wir haben einen globalen Kampf gegen den Terror. Wir sind in vielen verschiedenen Ländern aktiv. Und dann sagt man hier so, ja, ah, da guckt jetzt aber dort und dort auch noch nach dem Rechten. Da denke ich mir, ja, woher kommt denn jetzt die Legitimation? Ja, von Frauen sind überall bedroht, bitte schickt Soldaten überall hin. Ob die Sache am Ende dann besser wird durch die Einsätze oder nicht, ist nicht mal mehr bestätigt. Es gab da mal eine ganz interessante Studie, wo man sich von den letzten 30 Jahren die Einsätze angeguckt hat, also von Friedensmissionen, und festgestellt hat, dass es keinen Unterschied macht, ob du lokal eine Eingreifgruppe hast oder nicht, sondern dass ungefähr die Anzahl der toten Menschen gleich bleibt bei einem Konflikt. Als ich die Studie gelesen habe, dachte ich mir auch, oh, das heißt also, dass die meisten Friedensmissionen nichts bringen. Ja, aber wie bringt man denn Menschen dann dazu zu kooperieren? Ja, ich weiß nicht. Durch Reden, gerne, redet hier überall. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur zu sagen, guckt jetzt mal in Afrika nach dem Rechten. Wisst ihr, wie groß dieser scheiß Kontinent ist? Warum sollte Deutschland da jetzt überall alles hinbekommen? Wo kommt diese Idee her? Aber ich habe eine Idee, lass uns einfach Frauen abwerfen. Ja, Krisenregion. Also dann vielleicht noch ein Wort zur Resolution 1325. Erstmal, die gibt es seit 2001. In Deutschland wurde sie umgesetzt 2013. Also Haken dran. Dann, worum geht es in dieser Resolution? Es geht darum, Gewaltprävention von Frauen mit polizeilichen Maßnahmen in bestimmten Staaten quasi zu fördern. Aufklärung, was auch immer. Und andererseits geht es darin, dass halt bei Friedensdelegationen von der UN ein höherer Frauenanteil dabei sein soll. So, darum geht es konkret. Also wir haben es in Deutschland schon umgesetzt. Das heißt, da haben wir anscheinend die Quote schon bei unseren UN-Delegationen fest drin. Stellt mir wieder die Frage, worum geht's hier? Worum geht's? Darum, dass da noch nicht feministische Außenpolitik auf unserem Krempel draufsteht und dass man immer noch mehr tun kann. Also reicht doch nicht, so nach dem Motto. Nee. Ja, reicht noch nicht. Muss noch mehr. Der ganze ideologische Scheiß, den wir schon haben, der reicht nicht, natürlich. Aber alle finden es natürlich gut, ne, wie du siehst. Es darf nicht sein, dass in Indien weit über 100 Frauen täglich vergewaltigt, unterdrückt oder sogar ermordet werden. In Indien? Haben wir letzte Woche darüber geredet? Indien war doch mal die Kolonie, ja, da wollen wir jetzt nicht wieder hin. Indien soll sich selber verwalten. Ich will auch, dass die Sachen anders machen, aber wisst ihr, was hier mitschwingt? Das ist so feministischer Kolonialismus. Ja, so, in Indien haben die so massive Probleme, die kann man nicht mit dem gleichen Maßband messen. Und noch dazu gesagt, bei dieser UN-Resolution, ja, 1325, 55 Mitgliedstaaten von 192, glaube ich, haben das unterzeichnet. Indien ist nicht dabei. Warum wohl? Weil bei denen einfach ganz andere Verhältnisse herrschen. Ja, da hatten wir auch einen Fall besprochen dass die Frauen im Endeffekt das ausnutzen, um Leute der Vergewaltigung zu bezichtigen, um sich irgendwelchen Sachen zu entziehen. Ja, die haben, das ist halt sehr anders. Nee, das war jetzt, das war das, was wir letzte Woche hatten mit diesem, dass die Leute, die quasi im Glauben gelassen haben, dass es eine Ehe irgendwie in Aussicht gestellt und dann, wenn das dann dazu nicht kommt und die Leute dann wen anders heiraten, dass es dann irgendwie heißt, der Geschlechtsverkehr war im Nachhinein irgendwie nicht eingewilligt, weil das ja unter dem Vorzeichen gewesen ist, dass man irgendwann mal wen heiratet. Und, also es ist so komplex, das ist ja auch der Punkt. Ich verstehe es nicht, keiner versteht es, und deswegen das in so eine westlich geprägte UN-Resolution zu packen, naja. Ja, es geht jetzt auch alleine schon darum, um dieses Beispiel, wo ich mir mal wieder denke, da haben die Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Weil du kannst davon ausgehen, die sehen nur irgendwo, dass da Vergewaltigung steht, und dann wird damit rumgeschrien und gewedelt und gesagt, hier Vergewaltigung. Und diese. Ja, noch diese Busgeschichten im Hinterkopf oder so. Ne? Diese Sachen, über die wir letzte Woche geredet haben, das haben die wahrscheinlich noch nie gehört. Ich meine, hatte ich bis letzte Woche auch noch nicht gehört, aber ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas dahinter stecken muss, wenn sie mit so einem Kram ankommen, weil es ist eigentlich immer so. Es ist, ich habe schon andere Sachen von Ihnen gehört. Wenn die Femi-Clique irgend so einen Krempel erzählt, dass man, wenn man sich das anschaut, dann ziemlich schnell merkt, dass das nicht die reine Wahrheit ist, sondern dass da immer noch irgendwelche Dinge irgendwie mit dabei sind, mit diesen College-Rape-Statistiken, mit diesen Gewaltstudie aus Deutschland, mit diesem ganzen Kram. Es ist immer das Gleiche. Nur weil sie Frauen sind. Unterstützen Sie Frauenbewegungen weltweit, wie zum Beispiel die iranische White Wednesday-Bewegung? Nee, wir beglückwünschen den Iran im Namen der Deutschen zu seinem wunderbaren Revolution, mit der man den Frauen aufgezwungen hat, dass sie ein Kopftuch anziehen müssen. Ja, und fährt damit Kopftüchern hin und so. Das war ja richtig vorhin, der Vorwurf. Ja, und diese schwedische Außenpolitik-Leute, da gibt es ja auch dieses Foto, wo sie alle in Reihe da stehen mit Kopftuch auf. Liebe Frau Brugger, vielen von dem, was Sie gesagt haben, kann ich zustimmen. Uns eint die Überzeugung, dass wir eine bessere Außenpolitik brauchen. Aber brauchen wir unbedingt das Adjektiv feministische Außenpolitik? Nein, nein. Ja, und das ist jetzt der Witz, ne, wo die Leute dann denken, so, naja, das ist ja dann irgendwie ausgeglichen oder so. Aber ganz im Ernst. Wenn ich mich da hinstelle und nur meine so, ja, es wird alles besser, wenn die Frauen das machen und es ist die Frauen, wir müssen an die Frauen denken und die Frauen und die Frauen und die Frauen, da ist es auch vollkommen scheißegal, ob man dahinter ja dann noch das Wort Feminismus dafür benutzt, weil das ist sowieso durch und durch feministisch, es könnte überhaupt gar nicht weniger feministisch sein, ich meine, aber ja, der Witz ist, dass sie es trotzdem nicht mögen, wenn sie jetzt sagt natürlich, dass es nicht feministisch sein soll. Das Label feministisch ist für unser Anliegen überflüssig. Ich bin sogar der Meinung, dass manchmal sogar kontraproduktiv. Den wir werden sehr schwer. Wisst ihr, was in dem Satz mitschwingt? Das Label feministisch ist überflüssig und manchmal sogar kontraproduktiv. Das bedeutet, dass der Standard bereits der feministischen Position entspringt und deswegen das Label gar nicht mehr obendrauf gepackt werden muss. Was dann sozusagen erfolgreiches Framing ist, was in die Kultur und die Politik so weit übergegangen ist, dass es ein zivilisatorischer Standard wird. Ja, aber die Leute, also das ist jetzt hier leider, jetzt haben sie es nicht gezeigt, ich hatte mir das bei Phoenix angeguckt, da gab es so einen Kameraausschnitt von den Grünen, die die erste Rede gehalten hat und ich glaube, dann neben ihr saß auch noch hier der Hofreiter, die dann da irgendwie ganz ungläubig geguckt haben, weil die das natürlich schon so sehen, dass man da unbedingt Feminismus draufschreiben muss, weil das ist ja schließlich die Kirche der heiligen Vagina und da muss man dann halt Feminismus da draufschreiben, weil ansonsten ist das ja, ne, also es ist so, wie wenn sie die ganze Zeit sich da hinstellen würden und sagen würden, ja, Jesus ist von den Toten auferstanden und er ist über Wasser gelaufen und hat hier irgendwie die Blinden geheilt und die Lahmen wieder gehend gemacht. Aber das Wort christlich, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Und dann sitzen sie da. Das ist das hier. Das ist diese Debatte. Gemeinsame Definition vom Feminismus finden und das haben mittlerweile die schwedischen Politiker auch erkannt. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein modernes Land. Wir brauchen eine moderne und verantwortungsvolle Außenpolitik, die Schwache schützt. Eine Außenpolitik, die allen... Also ich wollte jetzt eigentlich eine Außenpolitik, die Starke schützt. Komisch. Ich auch. Das ist das feministische Ding ja doch gut. Und ich bin für feministische Scharia in ganz Afrika und der Subkontinent Indien. Wir brauchen neue Kolonien. Ich glaube, die Renata ist auf jeden Fall Teil der Alt-Right. Der Alt, ja. Und das sind da die EU-Kolonien. Dann bauen wir unser Imperium EU auf und dann können wir uns da neue Gebiete einnehmen. Oh, ich freue mich schon. Chancen bietet und Teilhabe ermöglicht. Wir brauchen eine Außenpolitik, deren Umsetzung und Repräsentation gleichermaßen von Männern und Frauen vorangetrieben wird. Wo kommt dieses Brauchen eigentlich her? Hat hier das jemand gesagt, dass wir das brauchen? Hat sie die Mehrheit der Bevölkerung befragt? Hat sie irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Politik neuerdings heißt, was in unseren Köpfen irgendwie entsteht, das beglückt jetzt das Volk und das hat dazu, die Fresse zu halten. Und ich fühle mich so ähnlich wie der Typ da oben rechts über ihr. Also ich bin nicht zufrieden. Ich mag diese Prämissen auch nicht, die immer raushauen, die einfach nicht stimmen oder nicht nachgewiesen werden oder so. Ja. Ja, definitiv. Also, das ist schon, na gut, das ist politische Sprache halt, dieses mit Dingen, wir brauchen und so, weil du setzt dich ja nicht hin und sagst irgendwie, ich will dies und das hier haben. Das, ja, es klingt dann halt wahrscheinlich irgendwie besser, aber es macht es natürlich nicht besser. Wahrscheinlich heißt es eigentlich, wir bräuchten oder so. Ja, Das ist so wir sind ein der Problem. Meinung, es wäre gut, wenn wir hätten oder Genau. so, ne? Aber Ja. da kannst du wahrscheinlich schwer dich damit hinstellen. Zukunft ihrer eigenen Töchter. Durch Vorbildfunktion in den Führungspositionen können wir der jungen Generation von Frauen ermutigen, die junge Generation Verantwortung zu übernehmen. Dieses Bild modernes Deutschlands möchten wir Freie Demokraten in die Welt transportieren. Der Überweisung Ihres Antrags in den Ausschuss werden wir zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ja. In unsere Werte in die Welt raustragen. Ich finde es klasse. Ja, Hashtag nieder mit dem Imperialismus, Hashtag Feminismus, Hashtag Gebiete in Afrika. Ah, ich liebe es. Lebensinnenraum im Süden. Ja. Oh, es ist genial. Ach doch, die Dame von der SPD gibt es auch noch, die war auch noch schlimm. Vielen Dank, Frau Kollege Mandale. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Dr. Daniela de Ridder, SPD-Fraktion. Ich dachte, wir kriegen noch die rot zu sehen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. In zahlreichen Ländern dieser Erde wächst die Tendenz zu einem besorgniserregenden Nationalchauvinismus. Damit einher geht eine antiemanzipatorische und eine frauenverachtende Entwicklung. Wo Menschenrechte missachtet werden, sind es vor allem immer Frauen und Mädchen, deren Rechte mit Füßen getreten werden. Mit Blick auf die UN-Konvention für Menschenrechte und die Resolution 1325 muss sich die deutsche Außenpolitik daher immer als Gegenpol zu diesen Entwicklungen begreifen. Unser Sitz im UN-Sicherheitsrat bietet also eine hervorragende Gelegenheit, das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit mit hoher Priorität auf die weltpolitische Agenda zu setzen. Und wir wollen noch einen Schritt weitergehen und deutlich machen, dass ja auch Jungen und Männer in patriarchalen Strukturen leiden. Und wir setzen deshalb auf eine geschlechterorientierte Außenpolitik. Und wir haben dazu auch schon einige. Seht ihr? Heil Vagina, weil auch Männer leiden darunter, dass sie keine Frauen sind. Eine geschlechterorientierte Außenpolitik. Wie irre werden wir noch? Ich meine, wir haben ewig gebraucht, um uns als Einheit zu begreifen, ohne solche einteilenden Kriterien. Und jetzt fangen wir die Scheiße von vorne wieder an, oder was? Jetzt teilen wir wieder alle ein in Gut und Böse, vier Beine, zwei Beine, oder was? Ja, Oh unbedingt, weil ich meine, die Männer leiden doch auch darunter, dass sie Mann. keine Frauen sind. Handlungsfelder entwickelt. Auch im Auswärtigen Amt, ohne Frage, sowie bei Mandaten und Missionen, bei Auslandseinsätzen und der Polizei und Sicherheitskräfte setzen wir auf Gender Mainstreaming und arbeiten mit Akribie an einem Gender-Aktionsplan. Ja. Ja, verdammte Scheiße, warum macht ihr denn nicht Sachen, die sinnvoll sind mit eurer Zeit? Ein Gender-Aktionsplan für die Sicherheitskräfte. Scheiße nochmal, da hat man echt Bock auszuwandern. Was ist denn das hier für ein Laden? Ja, das habe ich mich auch gefragt am Ende dieser Woche. Und ihr habt noch keine einzige Rede von dem anderen Kram, den wir uns euch noch angucken müssen, gesehen. Ja, wir brauchen mehr Diplomatinnen in unseren deutschen Botschaften und Konsulaten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn der Kampf gegen Hunger und Armut kann doch nicht losgelöst werden von den geschlechtsspezifischen Lebenslagen der Menschen. Was? Was? Geschlechtsspezifisch? Ich denke, alles ist fluid. Jeden Tag was anderes. Wer soll sich denn da noch auskennen? In einer Rede drei verschiedene Standpunkte und die merkt's nicht mal. Ja, diese Aussage hat mich übrigens zu unserem Streamtitel von heute inspiriert, weil ich kann es mir nicht anders erklären, was das sonst soll. Also, wir brauchen Frauen wegen dem Hunger. Warum? Ja, vielleicht wegen Hengame und Tugendhure. Ja, vielleicht. Aber keine Ahnung, ich glaube, das macht Leute eher krank. Den Brunnen würde ich aber abreißen, wenn er bei mir im Dorf stehen würde. Also Hunger bekämpfen. The Tyranny of Experts, Economists, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor by William Easterly, wenn ihr das Thema wirklich beackern wollt, als Tipp. Also. Aber ja. Ja, ich sehe das schon so. Es ist auf jeden Fall hier Bundestag. Und da freut man sich aufs Ende der Woche, wo man endlich diesen Kram durchsprechen kann und auf Sachen verweisen kann, die Sinn machen. Ach ja. Gleiches gilt etwa für sexualisierte Gewalt. Denken wir an Genitalbeschneidung, Zwangsverheiratung oder Massenvergewaltigung. Genau. Genitalbeschneidung. Männer nicht betroffen, ne? Zwangsverheiratung. Wollen die Männer immer. Wollen die immer, ne? Die wollen auch immer zwangsverheiratet werden. Es sind nur die Frauen, die das betrifft, die es nicht wollen, ne? Aber die Männer wollen das ja. Ja, Entschuldigung, darf ich mal kurz bitten, können wir vielleicht mal eine Minute oder zwei zurückspulen und das nochmal bis zu dem Punkt anhören, weil wir haben jetzt wirklich so oft unterbrochen. Ich bin jetzt komplett raus. Also mir fehlt jetzt jeglicher Zusammenhang. Ich weiß, es ist cringe, aber vielleicht können wir uns mal eine Minute ohne Unterbrechung angucken, weil ich weiß vor lauter Buzzwords gerade gar nicht, worüber ihr redet. Es gibt einfach keinen mal. Zusammenhang, aber meinetwegen gerne. Will das noch irgendwer, dass wir zurückspulen? Ach, das sind doch eher alles nur Hülsenpreis. Also ich verstehe auch nicht, was sie sagen. Frauen bekämpfen den Hunger. Vergewaltigung als Kriegswaffe. Ebenso gilt dies im Übrigen für die bessere medizinische Versorgung, etwa bei armuts- oder hungerinduzierten Krankheiten, bei der Bekämpfung von Mütter- und Säuglingssterblichkeit oder auch bei der HIV-Prävention. Weltweit brauchen Frauen und Mädchen gleiche Rechte und einen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen. Wirtschaftliche Ungleichheit und geringe Teilhabe von Frauen an politischen Entscheidungsstrukturen kritisieren wir scharf. Und seien Sie sicher, das tun wir keineswegs nur hier im Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir setzen auf faire Vertriebsstrukturen und Handelsabkommen. Und wir machen uns stark für international anerkannte Umwelt- und Sozialstandards, die immer auch Frauen mitbetreffen. Frauen sind jedoch keineswegs nur Opfer in Konflikten. Die verstärkte Beteiligung von Frauen bei Friedensdiensten und Versöhnungsinitiativen. An Friedens- und Abrüstungsverhandlungen stellt nicht nur eines unserer Nachhaltigkeitsziele bei der Agenda 2030-Politik dar. Die Erfahrung lehrt uns doch auch, dass der Einfluss von Frauen zu einem besseren und schnelleren Abschluss der Verfahren führt und dass diese sogar nachhaltiger wirken, meine Damen und Herren. Ja, Herr Bistron, Frauen können mehr als nur an der Stange zu tanzen. Wir setzen national, das will ich Ihnen sagen, auf eine enge ressortübergreifende Zusammenarbeit und international auf unsere multilateralen Kooperationen, insbesondere mit jenen Ländern, die ihrerseits bereits Konzepte zu einer gleichstellungsorientierten Außenpolitik oder einer Politik der Parität entwickelt haben, wie etwa Schweden, Kanada und Frankreich. Last but not least, wir brauchen ein Gender Monitoring, ein gendersensibles Frühwarnsystem und eine genderorientierte Forschung zur Außenpolitik. Kontrollstation 1, ich habe ein unbekanntes Gender geortet. Genderabwehrsystem hochfahren. Freiwillig passiert ja nichts. Ja, ein gendergestütztes Frühwarnsystem. Ich drehe vom geistigen Auge so Airbags-Flugzeuge hin und her fliegen. Ja, ich musste da jetzt hier an diesen Film mit den, wie heißt dieser Film, Pacific Rim, da musste ich dran denken. Wenn das Patriarchat aus dem Dimensionsloch kriecht. Und genau. Die tapferen Feministinnen in ihre Max springen. Ja. Alter, die Frau ist ja wohl völlig verrückt. Oder? Und sich gerade so schön die Hände reibt, finde ich auch gut. Oh Gott. Und diese Betonfrisur mit der hochgegelten Locke da rechts. Alter Schwede. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Mit Verlaub, Herr Präsident, das Thema der gleichstellungsorientierten Außenpolitik ist zu wichtig und zu groß, um im Klein-Klein der Fraktionsdifferenzen zerrieben zu werden. Daher ja, ist ja zum Glück nicht, weil ihr ja alle am selben Strang zieht. lade ich Sie alle ein, meine Damen, überfraktionell im Rahmen eines Parlamentskreises Frauen in der Außenpolitik enger zusammenzuarbeiten. Dazu eingeladen sind selbstverständlich auch alle Feministen, die uns dabei gerne unterstützen möchten. Gott sei Dank ist dann die AfD ja nicht mit von der Partie. Vielen Dank. Ja, aber da hat er ganz am Ende noch einen eingebaut, um die AfD-Bash-Bonuspunkte zu kriegen. Die Frau ist schlau, die weiß, wie es geht. Ja, mit Erfahrungswerten, ja. Deren Vorstellung von Demokratie mal wieder so, ne? Wir sind ja alle einer Meinung. Lass mal alle hier, die aller Meinung sind, mal treffen und die, die nicht aller Meinung sind, so, die bleiben draußen. Vollkommen egal, ob die auch Leute gewählt haben oder so. Ich meine, wir machen einfach eine Front gegen die. So, und dann ist das ja alles prima. Weil wir wissen ja eh, wo der Hase langläuft und so und unser Frühwarnsystem und die ganzen Dinge. Und vor allem im Grunde schwingt hier so die Idee mit, wir wollen weltweit Social Engineering. Dann denke ich mir so, ich guckt doch erstmal, ob Afghanistan oder Irak funktioniert und dann guckt in die anderen Länder. So, ich brauchen wir jetzt noch mehr? So, ich. Ja, überhaupt, die Rückkopplungseffekte können die ja nicht so vernünftig beachten, offensichtlich. Sind sie dann nicht in der Lage, das einzuschätzen, was das nur bewirkt, ihr Verhalten? Für mich schwingt einfach in der gesamten Debatte einfach die Idee mit, so, wir sind der Westen, wir können es ja, lass mal Social Engineering mit der Welt betreiben. Wo ich mir denke, okay, man geht bestimmt nicht nach hinten los, in keinster Weise nirgendwo. Also ich hat bestimmt nicht den gegenteiligen Effekt, dass es Regionen destabilisieren kann mit solchen Programmen. Bestimmt nicht. Also, aber vielleicht sehe ich das auch zu dünn oder zu eng oder zu negativ, was weiß ich. Also, Sollen sie machen. Es geht los. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist so. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Welt strukturell diskriminiert. Sie sind in besonderem Maße von Krieg, von Gewalt, von Armut und übrigens auch von der Klimakrise betroffen. Zugleich wird Ihre Perspektive aber in der internationalen Politik weiter sträflich vernachlässigt. Und das erfordert einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Wir müssen die Bedürfnisse von Menschen, nicht von Staaten, in den Mittelpunkt rücken. Wir müssen also den traditionellen Sicherheitsbegriff ergänzen von der staatlichen hin zur menschlichen Sicherheit. Und wir müssen anfangen, Außen- und Sicherheitspolitik systematisch aus der Perspektive derer zu betrachten, die seit Jahrhunderten besonders unter ihren negativen Folgen zu leiden hatten. Denn Gewalt, Leid, Not gehen längst nicht mehr. Es ist genial. Wir müssen die weltweite Unterdrückung des Patriarchats zerstören. Ja. Also alle Sachen, mit denen sie angefangen hat, sind falsch. Also ich wollte es nicht schon wieder direkt stoppen, aber alles, was sie gesagt hat, stimmt nicht. Es ist einfach nicht richtig. Und sie, ne, also ich meine, da hätte sie jetzt schon mal prima eingehen können darauf, was der AfD-Typ gesagt hat und darlegen, warum es nicht stimmt. Aber hat sie natürlich nicht gemacht, weil es stimmt. Also dieses Ding wird von wegen überall unterdrückt, ist halt Bullshit. Also tut mir leid. Ich meine, wir schauen uns Debatte im Bundestag an und man redet von weltweiter Unterdrückung, die man dann zu ändern hat. So, weltweite Unterdrückung. Ja, läuft. Go for it. Deutschland wird wieder groß. Was soll man dazu sagen? Da ist Unterdrückung überall in Afrika, in Indien, überall soll man Truppen hinschicken oder was. Aber für die Menschen eben. Ja, für die Menschen. Du denkst schon wieder in Staaten, denk doch mal an Menschen. Mit dem Gender-Frühwarnsystem. Ja, läuft. Ja, nur von zwischenstaatlichen Konflikten aus. Sie sind Konsequenz tief verwurzelter, auch patriarchaler Machtverhältnisse. Und diese Verhältnisse zu ändern, auch das ist Ziel einer feministischen Außenpolitik. Und deswegen wollen wir die klassischen Strukturen aufbrechen. Wir wollen die Gelder neu ausrichten und neue Analysemechanismen anwenden. Wir wollen, dass Deutschland vorangeht und neue Analysemechanismen, feministische neue Analysemechanismen, damit man dann in Zukunft noch viel mehr Unterdrückung findet, oder was? Druck macht, nicht zuletzt im UNO-Sicherheitsrat bei der vollständigen Umsetzung von 1325, bei der Förderung von Frauen und marginalisierten Gruppen weltweit, beim Schutz und der Durchsetzung ihrer sozialen, ihrer ökonomischen, ihrer politischen, ihrer reproduktiven und ihrer sexuellen Rechte. Und das wäre eine gute deutsche Außenpolitik. Aber es geht eben auch um gleichberechtigte Beteiligung. Frauen sind entscheidende Akteurinnen, die eingebunden gehören, weil sie Teil dieser Gesellschaft sind, wie Elisabeth Motschmann gesagt hat, weil sie Friedensprozesse nachhaltiger, weil also, sie gesellschaftliche Umbrüche inklusiver. Im Grunde ist jetzt die 68er-Bewegung alt geworden, hat sich in den Strukturen nach oben gefressen im Staat und spricht jetzt davon, dass sie einen weltweiten Herrschaftsanspruch haben. Ich find's geil. Ihr läuft. Gut. ich liebe es. Ich liebe es. Ja. Ich glaube, Rom brennt bald. Also, ich will das so angucke. Oh Mann, ey. Ja, naja gut, aber ich meine, zum Glück ist es ja in der Mehrheitsgesellschaft, haben die Leute das alles verschlafen, den Krempel, über den sie hier reden. Also. Ja. Zu gestalten helfen. Es geht also nicht darum, Frauen zu zählen, sondern sicherzustellen, dass Frauen zählen. Das ist das, was wir meinen mit Paradigmenwechsel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts aller dieser Maskulinisten und Macho-Machtpolitiker weltweit braucht es die kraftvolle Vision einer gerechteren, einer Macho. Diversen Welt mehr denn je. Mehr denn je braucht es selbstbewusste und Mut. Macho-Machtpolitiker, glaubt ihr nicht, dass Macht das Potenzial hat, jeden Menschen zu ruinieren, wenn er charakterlich nicht gefestigt ist? Und das ist weniger, was mit den Menschen zu tun hat, die an der Macht stehen, sondern eher vielleicht mit, wie die Macht und Gewalt im Staat aufgebaut und verteilt ist. Also es sind so sozusagen die, wo ganz oben stehen, sind die dann, wie soll man sagen, wirklich emanzipiert in Sachen eigenem Handlungsspielraum oder sind die nicht auch irgendwo ein Instrument vom Machtapparat, der Gewalt ausübt? Das wäre so eine interessante Frage, die man sich stellen könnte, aber egal. Machos. Mutige Stimmen, gerade auch weibliche Stimmen, die eintreten für eine Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Gewalt und Unterdrückung leben können. Klassische Außenpolitik ist an dieser Aufgabe leider bislang gescheitert. Also Zeit für eine feministische Außenpolitik, wie sie übrigens von Margot Wallström, von Justin oder Justin Trudeau auch vertreten wird. Vielen Dank, liebe Kolleginnen hier in diesem Teil des Hauses. Wisst ihr Bescheid? Aber sowas von. Abschließende Gedanken. Viel mehr, als ich wollte. Vielen Dank, Frau Kollegin Roth. Ja, das ist hier nochmal ein Antrag von den Linken gewesen. Und hier ist nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, was die da so alles bezahlen. Ne, also man hier sieht irgendwelche NGOs halt, Ausbildung von lokalen Rechtsberaterinnen in Menschenrechts- und Genderfragen, wenn zahlen wir in Pakistan. Verbesserung der Rechtsberatung von Binnenflüchtlingen, Fokus auf Rechte und Bedürfnisse geflüchteter Frauen und Mädchen in der Ukraine. Ja, oder so ein Kram. Wäre das nicht eigentlich was NGOs machen sollten? So mit Geld, das sie selber eingeworben haben? Wäre das nicht eigentlich so das, was man in dem Fall... Nee? Nö, ja, aber das müssen die ja mit unserem Geld machen. Ja, aber muss das überhaupt staatlich sein, frage ich mich. Also muss die Förderung von dem Mist staatlich sein? Oder würde das nicht reichen, wenn man sich da halt wie früher sozusagen die Leute drum kümmern, die es angeht oder die, die sich dafür interessieren. Oder ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil was ich bei solchen Programmen, wo ich immer so drei Fragezeichen über dem Kopf habe, ist so, ja, wenn die Leute lokal was ändern wollen, es gibt doch mittlerweile fast überall Internet. Du kannst dich informieren, du kannst was aufbauen. Selbst von anderen NGOs kriegst du relativ easy Geld. Wenn du lokal was ändern möchtest, kannst du es richtig easy machen. Aber die Frage ist dann, warum ändert sich denn nichts? Und dann ist so dieses Ding so von oben was draufpfropfen und Social Engineering betreiben in der dritten Welt, eventuell die Sachen besser machen, Applaus, Applaus, oder sie komplett ruinieren und an die Wand fahren und danach sagen, mit uns hat das nichts zu tun. Wir sind nur für Liebe und Frieden. Und das ist das Problem, was ich dabei habe. Weil habt ihr hier schon jemals einen Rapport gesehen von, schaut mal, folgende NGOs haben daran mitgewirkt, einen Bürgerkrieg zu verursachen. Sowas sieht man nie, wo solche NGOs scheitern und Sachen kaputt machen. Darüber wollen wir nicht reden. Wir reden aber nur darüber, dass wir entwickeln und wir machen schon und das wird schon. Und da ist so, ich weiß ich nicht so. Vielleicht sehe ich das auch zu eng, aber ich Versager-NGO-Report, den würde ich gerne sehen. Und dann wäre ich viel beruhigter. So, hier an folgenden Kriegen haben wir mitgearbeitet, dadurch, dass wir Social Engineering in den 60er und 70er betrieben haben, nach Konzepten, die damals auch schon scheiße waren. So, sowas finde ich mal toll, aber sowas liest du nirgendwo. Und da ist dann die Frage so, hilfst du wirklich? Oder bringst du nur soziale Spannung in dein Land und das Land hat vielleicht nicht die Institution, den sozialen Wandel abzufangen und dann geht das Land vor die Hunde. Und da bin ich dann, also, ja. Alles nicht so einfach. Ich habe da schon reingeguckt in den Artikel. Das war eine Abhandlung darüber, dass eben Frauen auch nicht viel besser sind in Wirklichkeit. Also auch diese Friedfertigkeit, dieses Argument da wohl nicht aufrechterhalten werden kann, wenn man sich das genauer anguckt. Da wurde dann nicht nur zurückgeguckt auf Armeen mit Beispielen oder so, sondern auch verschiedene andere Gründe genannt oder andere Vorfälle, wo Frauen dann eben auch mal nicht so friedfertig waren und so. Das ist also Quatsch. Es ging hier darum zu begründen, warum sie zur Bundeswehr zugelassen werden sollen. Und je nachdem, was man begründen soll, holt man eben andere Argumente raus. Ne? Okay. Ja, offenbar. Ja, das ist schon mal ein kleiner Einschub zu der Sache. In Amerika, das wissen viele Leute ja nicht, da gibt es ja quasi immer noch die Wehrpflicht, obwohl die halt nicht mehr praktiziert wird. Aber es ist immer noch so, dass wenn man als Mann in Amerika zum Beispiel ein Studentendarlehen haben will oder wählen möchte, das muss man sich ja für registrieren in Amerika, dann muss man sich als Mann auch quasi für die Wehrpflicht registrieren, falls die mal wieder eingeführt wird. Und jetzt hat hier eine Gruppe vor einem Gericht in San Diego erwirkt, dass das jetzt entweder auch für Frauen gilt, weil die ja jetzt zu den Streitkräften halt auch zugelassen sind, oder halt eben für niemanden mehr. Und da haben sie jetzt gesagt, ja, dann für die Frauen auch. Und hier der Herr, der ist vielleicht dem einen oder anderen vom Gesicht her bekannt, weil der war nämlich auch in dem Film The Red Pill kam der auch vor, der Anwalt, also ist ein Männerrechtsanwalt. Und bin ich mal gespannt, wie weit das noch geht, weil es wird ja dann wahrscheinlich nochmal ein paar Instanzen hochgehen. Also ich glaube mal nicht, dass irgendwelche Organisationen von den Frauen das jetzt einfach so stehen lassen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das dann bald irgendwie vom Supreme Court landet, die ganze Sache in Amerika. Die habt ihr es dann zuerst gehört. Wehrpflicht für Frauen. Aber es lässt vermuten, dass viele junge Männer ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen, ne? Das lässt es definitiv vermuten in Amerika, ja. Also auf jeden Fall. Gute Regelung. Wie alt muss man sein, dass das dann nicht mehr so gilt? Das stand da drin. Das war aber bis 25, glaube ich. Ich glaube von 18 bis 25 oder so. Da gilt die Wehrpflicht da. Und weil Amerika hat ja kein Einwohnermeldeamt oder so, wie wir das in Deutschland kennen. Und deswegen sind die Leute da quasi nicht drin im System. Aber wenn man halt irgendwas haben will vom System, dann muss man sich da natürlich reinbegeben. Und dann kennen sie euch und dann können sie euch auch einziehen halt, theoretisch. Also das könnte man auch einfach wieder einführen und dann wäre das natürlich, dann würde das natürlich greifen. Also im Prinzip so ein bisschen so wie in Deutschland jetzt auch, nur mit dem, dass man sich in Deutschland gar nicht entziehen kann. Ja, und dann gab es hier noch dieses, wo wir jetzt auch reinschauen. Das ist eine Debatte über, also ich glaube, der Antrag hieß irgendwie Wiederherstellung der Demokratie oder irgendwie so. Ziemlich hochtrabender Artikel, und da ging es halt um die Quote bei den Tagesordnungspunkt. Bei den Aufstellungen der Landeslisten, die sie jetzt beschlossen haben in Brandenburg, wo wir ja auch schon drüber geredet haben. 5. Erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Wiederherstellung der Gleichberechtigung im Wahlrecht und in den politischen Parteien. Ach so, hieß es. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, der ist jetzt so beschlossen. Wenn Sie die offenbar notwendigen Platzwechsel zügig voran durchführen, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Fabian Jacobi, AfD. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Und darf ich einen Moment um Ruhe bitten? Also nicht einen Moment, sondern ich bitte um Ruhe. Und jetzt hat das Wort der Kollege Jacobi. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Geschichte der Demokratie in Deutschland beginnt nicht im Jahr 1949. Die Jahrhunderte, die unserer heutigen Ordnung vorausgingen, waren angefüllt von vielfältigen Herrschaftsformen. Es gab Fortschritte und Rückschläge beim Ringen zuerst um die Mitbestimmung des Volkes im monarchischen Staat, späterhin um die Selbstbestimmung des Volkes in der Republik. Und in all dieser Zeit galt in Deutschland das, was in der Menschheitsgeschichte weithin üblich war und vielfach noch ist, eine Unterteilung des Volkes in Stände, Klassen und Schichten nach Religionen und Geschlechtern. Dabei definierte die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer solchen Gruppe auch seine Rechtsstellung im Gemeinwesen. Selten war es möglich, dass Einzelne von einer Gruppe in eine andere überwechselten, durch Erhebung in den Adelsstand, durch Freilassung eines Leibeigenen oder auch durch Religionswechsel. Für die meisten jedoch war mit der durch Herkunft und Geburt bestimmten Gruppenzugehörigkeit auch ihre Rechtsstellung in der Gesellschaft lebenslanges Schicksal. Die Geschichte der Demokratie in Deutschland ist die Geschichte des Kampfes um die Aufhebung dieser Spaltungen des Volkes, dieser Unfreiheit des Einzelnen. Mit dem Grundgesetz ist dieser Kampf um Freiheit und Gleichheit an sein logisches Ende gekommen. Es kennt im Hinblick auf die Teilnahme des Einzelnen an der Demokratie keine Unterteilung des Volkes mehr. Damit verwirklicht das Grundgesetz zugleich die Befreiung des Einzelnen aus dem Zwang der Gruppenzugehörigkeit. Die Republik kennt nur einen relevanten Status, den des Staatsbürgers. Der demokratische Souverän ist das Staatsvolk in seiner Einheit. Es äußert seinen Willen in demokratischen Wahlen. Und demokratisch sind Wahlen dann, wenn sie neben anderen zwei ganz elementare Grundbedingungen erfüllen. Sie müssen frei und gleich sein. Frei ist die Wahl, wenn die Willensbildung von unten nach oben, vom Bürger zum Staat verläuft und der Staatsbürger in der Wahl seine eigene souveräne Entscheidung trifft. Eine Wahl, bei der vorgegeben wird, dass das Wahlergebnis bestimmten Kriterien entsprechen muss, ist keine freie Wahl. Gleich ist die Wahl, wenn das Recht zu wählen und sich zur Wahl zu stellen den Staatsbürgern in gleicher Weise zukommt. Eine Wahl, bei der das Gesetz die Staatsbürger in verschiedene Klassen einteilt, ist keine gleiche Wahl. Zwischen dem einzelnen Staatsbürger und dem Staat stehen die Parteien. Weil faktisch der Weg in ein Parlament fast ausschließlich durch das organisierte Zusammenwirken in den Parteien führt, kommt ihnen eine besondere Rolle zu. Parteien sind gerade nicht beliebige private Vereine. Deshalb hat das Grundgesetz auch für die Parteien eine klare Regelung getroffen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Das heißt, auch Wahlen in Parteien müssen frei und gleich sein. Erst recht und umso mehr gilt das, wo die Parteien Kandidaten für Parlamente aufstellen. Und damit sind wir bei dem Grund angekommen, der unseren Gesetzentwurf notwendig macht. Parteien in Deutschland versuchen, die Entwicklung unserer Demokratie umzukehren und zurückzudrehen. Sie wollen das Volk wiederum spalten und dem Einzelnen bei der Ausübung seiner demokratischen Rechte wiederum an seine Gruppenzugehörigkeit binden. Sie halten Wahlen ab, bei denen mittels sogenannter Quoten den Wählern vorgeschrieben wird, nach welchen Kriterien gewählt werden muss und den Bewerbern, ob sie kandidieren dürfen oder nicht. Diese Wahlen sind keine demokratischen Wahlen. Die innere Ordnung dieser Parteien entspricht nicht, wie es das Grundgesetz verlangt, demokratischen Grundsätzen. Als wäre das nicht schlimm genug, praktizieren sie dieselben undemokratischen Verfahren auch bei der Aufstellung von Parlamentskandidaten. Sie korrumpieren damit die demokratische Natur unserer Parlamentswahlen. Wahlen nach Quoten sind ein Angriff auf die demokratische Grundordnung Deutschlands. Es ist unsere Verantwortung als Volksvertreter, diesen Angriff abzuwehren. Unser Gesetzentwurf sieht vor, dass in den Gesetzen, im Wahlgesetz und im Parteiengesetz klargestellt wird, was sich eigentlich von selbst versteht, was aber von einigen Parteien bewusst missachtet wird. Dass nämlich die Parteien niemandes demokratische Rechte beschneiden dürfen, aufgrund der Eigenschaften, die das Grundgesetz in seinem Artikel 3 Absatz 3 aufzählt. Also keine Einschränkung demokratischer Rechte wegen des Geschlechtes, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und Herkunft, des Glaubens oder der Behinderung. Wie gesagt, eine völlig banale Selbstverständlichkeit. Nun versuche ich, einiges vorwegzunehmen, was gleich in nachfolgenden Redebeiträgen vorgetragen werden wird, vorhersehbarerweise. Zum Beispiel dies. Es gibt Juristen, die meinen, die Vorgabe des Grundgesetzes, dass auch in den Parteien demokratische Regeln gelten müssen, dürfe man nicht so eng sehen. Parteien müssten sich entsprechend ihrer jeweiligen Ideologie verhalten können. Und wenn die Ideologie der Partei es mit der Demokratie nicht so genau nehme, dann müsste die Partei das eben auch ausleben dürfen. Ja, diese Meinung gibt es. Sie ist aber falsch. Wenn eine Partei eine Ideologie vertritt, nach der die Regeln der Demokratie missachtet oder abgeschafft werden sollen, dann muss man dieser Partei nicht die Möglichkeit geben, das auszuleben, sondern dann muss sich um diese Partei der Verfassungsschutz kümmern und im Extremfall muss diese Partei verboten werden. Dann wird vermutlich gleich vorgetragen werden, speziell für die von den Parteien praktizierte Diskriminierung wegen des Geschlechtes gäbe es eine Rechtfertigung. Das sei der sogenannte Gleichstellungsauftrag, der angeblich im Grundgesetz enthalten sei. Auch diese Meinung gibt es, auch diese Meinung ist falsch. Lesen Sie einfach das Grundgesetz, es kennt dieses Wort nicht. Es gab vor langer Zeit einmal den Versuch, das Wort Gleichstellung in das Grundgesetz hineinzuschreiben. Dieser Versuch ist zum Glück gescheitert. Dieser Versuch ist zum Glück gescheitert und seitdem versuchen diejenigen, die damals diesen Versuch unternommen haben, ihn durch die Hintertüre doch noch durchzusetzen, indem sie so tun, als seien Gleichberechtigung und Gleichstellung dasselbe. Das ist reine Propaganda. Solche Menschen, solange Menschen, Individuen mit freiem Willen sind und keine normierten Klone à la schöne neue Welt, so lange lässt sich statistische Gleichverteilung nur durch Zwang erreichen, also gerade durch die Abschaffung gleicher Rechte. Gleichstellung und Gleichberechtigung schließen sich deshalb gegenseitig aus. Der erfundene Gleichstellungsauftrag rechtfertigt keinesfalls den Bruch elementarischer demokratischer Regeln. Ich möchte zum Abschluss den Blick weg von der Ebene der abstrakten juristischen Begriffe auf die Ebene der Menschen richten. Um die geht es. Wir leben ja in Zeiten, in denen Regierungsparteien, ja, Sie grinsen, aber ich schaue Sie an, in denen Regierungsparteien es unternehmen, das Volk wieder zu spalten und gegeneinander zu treiben. Sie teilen die Staatsbürger ein, erst in Männer und Frauen, demnächst noch in andere Kategorien. Sie nehmen uns die Freiheit, die das Grundgesetz doch garantiert, die Freiheit, uns von ihnen nicht solchermaßen einteilen zu lassen. Sie wollen zur Sicherung ihrer Herrschaft einen Geschlechterkonflikt anzetteln und sie wollen in diesem von ihnen selbst geschürten Konflikt keine Neutralität akzeptieren und keine Verweigerung. Die Verfassung schützt aber die Freiheit und die Würde des Einzelnen. Die Würde derjenigen, die sich dem verweigern, die sich nicht nötigen lassen wollen zum Zwangsdienst in ihrem absurden Geschlechterkrieg. Es ist unsere Verantwortung als Gesetzgeber, dafür zu sorgen, dass dieser Schutz durch die einfachen Gesetze effektiv gewährleistet wird. Dafür sorgt unser Antrag. Das Quotendenken ist ein Gift, eine Säure, die unsere freiheitliche Gesellschaft zerfrisst. Dieses Gift hat unsere Rechtsordnung, unsere bürgerliche Freiheit. Man sieht es auch. Man sieht es auch, dass es so ist. Es ist, dass die Säure da sich bereit gemacht hat, auch im Bundestag schon. Er hat da völlig recht an diesen. Also ich kriege es ja richtig um die Ohren, finde ich richtig gut. Wollte ich nur gesagt haben. Bereits an vielen Stellen angegriffen. Hier und heute geht es um den Kern der politischen Freiheit, um die Freiheit der Wahl. Und es geht um die Würde des Einzelnen als Staatsbürger. Bekennen Sie sich zur Freiheit, zur Demokratie, zur Würde des Einzelnen. Unterstützen Sie unseren Antrag. Vielen Dank. Ja, Gedanken. Ja, ja, läuft. Ich war trotzdem ein bisschen zu weit, der Titel und so, das war schon ein bisschen komisch, aber was er vorgetragen hat, ist ja inhaltlich in Ordnung gewesen. Ja, was er vorgetragen hat, war okay, aber das hat auch mit dem Antrag jetzt nicht so, also mit dem Sinn und Zweck des Antrags schon, aber natürlich nicht mit dem, was jetzt in dem Antrag drinsteht, nämlich, dass man da bestimmte Voraussetzungen halt schaffen will, irgendwie die gegeben sein müssen, damit die Parteien das irgendwie dürfen, was er ja gerade meinte. Und dazu sagt dann gleich der Mann von der FDP noch was, der, glaube ich, als nächstes kommt. Mhm. Nächster Redner ist der Kollege Ansgar Hebeling, CDU-CSU. Oh nee, der kommt nicht als nächstes, aber dann spule ich den Deswegen Fach vor. Zunächst einmal eben selbst. Als Parteien legen manche Voraussetzungen zugelassen, ah, da ist er. Ich auseinandersetzen will. Und deswegen beginne ich mit der Frage, wann Ihr Gesetz in Kraft treten soll. Sie sagen, es muss sofort in Kraft treten. Sofort, damit die Listen nicht zugelassen werden von Grünen, SPD, Linken, die eine in welcher Form auch immer vorgesehene Quote für die bevorstehende Europawahl zum Gegenstand haben. Also Sie scheiden mit dem sofortigen Inkrafttreten lassen. Bereits aufgestellte Listen von Parteien schließen Sie von der Europawahl mit Ihrem Gesetzentwurf aus. Damit haben Sie schon mal die Hälfte dieses Hauses von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen. Sie wissen, dass das nicht zulässig ist. Das sagt Ihnen die Venedig-Kommission. Es sagt Ihnen aber auch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, dass im Vorfeld von Wahlen ein Eingriff ins Wahlsystem nicht zulässig ist. Jetzt geht's weiter. Also die erste. Ja, das wäre ja auch schon mal ganz interessant mit dem Vorfeld von der Brandenburger Landtagswahl, weil soweit ich weiß, wurden da auch schon Sachen aufgestellt, ne, bevor die da mit ihrem Paritätsgesetz um die Ecke gekommen sind. Was aber scheinbar auch geklappt hat. Also vielleicht bin ich da auch nur falsch informiert, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass zumindest die FDP, wo ich ein bisschen Auge drauf habe, da schon vorher irgendwie Listenaufstellungen gehabt hat. Die Hälfte dieses Hauses haben Sie mit dem sofortigen Inkrafttreten und der Aufforderung, die so zugelassenen oder so aufgestellten Listen nicht zuzulassen, von den Wahlen bereits ausgeschlossen. In Ihrer Begründung gehen Sie dann aber auch auf die Quoren, die es in Parteien gibt, ein. Also auch CDU und CSU dürfen an den Wahlen mit ihren bereits aufgestellten Listen zur Europawahl nach Ihrer Vorstellung nicht teilnehmen, weil auch dort unsachliche, aus Ihrer Sicht unzulässige Aufstellungskriterien eine Rolle gespielt haben. Es bleiben also AfD und FDP, die noch bei der Europawahl nach Ihrer Vorstellung mitmachen dürfen. Jetzt machen Sie aber einen weiteren Fehler. Sie verweisen nämlich auf Artikel 3 Absatz 3 und sagen, jemand, der eine gewisse politische Meinung vertritt, darf dann auch nicht aufgestellt werden. Und da gibt es in Ihrem Bundesvorstand einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit verschiedenen Organisationen, wo Sie sagen, gewisse Kandidaten dürfen wegen ihrer politischen Meinung nicht aufgestellt werden. Somit scheidet auch Ihre Liste bei der Europawahl aus. Jetzt könnten Sie sagen, liebe FDP, jetzt habt ihr den paradiesischen Zustand erreicht, dass nur noch ihr antreten dürft, weil ihr weder eine Quorum habt noch eine solche Festlegung. Aber auf solch einen politischen Sieg wollen wir als Demokraten gerne verzichten und deswegen sollen alle mitmachen dürfen, die hier antreten können. Sie monieren beim Paritätgesetz, dass der Staat übergreift in die Gesellschaft und machen genau das Gleiche. Warum soll nicht eine Partei nur mit Frauen, nur mit Männern, nur mit Befürwortern einer bestimmten Position oder einer bestimmten Herkunft antreten? Das ist doch eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe des Staates, festzulegen, wer bei einer Wahl antreten darf, solange er sich an die Verfassung hält. Insgesamt also ein handwerklich zutiefst schlechter, zutiefst verfassungswidriger Entwurf. Und es ist immerhin begrüßenswert, dass die Mehrzahl, ich habe es noch mal kontrolliert, der Juristen Ihrer Fraktion bewusst nicht auf Ihren Antrag, auf Ihren Gesetzentwurf draufgegangen sind. Wahrscheinlich aus Scham davor, was Sie gemacht haben. Auch Ihre Fraktionsvorsitzenden haben nicht unterschrieben, weil sie wahrscheinlich wissen, dass es falsch ist. Insgesamt also ein Entwurf, der zutiefst verfassungsfeindlich ist und der andere vom politischen Wettbewerb, die sich in Selbstorganisation, in Selbstbestimmung ein eigenes Verfassungs- und Parteistatut geben, ausschließen will. Anderes ist man von ihnen nicht gewohnt. Am Ende noch ein Wort. Ich bin froh, wenn in Deutschland nicht festgelegt wird, was bei Wahlen rauskommt, sondern nur, wie sie durchgeführt werden sollen. Und deswegen bin ich auch zutiefst gegen ein Paritätgesetz. Das wollte ich am Ende auch noch mal gesagt haben. Vielen Dank. Mahmut Özdemir, SPD ist der nächste Redner. Hallo, mal kurz an. Ja, ich wollte dazu sagen, dass ich finde, dass das ein sehr juristisches Statement war. Also, dass er wahrscheinlich ein Jurist ist und dass er sehr auf diese Auslegung von Gesetzen gezielt hat, die man natürlich meistens irgendwie anders sehen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht so, was beim Bürger unbedingt 100% ankommt, aber okay. Ja, ich bin mir vor allen Dingen, also das, was ich gerade meinte, war zwar, glaube ich, jetzt doch falsch, wenn ich mich nochmal richtig erinnere, war es vielleicht doch eher eine Europawahlaufstellung, an die ich mich da erinnert habe. Aber ich bin mir aber trotzdem in einer anderen Sache sicher, und das ist dieses mit diesen Unvereinbarkeitsgeschichten. Ich glaube, da gibt es bei der FDP auch irgendwo was. Also wenn das der Standard wäre, dann wären die ja quasi auch von ausgeschlossen mit den Beispielen, die er gerade gemacht hat, weil das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, dann würde ich euch noch Herrn Amthor geben. Also dieser Typ von der SPD, der jetzt gleich kommt, ist auch ziemlich grauenvoll, sagt ziemlich bescheuerten Krempel. Aber ich würde euch lieber Herrn Amthor nochmal geben, damit wir hier nicht bis ewig sitzen. Weil Herrn Amthor brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja. Jemand dagegen? Will jemand den SPD-Mann sehen? Amthor! Okay. Sie ist auch so eine Plattitüden. Ja, Frau Hasselmann redet auch nur Quatsch. Überspringe ich auch. Ach, das ist nochmal ganz interessant, da mache ich nochmal kurz an. Ruf gab aus der AfD, wo von natürlicher Auslese gesprochen wird. Zitat: Wir werden es im Ältestenrat ansprechen, weil wir jetzt nicht identifizieren können, von wem es war. Natürliche Auslese ist ganz böse, Leute, müsst ihr wissen. Böses Fui-Fui-Wort. Aber danke, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, und ich würde Sie bitten. Ich würde Sie bitten, an Grundregeln des Umgangs des politischen und demokratischen zu halten. Nächster Redner, Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Schließen wir. Wollen wir auch nicht haben. Nicht nur unter. Geht bei Leistungsgeber, verfügt auch im Bereich. Nicht mit. Ja, das auch interessante nicht. Schwerpunktsetzen. Da dass er. Fraktionen Sorgen machen um. Viele Leute geredet haben. Sorgen machen um. Gehorchen hat, Kinder zu kriegen hat, meine Damen und Herren, in diese Welt werden Sie keinen hier mitnehmen können. Vielen Dank, Dr. Martens. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Philipp Amthor. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn der Legislaturperiode wollte uns die AfD ja noch jagen. Jetzt sehen wir mit einem Gesetzentwurf, dass sie sich große Sorgen machen um unsere parteiinternen Verfahren. Und es ist ja wirklich schon rührend, dass sie sich so sehr um uns kümmern. Und genauso rührend, dass sie sich jetzt große Sorgen machen um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Wahlrecht. Und dann bemerkenswert, dass sie angesichts von 11% Frauenanteil in der eigenen Fraktion als größtes Problem in diesem Feld die angeblich zu große Benachteiligung von Männern ausmachen. Also das ist schon eine interessante Schwerpunktsetzung. Das muss man sagen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will aber auch ganz im Ernst sagen, in der Debatte und auch... What the fuck? Ich einfach nur, ich läuft, ich... Wenn es Quote für Frauen gibt, dann gehe ich als Abelina in den Bundestag. Ich sag's euch, es ist mir so scheißegal. Ich hole mir die Änderungen und sage, ich bin Frau, ich will Förderung. Genderista, Alter, go for it. Das ist, Alter, Schwede. Aber ja. Abel, das Rübensystem wird das, glaube ich, verhindern. Ja, den Shitlordismus, den ich an den Tag lege. Nee, aber ernsthaft, Alter. Freie Parteien, freie Wahlen und Verhältnisse sind irgendwie so, wie irgendwelche Menschen sie nicht haben wollen. Ja, unterschiedliche Menschen, freie Menschen, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe auf jeden Fall nicht verstanden. Ich habe auf jeden Fall Anfang vom Abenteuer gesehen und mir gedacht, so, ja, ist wieder mal ein typischer Abenteuer, so, ne, einfach dem Kram wieder nach dem Mund reden und so, ne. Standardkram halt so, also nicht besonders schlimm, nicht besonders gut, eher halt. Und aber es wird noch besser auf jeden Fall. Auch in den Punkten, die die AfD vorgebracht hat, sind aber auch richtige Punkte enthalten. Denn ich will ganz klar sagen, eine verpflichtende Quote im Wahlrecht, im Bundestagswahlrecht, das ist sicherlich nicht das Instrument der ersten Wahl, um die politische Beteiligung von Frauen zu steigern. Und ich halte es sogar für falsch und ich halte es respektlos gegenüber den Frauen, die wir haben. Das ist gar nicht nötig. Und ich will Ihnen sagen, mit Blick auf das Brandenburger Paritätsgesetz, das hier mehrfach angesprochen wurde und demnach Listenplätze alternierend an Männer und Frauen zwangsweise vergeben werden sollen, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist an verfassungsrechtlicher Dummheit kaum mehr zu überbieten. Und die Verfassungswidrigkeit ist diesem Brandenburger Paritätsgesetz auf die Stirn geschrieben. Und die superschlaue Brandenburger Landesregierung, die hat dieses niedliche Gutachten vorgelegt. Schauen Sie sich das an. Schön bunt illustriert. Würden wir auch gerne sehen, Herr Amthor. Bevor Sie das zeigen, danke schön. Schön bunt illustriert, sehr lesenswert auch. Damit hat nämlich die rot-rote Regierung alle Staatsrechtslehrer mal eben weggefegt und deren Meinung. Und hier haben zwei Studentinnen dann ein super schlaues Gutachten geschrieben. Ich kann Ihnen nur sagen, nicht nur bunt illustriert, sondern auch verfassungsrechtlicher Kikifax. Sowas wollen wir im Deutschen Bundestag nicht. Und boom. Das war Pipifax. Ich will das Wort Pipifax nicht im Bundestag hören. Amthor, es tut mir leid. Es passt aber. Komm, also. Der Hinweis darauf, dass es irgendwelche Studenten da schreiben. Ich kann mir das bildlich vorstellen, auf jeden Fall. So, ja, liebe Studenten, die Welt ist so und so. Nein, das will ich aber nicht. Ich will Paritätsgesetz haben. Ja, guck mal, hier kommt die Professorin Dingensbummens, die wir letztens kennengelernt haben. Ja, ich habe schon mal vergessen, wie sie heißt. Ja, ihr wollt Paritätgesetz, das geht schon irgendwie hier. Schreibt das mal für mich irgendwie auf. So. Und dann nehmen die das und machen ein Gesetz draus, ja. Frauen werden einfach so benachteiligt in Deutschland, die können nichts bestimmen, das merke ich schon. Strukturell auf allen Ebenen. Ja, auf allen Ebenen. Deswegen kann ich nur sagen, wer das Paritätsgesetz so wie in Brandenburg macht und die Verfassung mit Füßen tritt wie Rot-Rot, der gehört abgewählt und wir werden dafür arbeiten, dass das im September auch erfolgt. Und gesetzliche Quoten à la Brandenburg, das hat die AfD richtig erkannt. Das ist nicht die richtige Lösung. Wenn es um Quoten in Parteien geht, liebe Kollegen, da würde ich allerdings zu etwas mehr Gelassenheit raten. Ich bin kein Fan von parteiinternen Quoten und wir brauchen das in der Union auch nicht. Aber es ist, und das ist auch angesprochen worden, Teil der politischen Freiheit und Teil der Parteienfreiheit, sich für solche Quoten zu entscheiden. Und ich finde, das Wichtige ist dann, es ist ein Stück weit Betriebsrisiko der Parteien. Wie viele Unternehmer, wie viele Frauen, wie viele Ostdeutsche, wie viele Junge beteiligt man als Kandidaten und in den entsprechenden Ämtern? Aber eines muss auch klar sein, für dieses Risiko trägt man dann selbst Verantwortung. Wenn man so wie Sie in der AfD, wenn ich im Innenausschuss durch die Reihen schaue, eben keine einzige Frau im Ausschuss hat, dann muss man sich auch nicht wundern, dass dann bei einem Wahlergebnis eben nur ein Drittel der Wähler Frauen sind und nicht die Hälfte. Das hat dann eben auch Konsequenzen und ich kann nur sagen, Frauen sind ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Und ja, daran nochmal die Erinnerung, dass CDU und CSU überwiegend von Frauen gewählt werden und da gibt es auch einen ziemlich großen Unterschied. Ich glaube, bei der letzten Wahl waren es irgendwie sogar mal wieder über 40%, glaube ich. Und bei den Männern waren es halt so um die 30%, also das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Bei der FDP, wo es ja immer heißt, wäre eine Männerpartei, ist der Unterschied auf jeden Fall wesentlich kleiner. Ja. Aber das ist natürlich in Ordnung, weil das sind ja Frauen. Und deswegen müssen sie auch ein wesentlicher Teil der Politik sein. Frauen müssen ein wesentlicher Teil der Politik sein, als Wählerin und als Gewählte. Und ich kann nur mit Blick auf die tollen Frauen in meiner Fraktion sagen, das aber kriegen die auch ganz Politik ohne Quote. Also, das ist auch nicht wesentlicher Teil sein, finde ich. So, nochmal jetzt. Weder Frauen noch feministische Politik muss Teil dieser Politik sein, finde ich. Die CDU muss ja wissen, was sie macht, aber ja. Ganz allgemein. Ja. Ja, na gut, ich meine, ja, aber halt, mit diesem, wenn man jetzt das wieder ansetzt, ne, das Gleiche, was sie ja meinen, irgendwie, dass wenn ein Geschlecht da zu wenig ist, dass das ja pfui ist und dass man sich dringend Gedanken machen muss, warum das so ist, dann muss er sich ja jetzt Gedanken machen. Aber muss er sich natürlich nicht, weil es geht ja nur darum, dass weniger Männer da sind und das ist ja scheißegal. Ne? Also von daher. Ich habe Gedanken machen, aber soll man es mit diesem Scheiß in Ruhe lassen? Das ist ja jetzt würde ich den vorschlagen, dann auch noch als Gesetz. Das ist doch auch eine Frechheit. Ein bisschen an den Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich jenseits dieser ideologischen Debatte zum Schluss noch etwas Grundsätzliches sagen. Ich finde, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass jeder Wähler am besten nur durch Angehörige seiner eigenen sozialen Gruppe vertreten wird. Das führt in die Abgründe identitärer Demokratiemodelle. Und ich kann Ihnen nur sagen, als männlicher Abgeordneter vertrete ich selbstverständlich auch Frauen. Und die Frauen hier vertreten selbstverständlich auch Männer. Und die Jüngeren vertreten... Ja. Und da muss ich sagen, das Erste, was er gesagt hat, ist absolut richtig und das Zweite, was er gesagt hat, ist leider absolut falsch. Also selbstverständlich ist es überhaupt nicht, dass da irgendwelche Frauen auch nur einen Gedanken daran verschwenden, was mit den Männern ist. Ich meine, das haben wir ja gerade gesehen, ne? In dieser Debatte da mit dem hier mit der feministischen Außenpolitik. Also das ist eben gerade nicht so, aber die ganzen männlichen Redner zu dem Kram, abgesehen von dem Typen von der AfD, haben das auch alles gutiert, was da läuft. Treten die Älteren und das sollte auch ihr Anspruch sein. Herr Amthor, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Hendricks? Gerne. Herr Kollege Amthor, es ist schon sehr mutig von Ihnen, wenn Sie sagen, im Hinblick auf die klugen Frauen in Ihrer Fraktion, das ist selbstverständlich so, die Frauen in Ihrer Fraktion sind klug, aber der dann folgende Halbsatz, wir kriegen das auch ohne Quote hin, ist ja wohl nachgewiesenermaßen nicht richtig, weil in der CDU-CSU-Fraktion bedauerlicherweise nur 20% Frauen sind. Und wenn man dann betrachtet, welche Wirkung die Direktwahlkreise haben, will ich Ihnen gerne das Beispiel des Landes Baden-Württemberg sagen. Dort gibt es 38 Wahlkreise, da sind 3 Frauen gewählt worden von der CDU und 35 Männer von der CDU. Überall natürlich nicht mit 50% Zustimmung, aber mit relativer Zustimmung, weswegen in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von Übergangsmandaten entstanden sind. Das bedeutet aber, dass die CDU eben nur in 3 von 38 Wahlkreisen Kandidatinnen aufgestellt hat. Ja. Also, Frau Hendricks, es ist in der Tat so, uns betrübt das, dass durch das Wahlergebnis, das wir haben, nein, das ist so, der Anteil der Jüngeren und der Anteil der Frauen in unserer Fraktion zurückgegangen ist. Aber wissen Sie, was das Wichtige ist? Ich werde mich hier nicht dafür schämen, dass wir die Direktwahlkreise in der Bundesrepublik Deutschland gewonnen haben. Und ich bin nicht derjenige, der den Parteimitgliedern vor Ort vorschreibt, wen sie aufstellen. Es ist richtig, dass wir alle auch noch besser darin werden müssen, wie wir auch Frauen beteiligen. Und Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion. Aber das ist eben eine Frage, wie man es parteiintern organisiert und nicht durch Quoten. Da finde ich, das entscheidet am Ende der Wähler, Frau Hendricks. So, und ich will Ihnen ganz... Habt ihr das gehört? Diese ganzen Rufe mit der Wähler. Bundestag, Leute. Ja, das ist gut. Er hat gesagt, das entscheidet der Wähler. Oh, er wagt es. Der Wähler, ladi da. Das kann ich der Wähler entscheiden. Ich meine, zieh doch mal die Vaginas hier. Es sind zu wenig. Scheiß Wähler. Deutlich ja, sagen. Ich glaube auch für die Leute, die nur die Audioversion hören, die Zwischenfrage wurde von einer Frau gestellt. Nur. Einfach oh, mein ja, das war böse jetzt. Ich glaube, das muss man leider dazu sagen, wenn man das Bild nicht sieht. Okay. in aller Fairness. Auch wenn Sie scheinbar glauben, dass man nur, wenn man einer eigenen Gruppe angehört, diese Interessen vertreten kann. Ich kann Ihnen sagen, Artikel 38 gibt uns das klare Bild vor. Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Und das ist auch der Anspruch. Männer vertreten auch Frauen, Frauen vertreten Männer. Und das ist auch das Richtige. Und am Ende entscheiden es nicht Quoten, sondern am Ende müssen es die Parteien und zuallererst die Wähler entscheiden. Und darauf setzen wir. Und deswegen demokratiekonform geht es durch gute Personalpolitik der Parteien. Die machen in der Union Frauen und Männer. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Amthor. Ja, vielen Dank, Kollege Amthor, sage ich auch. Ja, sehr richtig ist sozusagen. Gut, dass es immer einer sagt, aber es ist auch erstaunlich, dass immer das jemand aufgefordert wird. Nächste Rede. Ja, soviel zum Bundestag. Seid ihr alle noch wach? Oh, das wird voll der lange Stream. Wie viele Artikel haben wir noch? 20, Alter. Oh Gott. Hilfe. Ja, müssen wir halt ein bisschen schneller machen. Gerade mal den Bundestag lang. Aber war gut, da waren viele, viele, viele Allgemeinplätzchen mit bei, die man auch sich auch mal angucken sollte. Ja, wir haben ja schon länger keine Bundestagssache mehr angeguckt, deswegen will ich mich auch mal nicht beschweren. Ja, ich finde das ganz gut, weil ziemlich viele Talking Points von denen doch auf den Tisch gekommen sind und auch mit einem vernünftigen Gegenargument mal konfrontiert wurden. Ja, apropos vernünftige Gegenargumente und so, das hier ist ein sehr guter Artikel, der auch sehr lang ist, mal wieder vom Herrn Fischer. Leider schreibt er wohl in Zukunft nicht mehr für Media, wie er das schon in der Einladung quasi schreibt, aber wohl also hat er sich selber für entschieden. Und hier geht es um diesen Paragraph 219a, also um diese leidige Debatte über Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und wie der Fischer nun mal so ist, schreibt er natürlich hier genau rein, was die ganze Geschichte von dem ganzen Kram ist und beschäftigt sich mit sämtlichen Argumenten, die es dazu gibt, sehr gut, sehr fair mal wieder und klare Leseempfehlung auf jeden Fall, danach wisst ihr ja, auf jeden Fall Bescheid. Im Hinterkopf dazu, dass er irgendwie gesagt hat, Information und Werbung ist gar nicht voneinander trennbar oder irgendwie sowas, ne? Da ging es, glaube ich, bei 2019 ja drum. Ja, er sagt schon einiges, aber wie gesagt, also am besten selber. Ja, ich finde es auf jeden Fall immer gut, der Artikel. Dieses Jahr habe ich ja nochmal mit reingepackt. Das ist hier wieder nochmal die Seite von der Frau Wehling, wo sie sich jetzt mittlerweile so ein bisschen ausgetobt hat. Das ist das Archiv hier. Zum Beispiel sind wohl diese Kollaborationen, schweres Wort, hier mittlerweile von verschwunden. Und ich habe mir das dann hier nochmal durchgelesen, dieses ganze Zeug, und das passt jetzt auch nochmal gut zu dem, was wir gerade gehört haben, weil wenn man hier mal ganz hinten anfängt, 2009, dann geht es hier halt direkt los mit Framing Gender Equality and LGBT Rights und The Language of Women's Rights, ne, lauter so ein Kram. Und ja klar, wenn man meint, das wird alles zur Sprache bestimmt, dann will man natürlich auch eine Sprache entwickeln, die was anderes bestimmt. Ne? Ja, und ich muss halt sagen, das klappt halt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles jetzt die Elisabeth Wehling war, die das jetzt dafür gesorgt hat, dass diese Debatten, die wir uns gerade angeguckt haben, so aussehen, wie die aussehen. Aber halt diese Organisationen, mit denen sie hier zusammenarbeitet, die gibt es halt schon eine ganze Weile und da überlegt man sich, wie man den Kram verkaufen soll. Und es hat scheinbar ganz prima funktioniert. Ne? Also zumindest an den Schalthebeln ist es angekommen. Ne? Und das ist hier halt jede Menge Kram hier drin mit Genderzeug und Frauenzeug. Also. Ich meine, per Definition ist ja auch die konstruktivistische Linke ja am ehesten sozusagen dabei, das Kool-Aid zu trinken, dass Sprache alles ist. Sprache ist auf jeden Fall viel und Elisabeth Wehling ist nicht alles, aber das ist immer so ein Mittelding. Wirken tut der ganze Kram ja schon ein bisschen. So, das will man ja nicht ausschließen. Also. Apropos ausschließen. Hier haben wir Lebenserwartung Männer versus Frauen von 2005. Die Welt in Daten. Und interessanterweise sterben nirgendwo Frauen vor Männern. Und wenn ich es richtig im Kopf war der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein auf natürliche Art und Weise, was waren es, 1,5 Jahre knapp oder 2 Jahre? Da hatte man doch mal die Geburtenraten aus Klöstern, aus dem Mittelalter und vom 18. Jahrhundert etc. hat man sich da mal angeguckt, hat festgestellt, dass es einen kleinen Unterschied gibt, aber wenn sozusagen die Nonnen und die Mönche für sich leben können, sich nur um sich kümmern, dann ist der Unterschied weg. Und wenn sozusagen die Geschlechterverhältnisse nicht gleich sind, dann leben die Frauen deutlich länger wie 2 Jahre. Und komischerweise gibt es halt nirgendwo ein Land, wo die Frauen wirklich früher sterben. Und ja, also wie die Männer. Ich mir gedacht habe, als ich mir dieses Ding angeguckt habe, wo ja hier schon mal der größte Abstand in Syrien ist, ne? Und da haben wir ja gerade gehört, im Krieg sind ja die Männer immer, die Frauen immer am meisten betroffen, ne? Und ja, über Männer also, braucht man quasi gar nicht reden. Und das scheint mir auch so zu sein, wenn ich mir das ja angucke, ja. Und ich will damit nicht sagen, dass du, wenn du am Leben bist, kann dein Leben trotzdem in Scherben liegen und das kann unangenehm sein und das kann Mist sein, so wie das Land organisiert ist, in dem du lebst. Das Ding ist aber, wenn die eine Gruppe früher stirbt und die andere Gruppe unzufrieden ist, da finde ich immer noch, ist die Gruppe, die früher stirbt, ein Stück weit eher in Anführungszeichen unterdrückt. Also, aber ja. Das hier fand ich faszinierend. Das ist das Center for Intersexual Social Justice. Und, oder nur Justice in diesem Fall. Aber, ja, ich meine, Intersektionalität ist ja wahrscheinlich jedem mittlerweile, der uns zuguckt, ein Begriff. Das ist ja halt diese Linse, dass man diese verschiedenen Unterdrückungen, die Leute haben, irgendwie zusammensehen muss und dass das alles irgendwie zusammenhängt und so. Und die teilen hier irgendein Video von Klagemauer TV, weil das irgendwie behauptet, dass in Kenia angeblich die Frauen zwangssterilisiert werden mit irgendwelchen Injektionen, die eigentlich was anderes machen sollen und so. Also Impf-Panikmach-Zeug auf dem weit linken Outlet. Ist zwar Englisch, also ich habe keine Ahnung, ob die das nicht wissen oder nicht, sich nicht angucken können, was da drin ist, und es nur von irgendwem geschickt gekriegt haben, so hier nach dem Motto, Frauen am meisten betroffen oder so, aber so oder so, ich finde es einfach nur, wow, also ja. Ja. Also, Hashtag Black Genocide. Ja. Ja. Also. Ja, die operieren einfach nach dem Modus so, egal, die glauben jede Verschwörungstheorie, bei der sie das Opfer sind, und ich meine, das machen sich viele zu eigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch aus der Gegend von Louis Farrakhan kommt, ja, aber der macht ja auch gerade in dieser Richtung sehr viele Sachen, wo der halt die Verschwörungstheorien übernimmt und halt sagt so, ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr der jetzt in Deutschland rezipiert wird und dann vor allen Dingen noch von so einem komischen Klagemauer-TV. Ich meine, gut, kann sein, ne? Also Englisch sprechen die Leute ja häufig, ne? Also, will ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist schon, ja. Aber ich meine, es ist halt wortwörtlich. Also Anti-Vaxxer Black Genocide Patrouille ist das. Also es ist halt schon krass. Also. Ja, wobei, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt so eine Anti-Vaxxer-Sache ist oder so eine Anti-NWO wegen der World Health Organization. Also ich meine, bei den ganzen Verschwörungstheorien kann man echt den Überblick verlieren. Ich glaube, das ist alles zusammen, alles, was du gerade meintest, sowohl als auch. Also keine Ahnung, Klagemauer-TV? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke die kommen. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß, die kommen aus einer komischen Ecke, aber ich weiß nicht genau aus welcher. Ja, so eine rechtsesoterische Ecke wird ihnen nachgesagt, ne? Also, ja, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Waren die nicht eher links? Stoll und irgendwie daneben oder so. War Klagemauer nicht eher links? Nee, nicht. Dem Namen aber nach würde ich sagen, eher nicht. Klagemauer war immer Hufeisen. Irgendwie immer ein bisschen gegen Israel. Ja, genau, man kann es halt auch nicht immer so genau sagen. Anspielung und so. Und ne, schon sehr seltsam auf jeden Fall. Mhm. Bei der NGO ist die Kybra auch mit dabei, sehe ich gerade. QBR Team, Kybra Gemüse. Interessant. Top. Wie, die kann auf jeden Fall Deutsch. Bei Klagemauer jetzt nee, aber nicht. Bei dem Centrum for Intersexual Justice. Ach so, okay. Nein. Gut, ich hätte es nicht gesehen. Ist auf jeden Fall interessant. Also. Ja, das hier war von Mammon, der ist Ja, kann sein, dass ich eingereicht habe. Genau, ich dachte, der vielleicht ja auch jemand oder so. Ja, die Jasmina Banaschuk ist auch, glaube ich, auch bekannt für ihre teilweise einsatzige Einstellung. Und hat einen Artikel geschrieben über diese Selbstmordgeschichten. So, wie das ist im Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und zwar irgendwie in vergleichender Weise. Ohne aber groß auf Begründungen sozusagen einzugehen. Also so sehr dann zwar Leute, die schon irgendwie vorher von Depressionen oder sowas betroffen waren, verglichen und hat dann irgendwie verglichen, wie erfolgreich die mit ihr sind. Sie selber so natürlich nicht, ne? Also da ja, bezieht sich Arten, da jetzt auf Studien so und ich hatte es auch angelesen und man hat halt Leute befragt, die ihren Selbstmordversuch überlebt haben und das sind natürlich auch wieder größtenteils Frauen, wo sie hier drauf eingeht. Und aber es wird wieder der Schluss gezogen, weil auf die Gründe geht es eigentlich schon ein. Insofern, das halt, ne, das steht ja quasi schon in der Überschrift drin. Den Schluss, den sie da draus mal wieder ziehen, ist natürlich halt Männer krank, so, ne? Also die Männlichkeit ist halt irgendwie schlecht so, weil es kann ja nicht sein, irgendwie, dass die Leute keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben oder so. Oder sie hat Probleme. Begründet, aber diese Begründung wird nicht vernünftig irgendwie hergeleitet oder so, das wird einfach nur behauptet mal wieder. Ja, das ist ja die Wissenschaft halt, ne? Die Wissenschaft, auf die sich da beziehen, also diese toxische Maskulinität-Wissenschaft, ne? Es wird halt nicht gesagt, irgendwie, also ich meine, was mich da mal interessieren würde, wäre ein Vergleich davon, wie viele von diesen Leuten halt irgendwie in einer Beziehung sind. Also ich würde mal tippen, dass die meisten von denen entweder noch nie in einer Beziehung waren oder in einer Beziehung sind, die richtig Mist war, ne, mit Scheidung und irgendwie ihre Kinder nicht sehen dürfen oder irgendwas, ne, die sich dann da irgendwie umbringen. Und ich würde mal denken, dass das ein ziemlicher Unterschied ist zu den Frauen an der Stelle. Und dass deswegen die Leute dann halt eben auch meinen, irgendwie so, ja, bringt halt nichts mehr, ne? Im Leben irgendwie. Ja, dazu hat sie die falsche Altersgruppe ein bisschen. Also am Ende hat sie, glaube ich, hauptsächlich von 18- bis 30-Jährigen geschrieben. Okay. Und die gehören da ja sollten rein. Ja, aber es sind wahrscheinlich bei den Frauen die meisten, die da das irgendwie mal probieren oder so, ne? Und deswegen die meisten, die sie da befragen konnten oder irgendwas. Ja, das Ding mit dem Selbstmord ist doch auch der, wenn eine Frau sagt, ich fühle mich allein, dann wird sie nur von irgendeinem Beta angesprochen, den sie nicht für würdig hält und hat ein relativ gutes, intaktes Netz um sich herum. Und wenn ein Mann sagt, ich bin allein, dann hat er seit 2 Wochen mit keinem anderen Menschen gesprochen außerhalb der Arbeit. Und ja, also ich will nicht sagen, Männer leiden 100-mal mehr oder so, aber Frauen sind halt etwas sozialer, die haben da mehr Rückhalt. Ein Mann, der hat dann seinen Gedanken gefasst, der zieht das dann durch. Und für Frauen ist es indirektes Bitten um Aufmerksamkeit. Und bei Männern ist es dann Durchziehen. Also das ist so der Unterschied. Ja. Und man könnte das reparieren, man könnte danach gucken und man versucht es hier und dort auch. Deswegen sinken die Selbstmordraten auch. Aber bei Männern ist es halt schwieriger zu intervenieren, weil die leidensblind sind. Deswegen lässt man sich ja auch generell vom Feminismus so viel gefallen. Also blind vom eigenen Leid. So. Unfähig, ja, das sich weiß ich noch nicht mal. Was auf jeden Fall nichts hilft, ist diese bescheuerte Brille da noch drüber. Und dann irgendwie so nach dem Motto, ja, dann wäre doch einfach mehr wie die Frauen oder so. Das hilft auf jeden Fall überhaupt nichts. Da haben die nichts von. Gar nichts. Ich finde es immer so lustig, wie Feministen auf jeden Fall die größten Männerexperten sind. Die wissen das ganz genau. Mhm. Was mit denen. Und vor allem haben sie dann am Ende auch wieder diese Empfehlung drauf, dass Männer im Prinzip dann sich öffnen sollten und irgendwie Gesprächstherapie machen sollten oder so. Ohne vielleicht mal auf die Idee zu kommen, dass es auch noch andere Therapieformen geben könnte, die auch gut tun oder so. Mhm. Man kann ja sowieso auch nichts beheben teilweise. Oder, ne? Manche Dinge sind eben nicht behebbar. Ja, oder dass vielleicht das Problem ist, dass sie ihre Rolle gerade nicht ausleben können und nicht so, wie sie meinen, dass es das Problem ist, dass sie die ausleben können, würde ich nämlich mal sagen. Ja, das auch. Ja. By the way, das Center for Intersectional Justice, das wird von der Gorilla Foundation, der Hertie Stiftung und Open Society Foundations finanziert. Nur so als, ja. Du Antisemit. Ich glaube, ich möchte auch eine NGO haben. Ja, das setzt es für, ich weiß nicht, die intersektionalen Rechte der MGTOWs ein. Nein. Ja, der Kevin hier, ich will es gar nicht ganz vorspielen, sondern ein Ausschnitt. Der Kevin hat sich hier auch mal mit dem Thema Upload-Filter beschäftigt und der hat auch eine Idee, warum das alles so schlimm ist und warum das jetzt gekommen ist. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an. Nein, alle anderen werden in Zukunft mit Upload-Filtern arbeiten müssen, wenn sie nicht regelmäßig Strafen zahlen wollen. Jetzt stellt ihr euch sicherlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie zur Hölle kommt es denn zu solchen realitätsfernen Entscheidungen? Ja, und das hat leider ein bisschen was damit zu tun, wer in unseren Parlamenten sitzt. Ich sag mal so. CDU ist böse. Das war ein kleiner Eindruck davon, wie es im Europäischen Parlament aussieht. Viele alte Männer. Der Altersschnitt. Ne, wisst ihr Bescheid. Oh, Moment, der hat einen Fehler gemacht. Der hat das Wort Weiße vergessen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ja, viele Männer. Und ich habe es mir nochmal angeguckt. Also es ist natürlich schon so, dass da die Mehrheit der Leute Männer sind, aber wenn man sich das anschaut, wer dagegen und dafür gestimmt hat, also da waren wir beiden Männer und Frauen dabei. Und es ist vollkommener Humbug und vollkommen überflüssig, das so anzulegen. Also tut mir leid, Kevin. Ja, absolut. Also wenn genau, an dieser Stelle habe ich nochmal gesagt, die ist auch gespalten da drin und ja, wie es ja der Jonathan in unserem Sonderstream gesagt hat auch, ja, die SPD hätte es verhindern können. So. Und sie hat es nicht gemacht, aber auf der anderen Seite tut sie so, als ob sie dagegen wäre. Hallo? Ja, die SPD hat das wahrscheinlich verkungelt gegen was anderes. Ach ja, und noch was. Auf einen Kaffee mit dem, wo... Trinkt der Kaffee oder sagt er das nur? Am Anfang geht er irgendwie sich einen Kaffee holen, ja, aber ich sehe ihn nicht trinken. Kaffee ausnutzen, nur um Klicks zu generieren, finde ich, boah. Jetzt Price getriggert. Kaffeemissbrauch. Kaffeemissbrauch, ja. Wow. Das war von Mars. Lebt er noch? Ich glaube nicht. Oh, Entschuldigung. ich war gerade etwas abgelenkt. Ja, hier haben wir einen Vorabdruck aus dem in Zukunft erscheinenden Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum. Hier von Neue Deutsche Mediengesetz, Gewächs. So viel Gesetze in den letzten paar Minuten. Gewächs Vater Eidemir. Fatma Eidemir. Ja, da stehen ein paar interessante Sachen drin. Zum Beispiel, dass es in Deutschland niemanden gibt, der so viel arbeitet wie die Migranten. Weil die Deutschen, das kann sie gar nicht verstehen, weil die Deutschen sind so faul und kriegen halt trotzdem als einzige Burnout. Und Migranten kriegen halt keinen Burnout. Ja. Es ist natürlich irgendwie zwar nur dasselbe in Grün, was früher halt Vorurteile über Polen, Russen, Türken, irgendwas waren. Aber ja, um ehrlich zu sein, wenn ich mich umschaue, sehe ich in diesem Land niemanden, der so hart arbeitet wie MigrantInnen. Niemanden. Aber an Burnout leiden immer nur die Deutschen. Komisch. Abgefuckt. Und dann schiebt sie dann nochmal, kommt sie wieder mit dieser einen als Dichterin verehrten Selbstmörderin an, die in den 80er Selbstmord begangen hat und dass wir eigentlich irgendwie der noch schulden, dass wir das richtig aufarbeiten und wir sind immer noch so rassistisch hier und so weiter und so fort. Und ganz schreckliche Stigmata wie Masseneinwanderung ins deutsche Sozialsystem, Wirtschaftsflüchtlinge, Asyltourismus, das wird alles normalisiert und es wird Angst geschürt vor denen, die gekommen sind, um den Deutschen etwas wegzunehmen und so weiter und so fort. Und die einzig plausible Erklärung dafür ist Rassismus, ihrer Meinung nach. Also es gibt sowas nicht wie die Angst um die eigene Existenz oder so, das ist immer Rassismus. Nicht, dass ihr glaubt, ihr habt da irgendeine Chance, aus der Nummer rauszukommen. Ihr seid Deutsche und damit seid ihr dem Rassismus schon mit der Geburt anheimgefallen. Habt ihr gehört, ihr faulen Kartoffel? Da habt ihr es. Zum Kotzen, wirklich. Also ein absoluter Tiefpunkt des Spiegels, muss ich sagen. Ich meine, der hat viele, aber das finde ich schon bitter. Na, hat da mal wieder jemand eine falsche Frage gestellt? Ne? Ich meine, es gibt keine dummen Fragen, aber wir reden hier von Dieter Bohlen, ne? Und wir sind hier bei der gleichen, hier das eben hatten wir Fatma Eidemir von den Neuen Deutschen Medienmachern, jetzt haben wir Frieda Ackermann von den Neuen Deutschen Medienmachern hier. Und es geht auch wieder los, ja. Es geht halt um Bohlen, der irgendwen gefragt hat, wo sie herkommt. Das war wohl eine Asiatin und die hat halt gesagt, ja, aus Nürnberg. Und dann hat er weitergefragt nach Vorfahren, irgendwas, weil er rauskriegen wollte, ob es halt, was weiß ich, eine Vietnamesin, eine Japanerin, eine Chinesin, eine Koreanerin ist. Oder von der Herkunft her. Aber natürlich, man kann sich über alles aufregen. Auch über Neugier. Und ich glaube halt auch nicht, dass in anderen Ländern das anders ist. Ich habe schon mal erzählt, in der Türkei war Where are you from? Der zweite Satz von jedem, der da Englisch konnte. Ja. Also ich sah halt anders aus. Ich sah nicht aus wie ein Türke. Und deswegen hat man mich das gefragt. Und ich fand das ganz normal und habe gesagt, ja, ich komme aus Deutschland. Warum man da hier wie die Frau Ackermann dann eine total angepisste Kolumne drüber schreiben muss. Das ist halt auch, also wenn so eine Frage, wenn das der Rassismus ist, dann haben wir halt in Deutschland auch kein Problem mit Rassismus. Also sorry, ich keine Ahnung. Ja, eigentlich, ne, wenn er jetzt nicht Schlüsse daraus zieht, dass sie als Vietnamesin, weiß ich nicht, was für Eigenschaften hat, oder als Koreanerin andere oder so, ja, sondern es nicht passiert, ist ja okay, ne? Ich war mal in China unterwegs und da war ich in einem Museum und dann hat mich ein Typ die ganze Zeit angestarrt und meine Frau meinte, der ist total begeistert von deiner Nase. Der meinte, er hat auch so eine große Nase gesehen. So, ja, wow. So, das war eine Langnase aus Europa, meine Güte. So, ja. Keine Ahnung, der ist mir jetzt auch nicht aus der Krone rausgebrochen. Ah. Der hat dich auch nicht gefragt, wo du herkommst. Aber ja, er hat nur die Nase bestaunt. So, aber die hier, die fragen euch auf jeden Fall, wo ihr herkommt, weil das ist Deutsch Plus und da geht es um Vielfalt und Vielfalt, die man überall reinmachen muss. Aber man sagt Mitglieder als Token? Aber nein, Vielfalt. Deutsch. Woran sollen wir uns orientieren? An Diversität. Und die ist notwendig, wie da steht. Hauptsache buntes Team. Diversität geht einher mit dem Bewusstsein über Barrieren und Ausschlüsse und den Willen, diese abzubauen. Tut es. Und dafür gibt's diese Broschüre, die man sich runterladen kann. Das will mir einen. Ja, was kommt als nächstes? Ja. Intersektionale Lootboxes? Vielleicht, ja. Dann ziehst du dir. Das hat mir eine Stellenanzeige angeguckt. Da stehen jetzt auch überall die Ds drin, ne? Ja, klar, das muss ja jetzt überall rein. Ansonsten ist ja ein Verklag von den Leuten. Oh mein Gott. Ja, das hier ist auch eine komische Idee. Von der Friedrich-Naumann-Stiftung ist die Seite Clap for Crap. Und ja, es ist halt so ein Slow-Clap-Ding irgendwie, was sie jetzt hier zum politischen Ding irgendwie auswalzen wollen. Also und, ironisches, langsames Klatschen. Ja, genau. Korrekt. Als Antwort auf Hate Speech oder was? Als Antwort auf, ja, rechts im Endeffekt. Also es geht eigentlich nur um rechten Kram bei dem Zeug. Und ja, also ist halt hier, ja, warum, schon, wieso, weshalb. Zurück, ja, nee. Ja, und gibt es hier halt Interview mit der Chefin von den Jungen Liberalen bei dem Kram, die auch so Worte wie war das, strukturelle Diskriminierung in den Mund nimmt. Ne? Also das hat sich auch schon alles durchgesetzt, zumindest hier bei der Naumann-Stiftung. Klasse. Hat die den Bundestag so also gesagt, da muss das stimmen dann, ne? Ja, da steht es auch, strukturelle Diskriminierung ist ein Angriff auf die liberale Demokratie, wo ich dann bei Facebook untergeschrieben habe, dass ich das auch so sehe, weil strukturelle Diskriminierung wird meistens benutzt von Leuten, die die liberale Demokratie nicht mögen. Weil ja. In der liberalen Demokratie hast du halt eben dann diese strukturelle Diskriminierung, die dafür sorgt, dass die Leute unterschiedliche Ergebnisse haben. Beziehungsweise eigentlich hast du die strukturelle Diskriminierung nicht, aber es gibt halt unterschiedliche Ergebnisse und das ist voll voll. Deswegen, vor allem mit so einem Scheiß hat schon die Rote Armee-Fraktion irgendwie argumentiert. Und da sind damals schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, deswegen. Allein wegen dieser Argumentationslinie so ungefähr. Ja, auf jeden Fall, in Verschwörungsideologien kann man gutes Geld verdienen. Das ist eine regelrechte Industrie. Ja, das denke ich auch. Zum Beispiel vor allen Dingen mit der Verschwörungsideologie, dass die Frauen immer unterdrückt werden. Da kann man, glaube ich, also jetzt nicht super reich mit werden, aber im Vergleich zu Leuten, die für ihr Geld arbeiten gehen müssen, im Handwerk oder so, oder Leuten den Popo abputzen, da kann man, glaube ich, schon viel Geld mit verdienen. Genau, das wird einfach als Normalität erklärt und alles andere sind Verschwörungstheorien. Ja. Und jetzt mal ehrlich, mit wirklichen Verschwörungstheorien kann man auf YouTube jetzt auch kein Geld mehr verdienen. Ja, die YouTube hat ja sogar den Kampf jetzt gegen Verschwörungstheorien angesagt. Ohoho. Ja, man kann eher Geld verdienen, indem man, ja. Was ist das Gegenteil von einer Verschwörungstheorie? Das will ich immer noch mal wissen, aus welchen drei Richtungen. Den Verschwörungstheoretiker bei Tante Annetta melden. Aus welchen drei Richtungen? Volle Staatslinie. Das ist das Gegenteil von Verschwörungstheorie, oder was? Was ist das Gegenteil von einer Verschwörungstheorie? Aber ja. Das Ding ist doch, wir haben uns jetzt Bundestagsdebatten von weltweiter struktureller Diskriminierung und Patriarchatsverschwörungstheorien angeguckt und jetzt sagt man hier, ja, aber Verschwörungstheorien, tralala, das ist eine Industrie. Und das muss ich ehrlich sagen, Leute, es tut mir leid. Das größte Problem, was wir haben, ist die Einschränkung von Meinungsfreiheit, Einschränkung von Forschungsfreiheit. Und dass die Naumann-Stiftung mit so einem Ding um die Ecke kommt, da wird es mir ganz übel. Da denke ich an diese drei Regeln. Everyone is conservative about what he knows best. Any organization not explicitly right-wing sooner or later becomes left-wing. The simplest way to explain the behavior of any bureaucratic organization is to assume that it's controlled by a couple of its enemies. Weil wenn die Naumann-Stiftung auf subversive Art und Weise Propaganda für Progressive macht, was weiß ich, Alter. Ich würde einfach nur gerne wissen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und jetzt haben wir hier noch ein Büchlein, The Alt-Right. In dem Buch hier wird erklärt, dass eine rechte Verschwörung, die stattgefunden hat in den letzten Jahren zwischen der Alt-Right, 4chan und 8chan Poll und Trump. Und Trump wurde ins Weiße Haus gehievt durch eine rechte Verschwörung, die es gibt. Also wo wir auch schon wieder bei Verschwörungstheorien sind, misst man hier der Alt-Right wesentlich mehr gesellschaftliche Macht und Kraft zu, wie diese Gruppe überhaupt hat. In dem Buch wird auch erzählt, dass die Manosphere und Gamergate natürlich sozusagen die Rekrutierungsböden sind für Menschen, die der Alt-Right beitreten. Und ganz ehrlich, wenn ich überall lese, Verschwörungstheorien verbieten, ja, das hier, das ist eine Verschwörungstheorie. Sorry, also ich keine Ahnung. Das Buch, das ist ein Spin, ein harter Spin. Man redet von einer kleinen, wurzellosen Clique von Pole-Shitpostern, die das Weiße Haus erobert hat. Und ja, manchen Quatsch, der in der Alt-Right passiert, den kann man einfach nur verurteilen. Und ja, an Breivik war kein Ehrenmann. Ja, wow. Also ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Gamergate war... einfach alles wird zusammengefasst, auch wenn es nichts miteinander zu tun hat. Und ja, ich meine, das kann man doch eh nicht ernst nehmen. Weil was ist hier nicht aufgeführt? Ha? Gamergate. Also bitte, kann man doch gar nicht ernst nehmen. Nee, also, wenn schon Blödsinn erzählen, dann bitte schon mal alle auflisten. Ich denke, Gamergate ist aufgeführt. Ja, Gamergate wird explizit. So viel muss sein, ja? Wenn schon, dann schon. Nee, also Gamergate wird in dem Buch explizit erwähnt als Teil des Paradigmenwechsels der populistischen Bewegung, die nach der Weltherrschaft greift. Also ich paraphrasiere, aber so in etwa kommt es hier rüber. Manosphere, also mit Antifeminismus fängt es an. Gamergate sind die Vorboten gewesen und Gamergate hat dann mit Agent Paul irgendwie Trump ins Haus gemimt. Ja, Meme Magic, mein Arsch, Alter. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Also ich bei dem Buch, also es heißt ja immer, mach dir keinen Kopf, die ganzen Artikel und so, die über Gamergate erscheinen. Ich weiß gar nicht. Wir wurden jetzt auch die Tage von einem Think Tank erwähnt, in einem anderen Buch. Hier haben wir ein Buch, wo auch Gamergate erwähnt wird. Ich habe das Gefühl, dass auf der progressiven Seite der Feind bekannt ist. Du darfst die Progressiven nicht kritisieren. Und wenn, dann tun sie dich sofort mit der Alt-Right in Mülleimer werfen und dann bist du durch in der Öffentlichkeit. Also wenn das nicht propagandistische Kriegsführung ist, absolutes Schundbuch. Und das Ding ist, wenn du was sozusagen über die Alt-Right lernen möchtest, gibt es auch das ein oder andere Buch, was jetzt nicht unbedingt furchtbar ist, was sich mit den philosophischen Wurzeln auseinandersetzt. Und es wäre zum Beispiel Dangerous Minds, Nietzsche, Heidegger and the Return of the Far Right. Und das Buch, das muss man halt auch in Kontext setzen, also sowas wie Intersektionalität, geht in entfernter Weise auf Nietzsche und auch Heidegger zurück und auch der Multikulturalismus. Und da beißt sich dann die Maus in den Schwanz. Also wo ich mir denke, Leute, ich Kill all normies, online culture wars from 4chan, Tumblr to Trump and alt-right. Hier alt-right from 4chan to White House. Alles Buzzwords und aber Verschwörungstheorien aufhalten von der Naumann-Stiftung. Wow, ich läuft. Ja, ja, und in der Zwischenzeit ist klar, dass das ist alles so ein Blödsinn. Ja, man muss wirklich sich nicht mit den neuesten Erkenntnissen befassen. Ja, wenn man das mal vor einem Jahr gehört hat, ach ja, ne, ja, klar, ne, dann kann man das vielleicht glauben. Es gibt ja Leute, die sich so wenig mit den Nachrichten befassen, dass sie Sachen erst nach einem oder zwei Jahren mitbekommen, dass sie überhaupt passiert sind. Das ist tatsächlich so. Leute leben ein Leben. Ja, die machen nicht so Sachen wie wir, dass wir da und den Nachrichten folgen. Nee. Aber das ist so ein Blödsinn. Ich weiß nicht mehr, wie lange soll sich das überhaupt noch halten? Das kann sich doch gar nicht mehr halten. Das ist permanente Propaganda, die dir aufgedrückt wird. Und irgendwann glauben es die einfachen Menschen, weil sie auch einfach nur Fehlinformationen zu füttern bekommen. Also, das haben wir doch von Frau Wehling gelernt. Man muss es nur 4-5 Mal wiederholen und irgendwann setzt sich das schon in den Köpfen der Leute fest. Ja, von ein paar Sendungen habe ich doch auch Like Wars erwähnt. Da war ja auch die Erwähnung. Die Frau Wehling mit dem Josef. Haha. Nee, aber. Aber es steckt ja die gleiche Kerbe leider. Nö, sie hat, das war ja genau ein Zitat von ihr. Also, das war jetzt nicht. Da habe ich sie nicht verwechselt. In Like Wars, was wir ja auch vor ein paar Sendungen vorgestellt haben, war das ja genauso drin. Gamer geht es zu Boogeyman, da wird es immer bleiben und der wird auch nicht weggehen. Der wird bleiben. Also der wird euch unter die Nase gerieben werden. Bis ans Ende aller Tage. Weil die Linke oder die progressive Verschwörungstheorien lieben. Kommen wir zu Christian Fuchs. Die neue Taktik der extremen Rechten, sie gründen unpolitische Firmen oder machen sich selbstständig, vor allem als Handwerker im Gartenbau und als Restaurantbetreiber, aber auch in der Pflege mit Werbeagenturen. Unsere Recherche vom Zeitmagazin. Ja, also wenn Salafisten oder wenn Antifanten oder wenn völkische Nationalisten, wenn die arbeiten gehen, unterstütze ich das, weil wenn die den ganzen Tag rumsitzen und ihre Ideologie versauern, dann kommt die nur noch auf viel blödere Gedanken. Deswegen finde ich das gut, wenn die Gartenbau machen. Da pflanzt der einen Baum ein. Meine Güte. Aber eine Sache, die mir sehr gut aufgefallen ist, ist, es gibt halt sehr viele Leute, die einfach ganz normal arbeiten gehen, aber die einfach die kein Klientel mehr sind für die SPD oder für die Linkspartei. Warum wohl? Ne? Die sind auch nicht unbedingt ein Klientel für die AfD, ja, aber die sind halt ehemalige Linkspartei und SPD-Wähler und deswegen sind die so enttäuscht von denen, dass sie vielleicht sogar auch mal eine AfD wählen. Ich glaube, das ist das Problem von denen. Ich meine, wer wählt denn noch SPD? Gewerkschaftsmitglieder und SPD-Mitglieder. Ja, auf jeden Fall, ja? Auf diesem Bild ist auch irgendwas von wegen, sie betreten das Reichsgebiet oder sowas zu sehen, also das weiß nicht, ob das jetzt ein ehemaliger SPD-Wähler ist oder so, also das ist wahrscheinlich schon irgendwie so ein Heini halt, aber trotzdem, ich meine, selbst wenn, also sollen die Leute doch irgendwie mit dem Geschäfte machen, wenn sie da irgendwas, wenn der was machen kann und so weiter. Ich meine, was ist die Alternative? Sollen die Leute alle pleite zu Hause sitzen und den ganzen Tag nichts zu tun haben oder wie? Ja, wollt ihr das haben? In diesem konkreten Beispiel, da haben sie vielleicht mal einen gefunden, aber normalerweise ist es halt eher so. Es ist schon ein Trend, der schon besteht, aber die Leute, die denken sich auch nichts Böses. Ja, und da muss man sich auch mal überlegen, was ist denn, wenn du jemanden hast, der mal eine Zeit lang in der AfD aktiv war und vielleicht auch jetzt gesagt hat, okay, ich will jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben und dann will der einfach irgendwo arbeiten oder sonst was und dann wird überall rumgereicht, ja, der war in der AfD und deswegen findet er keinen Job mehr. Was ist mit dem? Vielleicht hat das also, vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Wer weiß. Wenn man die Leute in die Isolation treibt, dann darf man sich nicht wundern. Ja, wenn egal wer arbeiten gehen will, finde ich das gut. Läuft. Also, ich keine Ahnung. Ich kann das nicht schlecht heißen, wenn Leute arbeiten gehen wollen. Ja, ich finde es immer auch komisch, dass man sich nicht vorstellen kann, dass irgendwie jemand mal 8 Stunden am Tag nicht politisch ist oder so. Wenn man mal so einen Krempel macht. Trump's plan to decriminalize homosexuality is an old racist tactic. Wisst ihr Bescheid? Trump will als Außenpolitik die Gay-Agenda weltweit durchsetzen, also Dekriminalisierung von Homosexualität. In 9 Ländern ist es ja noch unter Todesstrafe. Und als Progressiver ist das jetzt natürlich Rassismus, weil Gehirn, also Also, dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Und zwar, der Typ, der die Speerspitze in diesem ganzen, in dieser ganzen Aktivität macht, ist der Botschafter hier in Deutschland, der Grinnell. Der ist ein scharfer Hund, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, der ist ja gut aneinander geraten mit einigen deutschen Politikern mittlerweile. Aber der ist halt auch schwul. So, und ist halt ein LGBT-Aktivist. Beziehungsweise er ist ein G-Aktivist. Ne? Weil er halt so, ja, der wird sich dieses Label nicht unbedingt zu eigen machen. Aber der hat jetzt in Berlin eine Konferenz gemacht, wo der halt aus, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, 19, 29, irgendwas mit 9 Ländern hat er halt wirklich afrikanische Länder, asiatische Länder, südamerikanische Länder, da hat er halt Vertreter von Frauenschutzverbänden eingeladen, also mit Frauenschutzverbänden und Schwulenschutzverbänden, um mit denen über dieses Thema zu reden. Ja. Das heißt nicht, dass er nicht ein Neocon-Hardliner ist, aber er setzt sich trotzdem für diese schwulen Sachen ein. Was Trump angeht, der Trump, der benutzt das, der ist aus New York, ja, deswegen hat er sowieso überhaupt gar kein Problem mit Schwulen. Jeder, der was anderes sagt, der weiß einfach nicht, worüber er redet. Und der nutzt das einfach nur, um in der Außenpolitik zu sagen, so, ja, ne, gegen die Länder, die noch die Todesstrafe haben, Iran beispielsweise, ne? Ja. Ja, aber was Weiteres habe ich davon nicht gehört. Gab es da irgendwie noch eine weitere Berichterstattung? Weil die Tatsache, dass es ja in Berlin stattgefunden hat, hätte sich vielleicht, ich weiß nicht, gab es da noch Berichterstattung drüber irgendwie in deutschen Medien? Ich habe auch nur englische Sachen dazu gesehen. Hm? Nee? Okay. Ich habe nichts gesehen, auf Deutsch. Ich habe das wirklich reingebracht, und zwar weil jemand sich beschwert hat, dass wir die Meldung nicht gebracht hätten von der Berlinale, wo da irgendwie Leute angegriffen worden wären. Und dann habe ich das recherchiert und herausgefunden, dass da tatsächlich was gewesen ist. Und was jetzt noch nicht genau, wie das motiviert ist. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist jetzt ein paar Tage schon her, das war das, glaube ich, haben sie die auch nicht gekriegt, die das waren. Ja, das mit dem nicht finden, wir haben ja auch unsere persönlichen Lücken. Also, keine Ahnung, ich hatte die Woche 70 Meldungen, wovon wahrscheinlich jetzt 7 im Stream sind oder 4, keine Ahnung. Okay. Also, ich weiß nicht. Also, ja, wir sind auch blind, will ich nur sagen. Also, wir kriegen auch nicht alles auf den Schirm. Oder? Also, wenn ich den Fall richtig im Hinterkopf habe, war das so, wirklich mit ganz Vorsicht zu genießen. Vielleicht sage ich jetzt was Falsches, was auch einer der Gründe ist, warum wir nicht darüber gesprochen haben. Ich hatte mitbekommen, dass ein paar AfD-Abgeordnete eingeladen worden sind zur Berlinale, um Schindlers Liste anzugucken. Ach genau. Nach dem Motto, um mal den Leuten zu zeigen, als ob die ja, noch also nie Schindlers Liste gesehen haben. Nach dem Beitrag war es nicht... Als Information weitergegeben und irgendwelche Schläger oder so. Nach dem Beitrag war es aber ein anderer Film. Das war nicht Schindlers Liste, war ein anderer Film und die haben die wohl auf dem Weg dahin schon irgendwie abgegriffen. Stand in dem Beitrag drin. Okay. Ja, nicht fein. Also das ist halt der Punkt. Ich hatte es mitbekommen. Ich wollte noch ein bisschen warten, wie der Hintergrund ist und ja. Ja, steht auch drin, dass sie noch nicht wissen, wie der Hintergrund ist. Also sie gehen im Moment davon aus, dass es wohl ein politischer Hintergrund war, aber ja. Ja, die Tatsache, dass sie dahin auf dem Weg waren, ist natürlich ein bisschen pikant, aber ich meine, was soll man dazu sagen? Es ist verurteilenswert, wenn es eine politische Gewalt war. Es gibt Dinge, die werden ja, nicht auch geklärt, ist ja leider oftmals Ziel davon. Und bei denen wird das nicht so schlimm gesehen wie bei anderen Parteien und da sollte man nicht unterscheiden. Was soll man sonst mehr dazu sagen? Ne? Deswegen, es ist nicht so, dass wir nicht darüber reden wollen, nur was soll man großartig dazu sagen? Ist doch klar, dass wir das verurteilen, oder? Ja, verurteilen. Genau darum geht es im nächsten Artikel auch, nämlich um die Verurteilung einer Aktivistin aus dem Hambacher Forst. Und was ich hier wirklich krass fand, ist, wie sehr sich halt die Taz hier gegen die Justiz stellt und die Justiz halt, ja, also fast schon eines Gesinnungsurteils beschuldigt. Wenn zum Beispiel 9 Monate Jugendknast ohne Bewährung, das ist eine ganz andere Sache, als wenn man sagen würde, 9 Monate Jugendgefängnis. Es wird so, ja, so ein Geschmäckle erzeugt, als wären hier alte Nazi-Richter am Werk oder so. Mit demonstrativem Ekel las der Richter von Hampelmännchen in Blau und dem Scheißstaat. Wer so schreibe, habe Erziehungs- und Persönlichkeitsmangel. Mängel. Nein, bei Eule, so hieß die Person, sei kein rechtschaffender Lebenswandel zu erwarten, stattdessen neue Straffälligkeiten. Und es gab wohl die ganze Zeit Gelächter und Geschrei und Leute, die irgendwie aufgestanden sind, wenn die Angeklagte kam und nicht, wenn der Richter kam und solche Sachen. Und der Richter hat ihnen am Ende halt auch noch gesagt, dieses Urteil ist auch ein Verdienst der hier anwesenden Sympathisanten. Und dann kommt die Taz. Kein Zweifel, ein politisches Urteil. Mit Zynismus und Kalkül ein Exempel statuieren. Kein Urteil, das deeskalierend dem Rechtsfrieden hilft und der jungen Frau helfen kann, von der die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe vor Gericht erzählt hatte, wie überraschend umgänglich sie beim Besuch in der U-Haft gewesen sei. Das ist mir kackegal, wenn die Frau sich was zu Schulden kommen lässt und wird dafür verurteilt, dann ist mir das wirklich egal, ob die da nett zu irgendwelchen Leuten war oder nicht, sondern es wird viel zu wenig durchgesetzt, das Recht. Und hier ist halt ein Richter, der sagt, okay, irgendwie mit Gegenständen nach Leuten werfen und was weiß ich und sich halt gewalttätig gegen eine Festnahme oder eine Entfernung aus dem Gebiet wehren, ist eine Straftat und das mache ich halt auch so. Ja, eine Sache wollte ich noch zu dem Artikel sagen, und zwar, ich meine, man kann sich über andere Sachen viel mehr aufregen als über das, was da aufgeregt wird. Vor allem, es wird auf eine Art und Weise dargestellt, die so übertrieben ist, als ob da wirklich viel schlimmere Sachen passiert sind. Ja, eine Sache, die mir persönlich sehr bösartig aufgestoßen ist, ist, hier wird der Richter beschrieben, ja, Richter Peter Königsfeld, ein älterer Herr mit markant schmalem Oberlippenbärtchen. Nee. Hat er nicht. What the fuck? Was hat sowas in einem Nachrichtenartikel zu suchen, selbst wenn es ein Kommentar ist? Das ist übel. Übel. Und ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Urteile kritisiert werden oder besprochen. Aber in der Form würde mich nicht wundern, wenn das bei links unten steht, aber halt nicht in der Tageszeitung eigentlich. Also das ist nur das Eklatanteste. Ich meine, es ist halt in einem sehr ekelhaften Stil geschrieben, aber bitte. Hier haben wir endlich mal gute Nachrichten. Eine Mietergemeinschaft in Berlin hat sich gedacht, nee, so nicht, hat den Herrn Gomringer um Erlaubnis gebeten. Und jetzt kann man das Gedicht Avenidas nicht nur auf Spanisch, sondern auch noch auf Deutsch und nachts beleuchtet in Berlin-Mitte bestaunen. Ich finde das schön. Ist wohl auch nicht weit von der Alice-Salomon-Hochschule entfernt, damit sich die ganzen Schneeflöckchen triggern lassen können, wenn die da drin vorbeigehen müssen. Ja. Ach, gefällt das mir. Sowas geht unter wie Öl. Bewundert werden oder so, war das doch, glaube ich, ne? Diese Begründung natürlich war so geil. Ja, ich weiß nicht, hier diesen Jussie Smollett-Fall haben wir hier noch gar nicht besprochen, oder? Ja. Oder hat das überhaupt jemand von euch mitgeschnitten? Weil in Amerika war das wohl ein großes Ding. Ich weiß, aber was soll man darüber reden? Willst du den kurz vorstellen? Ja, ich wollte es einfach nur noch mal so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland passiert da nicht so richtig viel oder es haben nicht so richtig viele Leute mitgeschnitten. Es ist also ein Typ, der aus der Fernsehserie Empire bekannt ist, der hat zu Protokoll gegeben, er sei angegriffen worden. Dabei hätten die Leute Make America Great Again Hüte irgendwie getragen und hätten gerufen, dies ist MAGA Country, und hätten ihm einen Strick um den Hals gelegt, so um an die Lynchmorde in der Segregationszeit zu erinnern. Oh, darf ich kurz einhaken? Es ist so berichtet worden, das ist richtig, aber es ist doch ein bisschen anders vorgefallen. Ja, und natürlich. Ich wollte sagen, dass halt ganz viele Journalisten und die üblichen Progressiven halt sofort drauf eingestiegen sind und gesagt, ja, oh Gott, ihr seht doch, wie Amerika ganz schlimm rassistisch, oh mein Gott. Und jetzt haben wir den Beweis. Ja, und jetzt kommst du, Preis. Ja, was ich nämlich sagen wollte, es ist halt eine Sache, was ist passiert, Das kommt ganz am Ende. Dann, was hat der selber gesagt, was passiert ist, und was ist berichtet worden, was passiert ist. Das ist nämlich alles unterschiedlich. Also, was hat er selber gesagt, was passiert ist? Er hatte nichts zu essen mehr zu Hause, ist rausgegangen, hat sich um 2 Uhr nachts in einer sehr kalten Nacht was zu essen geholt bei Subway. Und dann ist er von 2 Leuten attackiert worden und ihm wurde eine Schlinge um den Hals gelegt. So. Maga Country oder sowas, das kam erst alles später. Also er hat nur das gesagt. Und was war noch interessant, die ganze Zeit, während er angegriffen wurde, war er am Telefon mit seinem Manager. Okay. Und dann ist er quasi, nachdem das Ganze passiert ist, ist er nach Hause gegangen, hat nicht die Polizei verständigt, sondern der Manager hat die Polizei verständigt. Und wo die Polizei gekommen ist, hatte er immer noch eine Schlinge um den Hals hängen und noch sein Subway-Sandwich in der Hand. Ja? So. Nur, man merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Irgendwann. Die wurden noch nicht als Beweismittel anerkannt, oder wie? Ich weiß, ja, also es sind wirklich so seltsame Sachen passiert da. Ja, der hatte ein paar Stunden später hatte der immer noch die Schlinge, die dem angeblich um den Hals gelegt werden sollte. Hatte der immer noch um den Hals. Weil er meinte, ja, ich muss ja die Beweisstücke irgendwie sichern, ne? Deswegen habe ich auch noch mein Sandwich in der Hand und so. Okay, ja. Mhm. Dann hat er einen großen Fernsehauftritt hingelegt, wo der wirklich, ja, als Schauspieler eine sehr gute schauspielerische Leistung hingelegt hat. Und im Endeffekt ist jetzt bei rausgekommen, es ist noch nichts gerichtfest, aber die Polizei geht jetzt davon aus, dass er im Endeffekt 2 ehemalige Personal Trainer und Schauspielerkollegen dafür bezahlt hat, mit jeweils 3.500 US-Dollar per Scheck, nicht bar, sondern per Scheck, deswegen konnten die das so schnell raus, um quasi ihn zusammenzuschlagen und diese Szenerie zu machen. Das Ganze haben sie auch einen Tag vorher schon geprobt gehabt. Ja, also das kommt alles jetzt von der Polizei, nicht von mir. Das haben die jetzt schon alles schon verkündet. Und ja, der Hintergrund sei gewesen, dass er von seiner Serie hätte gefeuert werden sollen und er wollte da bleiben und noch mehr Geld bekommen. Hatte ein paar Tage vorher wohl auch schon einen Drohbrief bekommen mit so zusammengeschnipselten Zeitungsbuchstaben. Ja, das haben die auch gemacht auf Anleitung von ihm hin. Das waren 2 Nigerianer, die halt wie gesagt seine Personal Trainer waren und halt Kollegen vom Schauspielkollegen von dieser Fernsehserie. Und ja, jetzt, nachdem ein paar Tage lang alle Leute auf der Seite vom Jussie Smollett gestanden haben, gesagt haben, oh, das ist so schlimm, es zeigt mal wieder, wie schlimm es hier in Trumps Amerika ist. Und was will ich dazu noch sagen? Die Presse hat so Sachen dazu gedichtet, wie ja, die hatten hier, die haben gerufen, hier, das ist MAGA Country und solche Sachen. Das hat der Jussie Smollett nicht mal selber gesagt. Ja. Ich denke mal, damit ist jetzt wirklich genug dazu gesagt. Ja, also, weil absolutes Hoax. Hoax. Ne? Ja, aber dass halt mal wieder die kompletten Medien drauf eingestiegen sind. Ne? Man muss nur die richtigen Knöpfe drücken und dann werden alle Faktenfinder abgeschaltet und Korrektive irgendwie runtergefahren und dann wird einfach drauf losberichtet, was die Gefühligkeit hergibt. Ja, es gibt auch eine Webseite, die diese ganzen Hoax-Hate-Crimes, die im letzten Jahr passiert sind, weil da gibt es in Amerika einfach so viele, dass, ja, es gibt einfach viel zu viele. Mir fällt die URL jetzt nicht ein, ich verlinke das später mal. Aber das ist schon, wenn man sich das einfach anguckt, das ist immer das gleiche Muster. Und dieses war halt besonders krass, weil der halt 2 Leute dafür engagiert hat. Und weil der, ich meine, sorry, der ist so doof gewesen und hat den einen Scheck ausgestellt. Also, wie gesagt, der wird wahrscheinlich keine Gefängnisstrafe dafür bekommen, aber eine sehr hohe Geldstrafe wird er zahlen müssen. Ja. Tja. FDP-Politiker Scheider mit Klage gegen Netz.dg. Also 2 Herrschaften, die auch im Bundestag sind von der FDP, wollten schon mal gegen das Netz.dg klagen. Es ist aber jetzt abgelehnt worden. Nicht, weil mit dem Netz.dg alles prima ist oder so, sondern einfach nur, weil die gesagt haben, naja, ihr seid ja noch nicht betroffen. Also Voraussetzung für diese Feststellungsklage ist halt eben, dass die beiden jetzt schon quasi irgendwas hätten gelöscht bekommen müssen, was nach NetzDG irgendwie passiert, aber nicht gerechtfertigt ist oder so. Und dann hätten sie das halt machen können, aber da das halt nicht der Fall war, konnten sie es halt nicht machen, was lustig ist, weil im Endeffekt so wenig wieder überhaupt ja nur geblockt wird irgendwie und sich Leute beschweren, wo sie eigentlich von, was war das, 50.000 Beschwerden oder so ausgegangen sind im Jahr und im Endeffekt waren es dann irgendwie ein paar hundert, dann wird das wahrscheinlich nie was, also dann kann man da wahrscheinlich nie gegen klagen, gegen den Kram, dann müssen wir einfach hoffen, dass wenn das irgendwie in 3 Jahren oder so ausläuft, das Gesetz erstmal quasi und dann nochmal wieder erneuert werden muss, dass es dann auch ausgelaufen wird und ja, und sich die Sache dann erledigt hat, also so viel dazu. In Algerien ist das Internet nicht unbedingt so zugangsbereit, wie es sein sollte. Und hier haben wir einen Tweet dazu von netblocks.org, was sich damit auseinandersetzt, wo denn sozusagen das Internet disrupted wird. Und da könnt ihr in die Quellen schauen, wenn ihr über die Internetlage in Algerien Bescheid wissen wollt. Ja, netblocks.org ist generell eine Webseite, die hat sich jetzt gegründet nach sehr vielen Fällen, weil es gerade in Asien und Afrika in sehr vielen Ländern einfach üblich ist, wenn es einen politischen Skandal gibt, das Internet einfach mal abzuschalten oder wenn es eine Wahl gibt vorher oder wenn halt mal gerade irgendwas ist. Ich meine, die Türkei hat es sich auch schon gemacht, ne? Also ja, und netblocks.org ist quasi so eine Echtzeitübersicht über die ganze Welt, wo man halt auch immer gucken kann, was wird gerade geblockt in dem Land. Bei manchen Ländern ist der Status immer relativ hoch, so wie China beispielsweise. Ja, die blocken halt alles. Aber viele andere Länder blocken halt auch bestimmte Sachen. Und auch was Interessantes, es gibt halt auch Länder wie Amerika, die halt auch nicht alles zulassen, ja, weil die halt Sachen aus Iran blocken, aus Nordkorea, aus Russland teilweise. Und ja, einfach mal eine interessante Übersicht. netblocks.org. Ja. Das hatten wir ja eben schon angesprochen. Steinmeier hat dem Iran zum Revolutionsjubiläum gratuliert. Wie Tichys Einblick hier schreibt, auch im Namen meiner Landsleute, also quasi in unser aller Namen. Und ja, auf Kritik daraufhin wurde darauf verwiesen, dass das wohl gängige Praxis sein soll, also dass das wohl frühere Leute auch schon gemacht haben, aber man konnte jetzt nicht das in Erfahrung bringen, was da genau geschrieben wurde und so, da hat man keine Auskunft erteilt. Und die Bild, oder die Bild am Sonntag, ich weiß nicht mehr welche, will jetzt das einklagen, also dass sie das da irgendwie mitkriegen, wer da wie irgendwie jetzt dem Iran dafür gratuliert hat. Ja, man darf gespannt sein. Das war von Ebel. Das hier ist der Toleranzwagen. Es geht darum, dass die Religionen da evangelisch, jüdisch, katholisch, muslimisch zusammengekommen sind und sagen, dass keine Religion alleinigen Wahrheitsanspruch haben. Und ich fand den Wagen super klasse und wollte euch einfach nicht den Toleranzwagen vorenthalten. Also hier sehen wir auch eine schöne Zeichnung. Also das Toleranzwagen. Ja, als Düsseldorfer kann ich dazu nur sagen, erstmal, wo sind die orthodoxen Christen? Sehr große Community hier. Und wo sind die Shinto? Sehr große, Ja, die werden nicht toleriert, das ist doch ganz klar. Ja, also bitte, das hätte, wenn schon Virtual Signaling, dann bitte inklusiv. Ja, sonst ist es nicht inklusiv genug. Die Shintoisierung des Abendlandes schreitet voran. Da hätte ich jetzt per se nichts dagegen. Ja, also die Shinto und die Orthodoxen auf jeden Fall. So viele hier in Düsseldorf, so viel, also wirklich. Ich glaube, es gibt keine größere Shinto-Gemeinde als in Düsseldorf in ganz Deutschland. Ich finde das auf jeden Fall cool, dass sich der, wie das hier heißt, Brauchtumsmanager der jüdischen Gemeinde hier als Hohepriester aus das Leben des Brian verkleiden will. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, nur. Nö, ich finde das prima. Kann er ruhig machen. Finde ich sehr gut. Hier hat sich eine Mutter beschwert, ein anrüchiges Schulprojekt, bei dem Jugendliche trinken dürfen und danach geschätzt wird, wie viel Promille man denn hat. Und man bekommt da einen Zettel für seine Eltern, die unterschreiben müssen, wie viel das Kind denn trinken darf in der Schule. Und da die Jugendlichen, was war es, mit 14, irgendwas Jahren das erste Mal einen Vollrausch haben, ist das, finde ich, gar keine schlechte Idee. Ich halte es da so ein bisschen wie die Juden, so, weißt du, Bar Mitzwa mit 12, so, bist du erwachsen und da fingst du dann auch an zu trinken und zu tun, als ob die Jugendlichen das eh nicht machen, bringt eh nichts. Und wenn du dann in der Schule so Aufklärung hast, wo du dann 2 Bier trinken darfst oder 3 und dann ein bisschen Promille blasen darfst, also ich halte 4 klein, 4 kleine Bier oder 4 kleine Gläser Wein oder Sekt. Ist schon ganz schön, ich weiß dann, ob ich. Muss ich die Leute da verordnet irgendwie? Ich finde es nicht so besonders. Also ich mache ja auch keine Klasse, wo ich mit denen rauche, oder? Ah, also, ich finde das nicht schlecht. Also. Ja, aber ja, hoffentlich schütten sie da mal nicht irgendwie das Kind mit dem Bart aus, beziehungsweise machen sie erst interessant, weißt du? Aber ich bin auch für den Antrag, dass man LSD-freies Trinkwasser kriminalisiert. Also. Ja, da muss aber auch was passieren. Ja. Wir brauchen feministisches LSD. Im Trinkwasser. Im Trinkwasser. Mit feministischem LSD würde auch alles besser werden. Wir brauchen ein feministisches LSD-Frühwarnsystem. Ja. Mit Leuchtfarben. Könnte da bitte mal jemand jahrelang Artikel und Post schreiben, bis wir endlich dieses feministische LSD-Frühwarnsystem haben. Das gute Trinkwasser, genau. LSD-Durchsetzungsgesetz. Das gute LSD im Trinkwasser nicht, dass wir Schlechtes kriegen. Ja, also kommen wir mal, jetzt verkehren wir mal alles komplett ins Gegenteil. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Women Empowerment und sowas geredet. Reden wir jetzt mal genau über das Gegenteil. Ja, und zwar, das ist quasi sowas wie ein antifeministisches Frühwarnsystem. Ja, und zwar, es geht um die saudische Traditionsfamiliendatenbank und die dazugehörige App Upshare. Ja, die ist sowohl in Google als auch bei Apple ist sie verfügbar. Eigene Kontroverse. Aber was ist das für eine App? Mit dieser App kann ein Mann oder beziehungsweise ein Mann, der in einem Guardian-Status zu einer Frau steht in Saudi-Arabien. Jede Frau hat ja einen Guardian. Das ist der Mann oder ein anderer männlicher Familienangehörige, der Vater oder halt irgendein männlicher Angehöriger. Und das funktioniert im Endeffekt so, dass der Mann für alles haftet, was die Frau tut, aber die Frau dementsprechend kaum irgendwas darf. Das ist ja im Endeffekt das System, wie es in Saudi-Arabien funktioniert. Und der Staat stellt den Männern quasi eine Datenbank zur Verfügung über alles, was die Frauen tun. Ja, bei alles, was Frauen machen im täglichen Leben, was irgendwie kontrollierbar ist, wird in einer Datenbank erfasst. Und da geht es nicht nur um behördliche Sachen, sondern es geht auch so Sachen wie, ja, ich sag jetzt mal Payback-Karten und sowas. Ja, wenn die einkaufen gehen. Und natürlich auch, wenn die einen Pass haben und wenn die reisen. Und wenn die ein Konto haben bei einem Fahrdienstleister, ja, dass sie irgendwo hingefahren werden oder sonst was. Ja, da muss ja in der Regel ein Guardian dabei sein, aber da gibt es Ausnahmeregeln und so weiter und so fort. Frauen dürfen ja jetzt auch selber fahren. Also Frauen haben immer mehr Freiheiten, aber diese Freiheiten werden weiterhin komplett kontrolliert und in einer Datenbank, in einer staatlichen Datenbank zusammengefasst. Und über diese App haben die Guardians im Endeffekt Zugriff darauf. Was können die dann machen? Die können nicht nur sehen, was haben die Frauen gemacht, was haben sie angekauft, wo waren sie? Sondern die können auch sagen, okay, meine Frau darf jetzt nichts außer das, was ich in der App autorisiert habe. Heißt, ja, Mittwoch darf sie sich die Nägel machen gehen, Donnerstag darf sie dahin fahren, das und das und da fahren. Das wird teilweise noch als Freiheit verkauft, weil die Frauen dann, wenn sie die Autorisierung in dieser App haben, das machen dürfen, ohne dass ein Male Guardian dabei ist unbedingt. So, ja, sonst dürfen die ja nicht alleine zum Beispiel in ein Taxi einsteigen oder so. Ja, und übel. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen und sich das auch mal anzugucken. Die Bilder in dem Artikel sind einfach schockierend. Wir kennen ja alle unsere App-Interfaces, die wir täglich benutzen. Und was es da einfach für Optionen gibt. Ja, also es gibt eine arabische Version und eine englische Version. Leider in dem Archivartikel sieht man die Bilder nicht. Da muss man dann den Originalartikel aufrufen. Ist leider nicht archiviert, aber ja, wie gesagt, so nach dem Motto, ja, hier, Frau 1, Frau 2, Frau 3 darf Mittwoch das machen. Ne? Ja, alles schön in so einer App-Übersicht. Ja, schöne neue Welt. Aber Hauptsache, wir haben eine feministische Außenpolitik. Ja? Die ist ja auch so wahnsinnig erfolgreich, wenn sowas schon funktioniert. Der MIT, was ist in den Völkern MIT aus Amerika, sondern der türkische Geheimdienst. Und die planen wohl was, beziehungsweise haben was gegen die Kurden geplant und das ist jetzt veröffentlicht worden, bekannt geworden bei Telepolis. Ich habe das ehrlich gesagt nur überflogen, weil ich finde es nicht unwichtig. Ich glaube, es ist zunächst Pläne gewesen, von Dingen, die schon angegangen und verwirklicht wurden teilweise. Aber es zeigt eben, dass sich da die Türken immer noch ganz massiv einmischen. Ne? Ist ja also, eh nur eine Frage der Zeit im Endeffekt, bis es da dann mal richtig kracht. Ja, möglicherweise sind wir da auch nochmal gefragt. Ich weiß noch, da war doch damals der Steinmeier auch irgendwie Verteidigungsminister, als er das mit den Waffen lief und das Gutes dann entschieden hat. Ne? Die Begründung war, wir machen uns schuldig, wenn wir helfen oder wenn wir nicht helfen oder so. Ne? Irgendwas summt da gerade ganz schön bei dir, Mamon. Einmal mit Profis. Ja, kommen wir einmal zum Thema Amerika. Amerika, Trump hat ja jetzt eine Executive Order quasi ausgegeben und einen Notstand erklärt in Amerika. Das hört sich jetzt sehr martialisch an, aber das ist tatsächlich eine relativ standardmäßige Sache mittlerweile. Um das einfach mal zu zeigen, hier eine Liste aller Notstandsdeklarationen, die seit 1976, seitdem das Gesetz Title 50 USC eingerichtet wurde. Jimmy Carter hat angefangen damit, hat zwei erlassen und wenn du möchtest, kannst du einfach mal bis ans Ende durchscrollen, da wird einfach ganz schnell klar, das ist einfach relativ ein Standardinstrument, was alle Präsidenten immer benutzt haben. Hier, wenn man sich anschaut, wie viele Executive Orders gemacht wurden, hier George Bush hat 6 gemacht, hier Bill Clinton, der hat einige gemacht. Und da kann man sich auch immer mal zu durchlegen, worum es da geht. Die meisten von diesen Executive Orders sind auch immer noch aktuell. Ja, das heißt, auch wenn der Trump der Präsident ist, muss er sich immer noch an die Regeln halten, die der Bill Clinton vorgegeben hat. Ja, hier, wenn es um den Sudan geht oder andere Sachen. Ja, also man sieht, so einige Executive Orders sind schon gemacht worden. Der Trump ist ja extrem dafür kritisiert worden, wie kann der nur den Notstand ausrufen, obwohl sehr viele Notstandsproklamationen immer noch in Effekt sind. Und ja, im Endeffekt sieht man, sehr viele sind erlassen worden. Und es wurde teilweise als Instrument genommen, um Kriegserklärungen zu umgehen, wenn irgendwelche Interventionen in anderen Ländern gemacht wurden. Aber teilweise ging es auch um einfach so Sachen wie, ja, wie sieht es denn aus an der amerikanischen Grenze? Ja, da muss man mal ein bisschen stärker für die Security sorgen. Ja, und deswegen hat der Donald Trump jetzt vor kurzem eine Executive Order gemacht, genau dafür. Der Barack Obama hat genau zu dem gleichen Grund auch eine Executive Order gemacht, ein paar Jahre vorher, aber wen interessiert's? Und ja, das einfach nur mal dazu, es wird verdammt, aber Donald Trump hat jetzt 3 gemacht. Der hat noch Luft nach oben und wenn wir jetzt zum nächsten kommen, ich habe ja schon mal eine Gesetzgebung hier präsentiert, das war Title 10 284 USC. wo es um die Border Wall ging, wo ich ja im Endeffekt gesagt habe, der Trump braucht gar nichts mehr zu machen, weil der hat schon eine Gesetzesgrundlage, worauf der die Mauer machen kann. Jetzt hat er ja diesen Notstand erklärt und ich war selbst überrascht. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, warum hat denn der das jetzt überhaupt gemacht? Und wenn man sich das hier durchliest, das empfehle ich einfach mal als Leseempfehlung, da werden so ein paar Sachen aufgeschlüsselt. Um es kurz zu machen, zunächst gab es die Einigung von Republikanern und Demokraten. Und in dieser Einigung wurde 1,5 Milliarden US-Dollar für die Mauer zur Verfügung gestellt. Das ist viel zu wenig Geld. Und die Beschränkung für dieses Geld waren 55 Meilen in einem gewissen Staat nur. Ja, und die Grenze zu Mexiko ist 3.100 Kilometer lang. Und davon sind ungefähr 1.000 Kilometer jetzt schon mit einer Mauer versehen. Das vielleicht auch mal, um sich die Proportionen ein bisschen klar zu machen. Effektiv braucht man nicht mal die Hälfte der gesamten Grenze mit einer effektiven Mauer auszustatten. Viele Teile sind Wüste, viele Teile sind unbevölkert. Da kann man halt auch mit Überwachungstechnik sehr viel machen. Da braucht es nicht unbedingt eine Mauer. Und es gibt ja diesen Korridor 25 Kilometer in jedes Land rein, wo was effektiv die Grenze ist, wo die Strafverfolgungsbehörden auch Leute verfolgen dürfen und was überwacht wird. Ja, und im Endeffekt ist es jetzt so, wie ich es gesagt habe, ist es tatsächlich gekommen. Er hat das Gesetz genutzt, was ich auch schon angenommen habe, um den Großteil der Mauer zu finanzieren. Insgesamt geht es um 8,5 Milliarden. 1,5 Milliarden, wie gesagt, aus diesem House-Bill. 5,6 Milliarden aus der Gesetzgebung, die ich vorgestellt hatte. Dann nochmal 600 Millionen Euro aus so Sachen wie ja Beschlagnahmung aus Drogengeldern und so weiter und so fort. Da stellt sich die Frage, warum hat er jetzt den Notstand erklärt? Weil effektiv durch die Erklärung des Notstandes hat er nur 1,5 Milliarden zusätzliche Gelder bekommen zu dem Projekt. So, deswegen kann ich einfach nur spekulieren und sagen, er hat das einfach gemacht, um ja, die Sache wasserdicht zu machen. Ja, weil wenn jetzt, es wird ja gesagt, es wird geklagt gegen diese Deklaration von dem Notstand. Wenn diese Klagen durchgehen, dann hat er 1,5 Milliarden weniger von einem 8,5 Milliarden Budget. Also er kann mit 7 Milliarden weitermachen. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Ja, so viel dazu, weil war jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber die Berichterstattung, was Amerika angeht, geht mir wirklich auf den Senkel, weil hier keiner irgendeine Ahnung hat, wovon er redet. Ja. Das tut mir auch leid. Die Nachdenkseiten, die ich dir empfehle, die sind recht USA-kritisch. Die sind mir zu links, die Nachdenkseiten. Ich meine, das kann man jetzt ja gut finden oder schlecht finden, was Herr Trump macht, aber man muss halt sehen, was er wirklich tut und nicht einfach sagen, er hat den Notstand erklärt, weil er sonst die Mauer nicht bauen kann. That's Nein. how democracy dies. It dies in darkness. In darkness. Nein, ich kann das alles einfach nicht mehr so ernst nehmen. So Irgendwie Irish. 2019 ist bei mir so ein Jahr, wo ich voll oft gucke ich mir die Politik an und denke mir so, Clownswelt, Alter. Ich, keine Ahnung, Clownswelt einfach. Genauso hier, Attac Düsseldorf. USA, Hände weg von Venezuela. Kundgebung mit knapp 100 TeilnehmerInnen. Heute in Düsseldorf gegen Intervention der USA. Ja, läuft. Go for it. Ich meine, ja, die USA, 50 Interventionen, Südamerika in den letzten, 100 Jahren oder 70 Jahren. Ja, da war halt auch kalter Krieg in der Zwischenzeit. Du kannst den Amerikanern vieles vorwerfen, aber du musst halt auch bedenken, dass halt kalter Krieg irgendwie was anderes war und man muss dann sich überlegen, machen die USA so weiter oder nicht nach dem kalten Krieg und tralala und so, und das musst du alles bedenken, aber einfach nur Pfui-Pfui rufen, wenn in Venezuela als Beispiel ein Arzt ein Kind nicht für tot erklären kann durch Hunger und das verboten ist, sondern das halt dann Herzinfarkt aufschreiben muss, also der Arzt, wenn ein Kind verhungert, dann ja. Ja, hier haben wir eine kleine Pew-Untersuchung, wie Amerikaner Online-Harassment empfinden. Dazu ein kleiner Caveat, die Datengrundlagen dieser Studie sind von 2014 und 2016. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass da vielleicht, ja, dass sich die Zahlen vielleicht leicht geändert haben. Nicht eklatant, aber vielleicht doch schon leicht. Weil wenn man einfach mal die Grundlage nimmt, an sich sind die Leute gar nicht so leicht offended und die sehen die Sachen schon in einem Kontext, je nachdem, in welcher sozialen Situation diese Kommentare passieren. Der Durchschnittsbürger ist nicht direkt getriggert und sagt, oh Gott, Harassment, sondern die Leute verstehen das schon in einem gewissen sozialen Kontext. Zumindest 2/3 der Leute. Und muss man sich einfach mal selber ein bisschen durchlesen. Das ist ganz interessant, aber ich meine, im Endeffekt, dass die Leute doch vernünftiger sind, als dass man es denkt. Und die Leute, die sich großartig drüber aufregen, sind halt oftmals auch Leute, die anderweitig psychische Probleme haben. Und, naja, solche Sachen. Ne? Postmoderne Philosophie ist eine Debating Strategy. Ja. In dem Artikel geht man darauf ein, dass jemand, der sich mit postmoderner Epistemologie auskennt, dass dem ein grünes Licht aufgegangen ist, was denn Postmodernismus ist. Und das Ding ist, dass mit postmoderner Rhetorik es genauso ist wie mit laut Bias, Heuristik etc. rufen, dass es zunächst mal einfach nur ein, soll man sagen, a rhetorical device, also ein rhetorisches Werkzeug ist, sozusagen den Gegner zu verwirren und dass bei postmoderner Philosophie in der Regel zwar jede Form von Vortrag, die du hältst, zum Beispiel Säkularismus ist toll oder Kapitalismus ist toll, dann kommt ein Postmodernist hin und sagt, das ist alles gesellschaftlich konstruiert und das ist daher, also ist das Unfug. Und das Ding ist, dass das im Grunde nur verwendet wird, um dich geistig zu verwirren. Und die postmoderne Rhetorik, die ist sehr beliebt. Und zum Beispiel hat der Herr liebe Abel, also ich, in der Einleitung auch postmoderne Rhetorik verwendet. Und worauf ich hinaus will, ist, letztendlich kommt ihr nicht darum herum, irgendwann mal auch hier und da das eine oder andere postmodernistische Buch zu lesen, wenn ihr wirklich wenn ihr die SJWs am Krage packen wollt und schütteln wollt, auf dass sie mit ihrem Unfug aufhören. Natürlich empfehle ich eher The Blank Slate von Steven Pinker, aber das eine oder andere postmodernistische Buch müssen wir uns irgendwann mal in der Zukunft auch vorknöpfen, damit wir wissen, was der Feind denkt. Nein, Quatsch, damit wir einfach vorankommen in unserem Kulturkrieg. Also, ihr wisst doch Bescheid. Ja, und dieser Artikel hat mir auch so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, weil ich sage ja auch immer wieder, es ist nicht unbedingt eine Ideologie, es hat auch nicht unbedingt was mit links sein oder sonst irgendwas zu tun. Diese Zersetzungsstrategie, ja, diese postmoderne Zersetzungsstrategie, die ist abseits von jeder Ideologie eine Methodik, ja, die benutzt wird von allen, von Kommunisten, Faschisten, von allen Leuten, um Sachen zu zersetzen und umzudrehen und es für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Oder ich weiß es nicht besser wissen, aber nicht in gutem Sinne in der Regel nicht. Ne? Für eine Sache, die hier in dem Artikel noch durchkommt, ist, man kann Postmodernismus in dieser Art und Weise zwar interpretieren, aber ab einem gewissen Punkt muss einem klar sein, dass man es nur noch als Diskussionswaffe benutzt. Und deswegen sagt der Autor hier, was mir auch sehr gut gefallen hat, dass es so ein faustischer Handel ist, ja, dass man quasi seine Seele und die Wahrheit verkauft, um das Argument zu gewinnen. Ja, und das sehe ich halt auch. Ich sehe sehr viele Leute, die überhaupt nicht glauben, was sie meinen, was sie sagen. Ja. Ja, die meinen was ganz anderes, aber die sagen das, weil sie wissen, wenn ich das jetzt sage, dann muss ich das später nicht umsetzen, sondern ich kann mir damit erstmal Macht sichern. Und was ich später mit der Macht mache, ist eine ganz andere Sache. Zum Beispiel Alexander Dugin, das ist für mich Postmodernismus auf der rechte Seite. Also ich, aber ja. Irgendwann müssen wir mehr Postmodernismus lesen und dann verwenden wir die rhetorische Strategie, um Geldfieber zu verbreiten. Nein, Quatsch. Oh ja, kommen wir zum Thema. Und zwar Kapitalismus und wie besteuern wir die Silicon Valley Großkonzerne? Und wenn wir es nicht hinbekommen, wie kriegen wir trotzdem unser Geld? Jetzt wird im Endeffekt vorgeschlagen, dass deutsche Werbeunternehmen eine Quellensteuer abführen und diese dann von ihren Geschäftspartnern, die Lizenzverträge nutzen, zurückfordern. Also das Risiko wird quasi auf die kleinen Unternehmer ausgelagert, die alle natürlich Amazon, Google und andere Service-Dienstleister benutzen. Und 15%, wunderbar. Das wird natürlich keinerlei Probleme irgendwie bringen. Das Ganze hat einen sehr seltsamen Hintergrund. Der Hintergrund ist vielen Leuten relativ unklar. Ich weiß nicht, ob das als nächstes Dokument kommt mit dieser Strategie, EU-Strategie, mit dem Strategiepapier. War das das nächste? Das hatte ich direkt dazu zusammen gemacht, weil hier gab es eine, das ist jetzt auch passiert, die letzten Wochen, das ist ein bisschen überschattet worden von der ganzen Urheberrechtsdebatte, wobei es so ein bisschen damit zusammenhängt, ja, und zwar eine Deklaration von dem Ministerrat der EU, ja, eine der vielen Institutionen, um es mal kurz zusammenzufassen, das normale Geschäftsmodell vom Journalismus funktioniert nicht mehr. Deswegen müssen wir gucken, wie können wir Journalismus stärken. Einerseits durch staatliche Gelder für NGOs, die Journalismus anbieten. Und andererseits durch den Aufbau von öffentlich-rechtlichen Sendern, sowas wie wir in Deutschland haben, auf europäischer Ebene. Findet ihr das nicht alle klasse? Ja? Haben wir nicht nur ARD, sondern auch nochmal ein EU-ARD oder so? Ja. Lest euch das einfach mal ein bisschen durch. Es ist nicht allzu lang, aber im Endeffekt schlägt es genau diesen Tenor an. Und ein sehr großer Tenor ist eben, dass man im Endeffekt eine Steuerbasis finden muss, die das Ganze irgendwie durchsubventionieren kann. Und diese Quellensteuer, die vorhin angesprochen wurde, ist meiner Meinung nach eine Konsequenz aus dieser Deklaration. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der zeitliche Zusammenhang fand ich dann doch jetzt zu zeitlich naheliegend. Und die Themenüberschneidung. Ja. Okay. Ja, apropos Medien und Politik und so. Moritz von der Medienmacht der SPD, das ist ja ein Artikel von Nachgut. Und die weisen hier darauf hin, wir hatten ja schon mal darüber geredet, es gibt ja diesen Matzer-Konzern, den ich hier ziemlich gut kenne, weil der bei mir in Hannover sitzt. Und die betreiben auch dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, beziehungsweise diese Holding-Firma irgendwie, die davon abgeht und die SPD ist ja beteiligt an Matzak, zumindest an dem Ding, was hier halt in Hannover sitzt. Und bei dieser Holding-Gruppe haben die jetzt hier ermittelt, da gibt es in der Satzung von dem Gremium, was das da kontrolliert, steht drin, dass die da quasi nicht nur nach ihrem Anteil an dieser Holding-Gruppe da mitbestimmen dürfen, sondern quasi nach dem Anteil von der normalen Matzak. Mit anderen Worten, die SPD hängt da zwar irgendwie mit weniger Prozent drin, aber die haben da trotzdem so viel Einfluss wie halt an dem Haupt-Matzak-Konzern, wo sie halt mit mehr Prozent drin hängen. Und das ist halt eine interessante Sache an diesem ganzen Ding. Matzak. Ja, Matzak. Matzak. Tja, hier haben wir eine weitere Meldung zum Thema 5G. Ja, es ist ja ein großes Thema. Hier geht es um eine technische Spezifikation. Und zwar gibt es ja jetzt die ersten Umsetzungen von mobilen Geräten, die 5G auch wirklich unterstützen. Und es gibt ja eine große Debatte erstmal um die Technik, weil es sehr aufwendig ist. Ist das überhaupt umsetzbar und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch die Sicherheitsdebatte. Ja, wie sieht das aus mit den Strahlungswerten? Übersteigen die bestimmte Levels? Es wurde ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass die Frequenzen, auf der der 5G-Standard läuft, unter gewissen Bedingungen schädlich sein kann für organische Lebewesen. Und dafür gibt es Richtwerte. Ja, und jetzt dieser Artikel hat für Aufsehen gesorgt, beziehungsweise Motorola hat für Aufsehen gesorgt, weil die ein Problem in der technischen Umsetzung haben. Ja, und zwar dieser Funkstandard soll sicher sein, wenn man nicht eine gewisse Kapazität überschreitet. In der Spannung, ich kenne mich mit den technischen Begriffen nicht aus, aber solange der Wert nicht ein gewisses Level übersteigt, ist es nicht schädlich. Und das sind jetzt die ersten Module, die gebaut werden. Die sind technisch noch nicht so ausgereift. Und die Frage ist immer, wie mit wie viel Leistung gefunkt wird. Was halt als gesundheitsschädlich gilt. Und im normalen Sendebetrieb sendet das Gerät anscheinend auf einem Level, was dieses gesundheitsschädliche Niveau vielleicht nicht übersteigt, aber sehr nah dran kommt. Wie diese Niveaus ausgelegt werden, ist eine Debatte ganz für sich. Ja, aber deswegen wurde hier quasi eine Technologie eingebaut, dass wenn das Handy merkt, dass eine Hand oder der Kopf oder ein anderer Körperteil in der Nähe ist, dass die Antenne dann nicht in diese Richtung strahlt, um diese Schwellwerte einzuhalten. Yay, das hört sich ja nach einem richtig... Das hört sich ja gar nicht nach einem mit der heißen Nadel gestrickten Notkonzept an, so ein bisschen, ne? Also meine Einschätzung ist einfach nur, dass sie so schnell wie möglich versuchen, das auf den Markt zu bringen und deswegen mit der Sicherheit nicht die normalen üblichen Parameter einhalten. Aber viele Leute sagen ja, dass generell das schwierig ist, mit diese Parameter einzuhalten. Und ja, wie gesagt, das ist Wasser auf die Mühlen des Skeptiker TM. Ja. Kannst du bitte die Bilder anklicken in dem Tweet? Hier klärt uns ein Mitarbeiter von Greenpeace darüber auf, wo denn überall Friday for Future Demos stattfinden. Und sei kleine wurzellose Elite von der Ökomarxist. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht so. Also, die Bilder sind schon schickig, Alter. Ich keine Ahnung, Mann. So, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das alles nur organisiert top-down ist, aber also, sorry, so ganz organisch, ich habe keine Ahnung, Alter. Wir haben doch schon über die Friday for Future Sache haben wir doch hier geredet. Dass das nicht organisch ist, ist klar. Ich meine, das hat sogar die Frau Merkel gemerkt, dass es nicht organisch ist, aber die Rückschlüsse von der waren natürlich ein bisschen fragwürdig. Trotzdem muss das ZDF ja nicht deswegen auch wieder Hass vorwerfen gegen diese komische Thunberg. Das Bild ist schon krass. Also gerade das Europa-Bild. Ich finde das schon heftig. Ich guck's dir an, Alter. Das passt alles. Ich läuft, Alter. Die grüne Öko-Jugend. Schulfrei. Die 90er. Weißt du, Rattenfänger von Hamel. Global. Läuft. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt bei den Artikel 13 Demos mir auch gedacht, ja, das ist gut, weil das ist am Wochenende, da kann keiner sagen, so, ja, die gehen nur dahin, um blau zu machen. Ne? Ja, das sind ja auch nicht nur... Der bei der Schule kommt und ich meine, seien wir mal ehrlich, wird schon eine Rolle gespielt haben. Wer macht überhaupt eine Demo unter der Woche? Kein Mensch. Das Ding ist doch auch, guck mal, wie viel Zeit wird da jetzt verschwendet, wenn du die Stunden der einzelnen Menschen zusammenrechnest? Wie viele Ingenieursstudiengänge könntest du damit abschließen? Wenn die Leute einfach nur irgendwas lernen würden, was hilfreich ist, würdest du damit viel mehr erreichen für deine hehren Ziele, als einfach nicht zur Schule gehen und das verkaufen, als ob du jetzt irgendwas Tolles gemacht hast. Das ist wie jemand, der keine Lust hat, einen Führerschein zu machen und dann sagt, er macht das fürs Klima. Bin ich zu faul, er macht es fürs Klima. Die werden, wenn man sich drückt, und trotzdem Anerkennung kriegt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ein interessanter Fall, der mir noch aufgefallen ist im Kontext dazu, war, es gab vor einiger Zeit eine Aktion, wo eine Schule einen Moscheebesuch gemacht hat und zwei Eltern haben gesagt, so ja, das, ich weiß nicht, irgendwie das ist, da wollen wir unser Kind einfach, das soll mal dann im Religionsunterricht der Nachbarklasse dabei sitzen oder so, das soll nicht an dem Ausflug teilnehmen. Und daraufhin mussten die eine Geldstrafe zahlen und die gerichtliche Begründung, warum diese Geldstrafe verhängt wurde, ist die gleiche juristische Begründung, mit der jetzt quasi die Teilnahme an diesen Freitagsveranstaltungen straffrei gestellt wurde. Auch ein sehr interessantes Detail. Okay. Also die haben schon, der Anwalt hat schon großartig getönt, dass er jetzt auf jeden Fall, ja, dagegen vorgehen wird. zumindest in dem Sinne, dass das halt da jetzt mal Klarheit geschaffen wird, weil das ist schon, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist schon eine rechtliche Grauzone par excellence, aber da ist wirklich so ein Fall gewesen, wo über diese Grauzone entschieden wurde, dass halt auch wenn es explizit eine politische Veranstaltung ist, dass das kein Grund ist, nicht daran teilzunehmen und so weiter und so fort. Ja, man könnte auch abends streiken. Ja, das ist die politische Beteiligung, deswegen kann man das nicht ahnden. Das ist dann kein Schulschwänzen. Ja, also wie gesagt, mit der gleichen juristischen Begründung, interessant. Aber Generalstreik bleibt in Deutschland weiter verboten, Leute. Nicht, dass ihr denkt, dass das, was für Schüler gilt, für alle Menschen gilt. Ne? Ist sehr gut. Clownsland. Ja, das Clownsland. Waren die Weltraumaffen. Oh. Schönen Sonntag noch. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht ändern. Geht in den Wald. Oder die Wüste. Achtung, Achtung, das ist das nächste Stream-Frühwarnsystem. Nächster Stream am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Achtung, Achtung, erzählt es auch euren Freunden. Kauft genug zu essen ein, falls ihr nicht raus könnt wegen dem Kulturmarxismus. Ja, und noch eine Sache, Augen auf. Was passiert in Guyana? Was passiert in Kaschmir nächste Woche? Wird spannend. Leider. Kulturmarxismus. Haut rein, Leute. Das mit dann.